Mach das gleich im Intro. Ist das Licht an? Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wer unsere Instagram-Story folgt, weiß, dass wir gerade uns noch so ein bisschen auf dem Tiefpunkt des Tages befinden. Aber wir hoffen, dass wir innerhalb kürzester Zeit ganz schön hochfahren. Yes. Nein, wir heißen euch natürlich herzlich willkommen zu einem weiteren Sonntag hier in unserem geilen D&D-Keller. Warte, war das gerade kurz, das angespielte der Song? Nein, ja. Nee, das war was anderes. War es doch. Nee, war es wirklich nicht. Welcher Song? Ja, habe ich irgendwas zu sagen, Leute? Ich habe nichts zu sagen. Nee, ich glaube, nee. Nö. Nee, die Gewinner haben sich bei uns gemeldet. Die Gewinner haben sich gemeldet. Genau, den Kram kriegt ihr natürlich zugesendet, ja. Aber ansonsten... gibt's nichts. Ansonsten haben wir absolut nichts zu erzählen. Außer nächste Woche geht's mit der anderen Gang weiter. Wir werden nämlich unseren unsere kleine Vogelperspektivaufnahme vom Archipel und was die eine Hälfte der letzten Legion da gerade so treibt, beenden. Und werden mal gucken, was die andere Hälfte der letzten Legion eigentlich gerade treibt. Und nach deren kleinen Abenteuern werden alle wieder zusammenfinden. Hoffentlich. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Es sei denn, Henne stirbt heute. But he won't, because he's got mad skates. Genau, das ist ein Announcement. Das andere ist, das können wir auch jetzt schon mal klar machen, ich werde an dem 16. Juni, an jenem Sonntag, werde ich nicht da sein. Da übernimmt Justus mal wieder hier das Ruder. #JustusVDM. #JustusVDM und wird einen ganz besonderen One-Shot präsentieren. Ich will noch nichts spoilern, das kann ich euch selber erzählen, aber... ist der My Little Pony One-Shot? Ja, aber es wird wild, auf jeden Fall. Wir übergeben jetzt an unseren guten Freund und Synchronsprecher Fertoni, der unser mich richtig krasses neues Season 2 Intro eingesprochen hat. Ist das der gleiche Gag wie letzte Woche? Ja, Mann. Und ja, dann übergeben wir an einen aus der Runde, der ein kleines Recap vorbereitet hat von der letzten Session. Und dann übergeben wir an diesen riesigen Krebs vor mir und erfahren, was es mit der Harpune so auf sich hat. Bis gleich. In einer Welt voller Krieg und Unterdrückung, voller Intrigen und Verschwörungen, schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. In dieser Welt gibt es nur eine Hoffnung: Ablenkung. Und so flüchten sich 7 mutige Seelen in eine andere Welt, gefüllt mit Krieg und Unterdrückung. Eine Welt voller Intrigen und Verschwörungen, voller schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. Und mit Drachen und Schwertern. Explorers Pack, Staffel 2. Was? Und wir sind wieder da. Da. Ja, hat nichts für mich eh schon. Brian, erzähl uns doch mal, wo wir uns gerade befinden. Ich versuche dabei nicht zu sterben. Okay. Und tot. Teile der letzten Legion sowie Forscher des Unternehmens Kontrakt schlugen Lager auf in einem ruinierten Dorf, welches auf einer der vielen Inseln im Archipel liegt. Prokurist Johann Menzel führt die Expedition des Unternehmens Kontrakt, welche untersuchen soll, ob die verlassenen Kolonien Schrücklunds neu aufgebaut werden können. Eine wenige hundert Meter entfernt liegende Nekropolis soll in den nächsten Tagen erkundet werden. Und während sich einige Teammitglieder mit dem Aufbau der Zelte beschäftigen, schießen andere mit Schusswaffen die womöglich jahrhundertealten Sandsteinstatuen vor der Nekropolis zu Schutt, betteln bei Buchhalter Peer um Netze oder freunden sich mit den ortsansässigen Papageien an. Eine in der Ferne liegende brache Grasfläche fällt Fimler, Finnen und dem Magier Random ins Auge, als sie die Nekropolis erklimmen, sowie die Reste eines Schiffes, das in einer Meerenge ganz in der Nähe liegt. Die Expedition fällt nachts der selbsterfüllenden Prophezeiung eines Kontraktmitgliedes zum Opfer, als das Lager von echsenartigen Wesen überfallen wird. Die Bedrohung wurde zerschlagen. Es wurde weitergeschlafen und am nächsten Morgen in Richtung des Schiffswracks aufgebrochen. Dort sieht Finnen ein augenloses Krokodil im Wasser treiben, als er kurz daraufhin von einer Harpune erfasst und ins Wasser gezogen wird. Das Wasser um das Schiffswrack beginnt zu vibrieren, als sich die große Galeone aus dem Wasser erhebt und ein gigantischer Einsiedlerkrebs die Gruppe ins Auge fasst. Herr Toni, bist du es? Ja, und an dieser Stelle, vielen Dank, Brian, steigen wir wieder in das Geschehen. In der Tat, das Wasser brodelt und ihr seht, wie der vordere Teil dieses Galeonenwracks in die Luft gehoben wird, höher und höher, als ein enormes Krabbenwesen darunter zum Vorschein kommt. Ihr seht große Stielaugen, die euch so mit diesem andersweltlichen Blick fixieren. Ihr seht so kleine Pedipalpen, die davor anfangen, heftig zu klicken und zu kladdern und so eine blubbernde Flüssigkeit darauf hervorkommt. Aus dieser Galeone schieben sich jetzt Beine, 6 Stück an der Zahl, vorne noch 2 kleine und dann 2 gewaltige Scheren, die so aus den Fluten auftauchen. Während die eine ein bisschen kleiner ist, ist die andere umso größer. Und anstatt einer mächtigen Schere ist am Ende einfach nur eine riesig dicke, stählerne Kugel, die es mit langsamen Krabbenbewegungen jetzt nach vorne packt und guckt. Und ihr seht einfach nur dieses... Als das geschieht, schießt aus den Fluten des Flusses, der die Insel teilt, eine Harpune. Und bevor Finnen etwas sagen kann... wird er durchbohrt, dreht sich einmal schockerfüllt um und wird mit einem schnellen Zug, mit einem Joink, ins Wasser gezogen, wo er in den Fluten versinkt. Ihr greift natürlich zu euren Waffen, als um euch herum die Vögel aufsteigen und einen weiteren stressigen Tag im Archipel ankündigen. Und wir rollen an dieser Stelle alle einmal Initiative. Ich stelle mir so vor, wie ich mit so einem Wilhelm-Schrei weggerannt bin. Rudan. 6. Random. 6. Finnen. 14. Finnen. Nika. Natural 1. Und 15. Fimla. 10. Hier. Das ist doch sehr gut. Damit beginnt der Krebs, der erstmal nur aufgetaucht ist und auf die Kommandos seiner Meister zu warten scheint. Fimla, du bist dran. Ich bewege mich zu Richtung Finnen. Da, wo Finnen kann ich unter den Fluten verschwunden ist. Du kannst mir mal einen Perception-Check geben. Eine 12. Okay. Du eilst an das Ufer, blickst in das brackige Wasser und du siehst in der Tat eine schmale Gestalt, du siehst Blut nach oben steigen in diesem saphirblauen Wasser und du siehst einen dunklen Schemen, der drohend um ihn herum zirkelt. Okay, wie weit ist er im Wasser? Ungefähr einen Meter tief. Kann ich ihn rausziehen? Du kannst es definitiv versuchen, ja. Ja, das versuche ich. Okay, du trittst an das Wasser heran und gerade als Finn runtergezogen wird, du so diese Blutwolke nach oben steigen siehst und du jetzt siehst, wie gesagt, wie dieser dunkle Schemen sich ihm nähert, rennst du ans Wasser, gehst auf die Knie und greifst nach ihm. Gib mir doch bitte einen Grappling-Check mit Disadvantage. Jetzt sieht das eigentlich auch, weil ich klein bin? Ah nee, es ist im Wasser, ist egal. Das ist immer noch eine 20. Okay, du bekommst ihn tatsächlich zu fassen, merkst allerdings, wie an ihm gerissen wird. Du hörst einen erstickten Schrei, als du merkst, dass die Harpune in ihm anscheinend grausamen Schmerz auslöst, als er weiter nach unten gezogen wird. Mehr Blut geht nach oben und lässt los. Und siehst jetzt, wie Finn ein bisschen weiter in der Tiefe versinkt, anscheinend zu diesem dunklen Schemen da unten hingezogen wird. Okay, das war meine Action. Das war zumindest eine Attacke. Okay. Kann ich noch... Ich würde gerne Guidance auf ihn casten. Okay. Was ist die Reach davon oder ist es Touch? Durch Touch. Fucking hell. Ich meine, dass es Touch ist. Aber er hat ihn an der Kapuze. Okay. Guck doch mal einer nach. Ja, ich bin dabei. Ich bin mir sehr sicher, dass es Touch ist. Ich meine auch. Guidance ist Range Dash. Okay. Gut, dann fuck it. Ja, sorry. Resistance ist auch Touch. Know your spells, people. Ja, hab ich doch. Ich war nicht darauf eingestellt. Gut, dann fuck it. Sorry, Finn. Digga, easy. Dann war's das für mich erstmal. Okay. Finnen, das bringt uns zu dir. Du wirst nach unten gezogen. Der Schmerz in deiner Brust wird doller und doller und du merkst so langsam, wie der Blutverlust so ein bisschen anfängt, dich zitterig werden zu lassen, als du nach unten gezogen wirst. Das wenige Licht, das an diesem Punkt scheint, bunte Kiesel und Sand wunderschön am Boden spielen lässt. Und du hättest ein Auge dafür, wenn du nicht gerade dabei wärst, unter Wasser auszubluten, als du mit einem Ruck weiter nach unten gezogen wirst und jetzt ein Wesen zu dir aufblickt. Du siehst einen humanoiden Oberkörper, bläuliche Haut, ein Hai-ähnliches Gesicht mit zackigen Zähnen, zwei Flossenkämme an den Seiten und ein langer Fischschwanz nach unten. Sieht aus einfach wie eine räuberische Wasserkreatur, die fest dieses Kettenglied in der Hand hat und dich weiter an sich heranzieht und jetzt mit der anderen Hand versucht, dich am Hals zu packen und gleichzeitig mit seiner großen, übermenschlich großen Hand dir den Mund zuzuhalten. Ich krieg einmal einen, wie heißt es, Acrobatics-Check mit Disadvantage von dir. Das ist schon mal eine 22 und natürlich werfe ich eine 2. Das ist eine 9. Okay, du siehst das Wesen gar nicht so wirklich kommen, blinzelst zweimal und der Schemen ist wieder weg. Plötzlich taucht er hinter dir auf und du merkst jetzt so diese großen, geschuppten Finger, die sich um deinen Mund schließen, dich festhalten und du merkst, dass sich in eine Richtung bewegt wird. Du kannst dir mal einen Wisdom-Check geben, ob du merkst, in welche Richtung du gerade mitgenommen wirst. 5. Okay. Das, was ihr von Finnen gesehen habt, verschwindet jetzt endgültig, als du nur noch diesen dunklen Schemen siehst, wie er noch ein Stück nach unten geht und anscheinend auch diese Blutwolke sich im Wasser auflöst und es für den Moment erstmal ruhig ist. Bis. Das ist eine 14. Okay. Gegen dich eine 23. Schiel dich. Okay. Und gegen Fimla eine 19. Mhm. Okay, als bei euch allen jetzt für einen Moment Stille herrscht, ihr nochmal zu diesem großen Einsiedlerkrebswesen guckt, als plötzlich platsch, platsch, platsch die Geräusche kommen, wie als wenn die Wasseroberfläche durchbrochen wird und drei weitere speerartige Harpunen die Wasseroberfläche durchbrechen, einmal random in der Seite treffen, einmal Fimler treffen und die letzte auf Nika zugeht, die mit einer Bewegung wieder ihren Schild hochwirft, die und die Harpune daran abprallt und jetzt rasselnd wieder zurück ins Wasser gezogen wird. Fimler, du bekommst 8 Piercing Damage und ich krieg ein Strength Save von dir. Und Marty, du bekommst 9 Piercing Damage und ich krieg auch ein Strength Save von dir. 21. Okay. Eine 10. Okay. Als auch du ins Wasser gezogen wirst, die Wasseroberfläche durchbrichst und jetzt auch nach unten gezogen wirst und ein großes, auch haiartig anmutendes, gleichzeitig immer noch humanoides Wasserwesen siehst, das mit so einem peitschenden Fischmenschenschwanz da steht, Kettenglieder in der einen Hand und die freie Hand in der anderen und jetzt langsam nach dir zieht und versucht, dich unter Wasser zu holen. Du hingegen, Harpune trifft dich und du siehst jetzt, wie er ins Wasser gezogen wird. Du siehst auch, wie bei dir sich die Kette strafft, als du festhältst und stehen bleibst. Und kann ich's rausziehen? In deiner Runde könntest du das tun. So. Ja, du bist da unten und auch dir wird jetzt versucht, eine große geschuppte Hand um den Mund zu packen und du wirst in die Tiefe weitergezogen. Ich krieg von dir auch ein Acrobatics-Check mit Disadvantage, bitte. Oh Gott, fuck my life. 13. Okay, durch Schicksalsfügung und eine 1 gefolgt von einer 2 trotz Advantage schaffst du es, dich für den Moment aus diesem Griff irgendwie rauszuwieseln. Du hast in den letzten Wochen, Monaten viel Zeit unter Wasser verbracht und kannst dich sehr gut einschätzen, wie du mittlerweile unter Wasser agierst und wie so die physikalischen Eigenschaften des Ganzen sind. Von daher gelingt es dir für den Moment, dich so ein bisschen flinker zu bewegen, als das Wesen scheinbar erwartet und dich aus dem Griff, den er versucht herauszuwinden, bevor er sich überhaupt um dich schließen kann. Allerdings ragt diese Gestalt jetzt vor dir auf. Bestimmt an Land wäre sie, wenn sie vollkommen aufgerichtet wäre, von Schwanzspitze zu Kopf 3 Meter, und unter dem Wasser nimmt es einfach nur diese große, unheilvolle Figur ein. Okay. Das bringt uns zu einem anderen Wesen, das jetzt auf dieser Seite, ich zeig's einfach kurz rum, auf dieser Seite aus dem Wasser gehüpft gekommen und ein an den Himmel herauspustet, über euch beiden sich jetzt ein grünlicher Kreis bildet und einzelne Tropfen anfangen, auf euch runter zu prasseln, bevor es eine widerliche Geburtssequenz gibt und es einmal macht und eine riesige Qualle auf euch herunterklatscht. Ich krieg von euch beiden ein Dexterity Saving Throw, von dir normalerweise mit Advantage, dadurch allerdings, dass du die Harpune in dir hast und es gerade gespannt wird, einfach ganz normal. 15. Okay. Kein 18. Okay. Auf euch beide klatscht diese Qualle nieder. Fimla, du schaffst es gerade so, einen Schritt nach hinten zu gehen, um den enormen Leib, der auf euch niederprasselt, zumindest grob zu umgehen. Nika, du kommst genau. Mehrere Nesseln verfangen sich an deiner Rüstung und der enorme Quallenleib platzt einmal auf dich herauf. Ich bekomme einen Constitution Saving Throw von dir, Nika. Das ist eine 25. Okay. Und damit bist du nicht paralysiert. Yay. Allerdings kriegst du einmal 13 Poison Damage und du bekommst einmal 7 Poison Damage, als sich so ein paar Nesseln immer noch entleeren und sich dir entgegenspritzen und ihr jetzt auf diesem Geleeberg dieser Qualle steht und merkt, wie so immer mehr Nesseln jetzt beginnen, sich so an eurem Bein hochzuschlängeln, die Schwächen in eurer Rüstung zu suchen und ihr Nesselgift in euch zu pusten, während der Wizard wieder unter Wasser verschwindet. Random, du bist dran. Wie weit bin ich unter Wasser? Du bist 10 Fuß unter Wasser. Okay, ich Misty steppe mich raus. Okay. Aus dem Wasser. Okay. Einfach in die Luft oder versuchst, also du kannst das Ufer ja nicht sehen in dem Moment, wo du unter Wasser bist. Wenn ich mich, okay, das weiß ich ja noch nicht. Würde ich dann einfach erstmal in Richtung raus halt. Aus dem Wasser, wo ich hergekommen bin. Okay, also du teleportierst dich, du verschwindest wupp, unter Wasser. Wasser füllt die Stelle, wo eins random war. Tauchst hier ungefähr wieder auf. Crash ein bisschen runter, gib mir einen Acrobatics-Check. Ist eine 8. Okay. Kriegst 5 Bludgeoning-Damage, als du ungünstig landest. Bist allerdings außerhalb des Wassers und bist frei. Ja. Okay. Hast dann allerdings immer noch ein klaffendes Loch in der Seite, wo eins diese Harpune war. Okay, und ich bin prone, denke ich mal. Ja, weil du den Safe nicht geschafft hast. Okay. Dann stehe ich auf, lauf so weit nach hinten wie möglich. Hinten ist hier? Ja. Hier ist hier? Ja, da, wo du gerade als erstes hingezogen hast. Okay. Okay, dann 15 Fuß. Yes. Zack, verschwindest so ein bisschen im Dickicht. Kann ich Fimla sehen? Du kannst Fimla sehen. Fimla ist so, guckt gerade so ein bisschen, wie was aussieht, wie eine mit Gelee gefüllte Plastiktüte heraus. Kämpft sich so ein bisschen, also ihm steckt immer noch ich, diese Harpune. Ich caste Haste auf Nika und twinne das auf Fimla. What? Okay. Fimla, du guckst einmal kurz nach, was Haste macht und du gibst mir einmal einen D5. Also ein D20 und du weißt, was passiert. Sie. Alrighty then. Ihr beide merkt, wie ihr von einer seltsamen Energie durchflossen werdet. Sich eure, alles um euch herum sich so ein bisschen langsamer anfühlt. Und ihr beginnt euch schneller zu bewegen, als ihr den Haste-Zauber am eigenen Leibe erspürt. Das warst du? Ja. Okay. Das bringt uns zu Nika. Hatte ich jetzt eigentlich keine Action in meiner Runde? Nee. Also ich bin dran, dann kommt der Boy. Er macht das mit meinem, er macht seine komischen Sexspielchen mit mir und dann. Das ist richtig, du bist dran. Okay, also mein Mund ist fest verschlossen. Ja. Okay. dann. Also du kannst versuchen, ihn von deinem Mund wegzuholen. Das heißt, also, ja, aber keine Action. Aber es wäre quasi dann wahrscheinlich die Action für die Runde, nämlich. Exakt. Ja, genau. Also es wäre ein Grapple-Brechen halt. Ja. Ist ja eine normale Action. Kriegen wir eine. Ja. Wenn ich eine normale Action mache. Ist es mit Extra Attack oder ohne Extra Attack? Ihr kriegt eine zusätzliche Action, die für eine zusätzliche Attacke, für Disengage und blablabla, was da steht, genutzt werden kann. Aber halt nicht die Extra Attack. Genau. Okay. Also ihr habt Attack und noch eine zusätzliche Attack durch Haste. Nice. Wenn ihr attackt. Okay. Und Doppel Speed. Und plus 2 auf Saves. Und auf AC. Für Flavor. Ich würde einfach versuchen, in diese Hand zu beißen. Okay. Also ist die, also ich spüre die ja, habe ich das Gefühl, es ist wie so ein Panzerhandschuh oder einfach wie so eine leicht beschuppte Fischflosse. Es ist ein bisschen, als ob ein Krokodil die Hand zu halten würde. Den Mund zu halten würde. Mit so einer, also so eine Art von Schuppenkleid ist das. Okay. Aber also habe ich das Gefühl, dass man durchaus reinbeißen könnte oder wäre es eher so. Also, sagen wir es so, es sind sehr raue, ledrige Hände, die wahrscheinlich dafür da sind, halt irgendwie in spitzem Fels vielleicht nach Sachen zu suchen oder sich mit Tieren in der Tiefe anzulegen. Und du weißt nicht, ob deine kleinen Halblingbeißer da so viel sind. Sagen wir es so. Oh no! Beißer. Ja, beiß ihm die Nase ab. Ekelhaft. Ekelhaft. Ekelhaft. Okay, hold on a second. Hold on. Weegon Slay. Warum bin ich jetzt übersprungen worden? Du bist nicht übersprungen worden, ich habe ihn übersprungen. Bist als nächstes dran. Ja, dann versuche ich natürlich, diese Hand von mir wegzureißen. Dann gib mir doch bitte einen Acrobatics-Check mit Disadvantage. Nee, jetzt muss er das andere nehmen. 25 statt der Natural 20. Es war leider eine Natural 20, mit der es schafft, dich in place zu halten, ja, während du dein gesamte Halbling-Glibnis benutzt, um zu versuchen, aus ihm herauszuglibbern. Dann fick dich einfach selber. I will just do that. Okay. Ja, dann nochmal kann ich es, glaube ich, nicht machen. Aber gut. Deswegen. Nika, jetzt bist du dran. Yo. Ich nutze erstmal meine Bonus-Action, um Kallis Rüstung zu aktivieren. Jump, okay. Mit Slashing oder Piercing? Ich glaube, Piercing war es, ne? Piercing Damage. I don't know. Ich auch nicht, aber ich nehme mal an, dass solche Harpunen eher Piercing sind. Also, erfahrungsgemäß tun sie das, ja. Also gegen Piercing. Slashing. Und ich bin nicht restrained oder so? Auch nicht, ne? Die ist einfach nur glibberig, eklig. Nope. Und es ist nur glibberig, eklig und difficult terrain. Okay, cool. Dann würde ich mich gerne einmal da raus bewegen. In welche Richtung denn? Kommen wir irgendwie an diese super riesige Einsiedlerkrebsgestalt ran? Ja, ich scheine im Wasser zu sein, ne? Aber ist sie reachable vom Ufer aus? Ja, 10 Fuß. Geil, dann steppe ich mal darüber. Okay, du steppst mal darüber. Das machen wir doch mal. So. Gerne so, dass ich hinter ihr bin. Ich habe ja gedoppelten 10. Speed. Ach ja, du hast doppelten Speed, das heißt normalen Speed hier drin. Zack, okay. Also das heißt, du bräuchtest schon mal 20 Fuß, um aus der Qualle rauszukommen. Ja, genau. Ist okay. Und dann kann ich ja so hinter das Ding steppen, dass es sich umdrehen müsste. Hier so? Ja. Also es steht zu euch gedreht. Ich habe es jetzt nur gemacht wegen der Kamera, ne? Ja, okay. Aber dann ich auch gerade steht geguckt. Ja wahrscheinlich trotzdem eher so, oder? Mit dem Face nach da gerichtet. Mit dem Face nach hier gerichtet. Okay, dann bin ich. Ja, okay. Und dann hau ich es. Okay, du Dad. Mit Green Flame Blade. Tu das. Okay, du kämpfst dich aus dem Quallenglibber hervor, läufst an dem Wesen vorbei. Du siehst, wie dieses eine Stielauge so ein bisschen zur Seite geht und beginnt dich zu tracken. Scheint allerdings einfach ein bisschen schneller zu sein, als du es gewohnt bist. Und es versucht, sich so ein bisschen in deinen Weg zu packen, aber du zischt dran vorbei, bist bereit zuzuschlagen. Ja, ich hau erstmal einmal. Blitte Bluders. Der Bursche. Okay, das ist eine 25. Okay, obwohl die Schale anscheinend sehr hart zu sein scheint, knirscht es einmal befriedigend, als du reinprügelst. Ich prügel direkt noch einmal, bevor ich den Schaden würfle. Prügel doch direkt noch mal rein. Das ist nur eine 15. Das trifft, aber durchdringt die Panzerung nicht. Okay. Lass mich kurz einmal schauen. Ich habe immer noch keinen D8, warum auch immer. Das ist einmal Green Flame Blade, sind 10 plus 3 Fire Damage, sind 13. Da steht ja wahrscheinlich nichts in der Nähe irgendwie. Nee. Okay, sad. Also du siehst einen Schemen unter Wasser, aber er ist anscheinend zu weit entfernt, um mit dem Green Flame Blade kann ich re-rollen. Interagieren zu lassen, dich. Zweite Attacke ist auch 13. Okay, 13 trifft nicht. 13 Schaden. Ah, das trifft. Hat er schon getroffen. Und dann attackiere ich mit dem Haste Dingsbums einfach nochmal. Yes, please do that. Mit einer 14. Auch dieser Schlag schafft es nicht, die Armor zu penetraten. Aber trifft es trotzdem? Nein. Also es trifft, aber es macht nichts. Ach so, ich dachte, es macht was. Okay. Dann. Ich bin doch nicht so geschwollen, ey. Bin fertig. Okay, damit ist die Krabbe dran, die sich jetzt langsam zu dir umdreht. Du siehst so, wie die eine Klaue gehoben wird, jene, an der diese riesige, massige Stahlkugel hinten dran ist. Und obwohl du besonders schnell bist, siehst du für einen Moment die Bewegung nicht, als es anscheinend einfach so nach unten vorklappt und dir einen Schlag verpasst. Das ist ein Mantis Shrimp. Oh, so yeah. One Inch Punch, so. Das ist eine 24. Oh. Nope. Achso, ich müsste schielen. Du müsstest schielen, ja. Schielen. Okay. Das Ding schnellt nach vorne. Nur deine durch Haste gerade geschärften Sinne lassen dich rechtzeitig agieren. Als du in der letzten Sekunde einmal die nötige Inkantation sprichst, deine Hand hochwirfst und einen Millimeter vor deinem Gesicht diese Eisenkugel zum Stoppen kommt. Die Eisenkugel ist ungefähr so groß wie dein Torso und nochmal doppelt so breit. Als es ein gewaltiges Knirschen gibt, das wahrscheinlich über die gesamte Insel hallt. Die Büsche und Palmen, die hier stehen, für einen Moment sich schütteln. Sämtliche Vögel, die immer noch zugeguckt haben, um vielleicht das ein oder andere neue Wort zu lernen, jetzt endgültig aufsteigen. Eine Druckwelle einmal rübergeht und die Faust wieder zurückgeht und im Wasser verschwindet, bevor sie wieder auftaucht und das Wesen erneut in Position geht. Kurz aus dem Gleichgewicht gebracht und du siehst, wie so dein Schild, das sonst was für Schaden ausgehalten hat, anfängt Knackse zu kriegen. Das Wesen allerdings dich weiter taxiert und bereit ist, ein weiteres Mal zuzuschlagen, wenn es wieder dran ist. Das bringt uns zu Fimla. Stehe ich in der Qualle drin? Nein, oder? Du stehst nicht in der Qualle drin, nein. Du stehst so auf den Ausläufern seiner Gillibe-Arme. Ich möchte... Yes, I do that. Ich rage. Okay. Dann möchte ich die an der Kette ziehen und was auch immer am Ende dieser Kette ist, im besten Falle mit hinausziehen. Okay, dann gib mir doch mal bitte einen Athletics-Check. Mit Advantage, dadurch, dass du ragest. Das ist auch notwendig. Ein Athletic-Check, 19. Okay, du ziehst und für einen Moment triffst du Widerstand, nimmst noch und ziehst und ein Wesen fliegt mehr oder weniger auf dich zu. Du siehst dasselbe. Eine Hand an der Kette, eine Hand umklammert jetzt eine zugespitzter Dreizack und das Wesen fliegt mehr oder weniger auf dich zu, guckt dich so aus etwas erschrockenen Fischaugen an. Zwei Flossenkämme an der Seite, ein Flossenkamm oben in so einem Art Schuppenrüstung aus irgendwelchen tierischen Schuppen gekleidet und mit so einem langen Fischschwanz und fliegt auf dich zu, kommt vor dir im Wasser runter, du ziehst nochmal und ja, es steht jetzt vor dir, du mit ihm genauso verbunden wie es mit dir. Cool. Mit so einem Wilhelm-Schrei. Hat es die Kette nur in der Hand oder ist sie... Ist um den Arm gebunden. Geil. so dieser Zeichentrick ist einfach so... ja. Wenn ich mich jetzt von ihm wegbewege, bekommt er eine Attack of Opportunity. Yes. But I don't care. Ja, ich bewege... Außerdem, du bist auch noch gegrappelt. So, also du müsstest erst den Grapple bei ihm brechen, damit du dich wieder normal bewegen kannst. Also ihr seid praktisch gerade aneinander festgegrappelt. Okay. Also haben beide, dann hau ich ihm auf die Fresse. Das ist bei Restrained. Okay. Ja, hau ihm auf die Fresse. Mit dem Herausforderer. Yes. Stell mir das vor, wie das steht. Ist die erste Natural One des Abends. Nein, yes. Das ist schon die zweite. Ich habe meine Initiative. Du bist... Ich würfel hier für mich selbst. Das ist eine 28. So, das trifft. Warte, gib mir eine Dreiviertelstunde, dann habe ich das ausgerechnet. Das sind, danach ist übrigens 14. Ja. Und dann würde ich meine Haste-Action nochmal benutzen. Ja. Nochmal angreifen. Das ist eine 16. Okay. 16 trifft gerade. Sehr gut. Spaß. Sind leider nur 12 Damage. Okay. Und damit belasse ich's. Okay. Ja, ein sehr verwirrtes Wesen taucht vor dir auf, bevor es in so einen aggressiven Stand übergeht, den Dreizack hebt, bevor du einmal den dunklen Herausforderer rausholst. Und zack, zack, zwei mächtige Schläge, die sich einfach ohne Probleme durch die einfache Schuppenrüstung des Wesens hindurch und jetzt so bläulich-gräuliches Blut anfängt, aus tiefen Schnitten hervorzusickern, das dich einmal anfaucht. Finnen, du bist dran. Das Vieh, was mir den Mund so hält. Ja. Das hat ja wahrscheinlich, also die Harpune, die mir steckt, geht ja irgendwo in eine ungewisse Tiefe. Nee, das hat, die hat das, du hast die Harpune in dir drin, daran ist die Kette ist um den Arm des Wesens gewickelt, die das dich erzählt. Ah, nochmal, das war die Frage, gut. Ja, ich muss aber trotzdem, wenn ich die Kette loswerde, bringt mir das auch nicht so viel. Deswegen versuche ich nochmal. Wenn ich ihn wegmache, dann macht er es gleich wieder wahrscheinlich. Ja, egal, ich versuche nochmal, mir die Hand vom Mund wegzukämpfen. Okay, ja, gib mir noch einen Acrobatics-Check. Kann man auch treffen. Mit Disadvantage, weil unter Wasser. Ich werde mir so krass, ne, das kannst du dir nicht ausdenken. Du bist einfach nicht schneller. Sag trotzdem, ich habe miserabel gewürfelt. Also ich habe eine 11. Okay. Ich habe eine 1 und eine 3, von daher schaffst du es zumindest, die Hand vom Mund wegzukriegen und dich irgendwie diesen kurzen Moment zu nutzen, um dich aus seiner Umklammerung herauszuglimmern. Okay, dann würde ich versuchen, mit dem Movement, was ich habe, irgendwie, mich irgendwie in eine Richtung zu bewegen, trotz der Kette. Okay, in welche Richtung? Kann ich ausmachen? Also sehe ich noch irgendwie Licht von oben? Kann ich ausmachen? Ja, oder also du weißt zumindest, wo oben und wo unten ist. Dann auf jeden Fall nach oben. Okay, du kommst nicht ganz nach oben, weil du nur vermindertes Movement hast, aber du schwimmst zumindest und es scheint für den Moment auch nicht geistesgegenwärtig zu sein, um die Kette zu halten. Und du machst ein paar gute Meter weg und bist jetzt 5 Fuß unter der Oberfläche. Das war meine Frage. Okay, das bringt uns allerdings auch gleich zu den Wesen. Das Wesen, das dich an der Kandare hat, schwimmt weiter zu dir hoch und versucht jetzt wieder, dich nach unten zu ziehen. Ein weiteres Wesen taucht ein bisschen weiter hier auf und auch das zauberbegabte Wesen ist noch nicht dran. Vielen Dank, Leon. Spoiler Alert. Das Wesen hier vertaucht sich einmal unter Wasser, kommt hier vor dir, Fimla, wieder hoch und das andere Wesen hier versucht jetzt, dich zu greifen erneut und dir einen mit der Harpune zu verpassen, um dich ein bisschen gefügig zu machen. But it probably won't. Das sind einmal die Attacken gegen Fimla, als das Wesen, das du gegrappelt hast und das dich gegrappelt hat, sich zunächst einmal nach dir schnappt und dann einmal mit dem Dreizack hinterher. Das Schnappen ist nur 9. Mhm. Und mit dem Dreizack hinterher ist allerdings eine über 20. Ja. Das sind einmal 8 Piercing Damage. Mhm. Aha. Und das andere Wesen tut dem Wesen gleich. Ist allerdings nur eine 13. Hit bei dem Biss. Und eine 17. Hit für den Stich. Today, my friend. Als es nach vorne geht, du schon darauf vorbereitet bist, dass ein weiteres Mal Klingen dein Fleisch kosten werden. Als es Kling macht und du runterguckst und diese massive Kette, die du im Hals trägst, den Stich aufgehalten hat und das Wesen jetzt langsam den Dreizack zurückzieht und jetzt in so eine lauernde Position geht. Peter, wann hast du eine 17? Was ist denn das gemacht? Er hat 18 plus 2. Achso, 16 plus 2. Ich dachte, du hättest... Nice, ne? Nice. Ah, damit blubbert es als, richtig ein Wesen mit etwas hellerer Haut, tiefen Ohrenringen in seinen nach unten hängenden Flossenkämmen an der Seite auftaucht, in einer fremden, gluckernden Sprache spricht. Und Spellkasse? Und ich krieg bitte einen Dexterity Saving Throw von Fimla und von Random. Counterspell? Okay. Counterspell. Ja, Counterspell. dann gib mir bitte den Ability Check. Den Ability Check? Yes. Hey, du hast doch gerade den Rätsel gegeben. Ja, das war aber in meinen Gedanken für mein... Warte, Ability Check für was? Warte mal. Es müsste ein einfacher Charisma-Check sein, wenn ich mich recht entsinne. Ach, der ist über Level 3. Yes. Okay. Ja, ich habe das jetzt nicht geplant, aber ist dann verkackt. eine 7. Okay. Also. Ja, also ich habe erst eine 13 gewürfelt. Er hat gewürfelt, da meinte er. Achso, ja, ich weiß genau, was du gemacht hast. Also ich bin ja, ganz auf deiner Seite. Ja. Yes. Ah. Es ist übrigens ein Constitution Save und kein Deck Save. Einmal für Random und einmal für Fimla, bitte. Ein Constitution Save. Yes. Gut gemacht. Gut gemacht. Eine 12. 19. Okay. Als die Qualle detoniert und ein widerlich riechender Gestank sich ausbreitet, du kriegst diesen Gestank in deine Nase und beginnst so. Du wirst deine Action die nächste Runde mit Husten und Kotzen verbringen, weil du Opfer der Stinking Cloud wurdest. Disgusting. Du hingegen, dir passiert nichts in dieser. Wie sieht es dafür mit Concentration aus? Für was? Für Haste. Ach so, ist für den Moment nicht, ist nicht relevant. Okay, gut. Glück gehabt. Genau. So, genau, das bringt uns zu dir. Du hast dein Save gemacht. Du verbringst diese Runde mit. Alrighty. Allerdings. Ja, easy beats. Du kriegst ein das bringt uns zu Nika. Yeah. Ja, ich. Die Krabbe Dings hat ja schon was abgekriegt, ne? Die hat Schaden davongetragen von meinem letzten Angriff, richtig? Ja. Gut. Dann caste ich Toll the Dead auf das Wesen. Okay. Und bekomme bitte einen Wisdom Saving Throw. Okay. Den kann ich nicht spielen. Mhm. Okay, weiß ich nicht. Das ist eine 14. Das hat's gerade nicht geschafft. Okay, dann kriege ich 2d12. Ja, die kriegst du. Wenn ich sie finde, hier. Jo. Das ist nicht meine Band, d12. Das sind 10 Damage. Okay. Bitte. Necrotic. Ja. Und dann hau ich's noch zweimal. Einmal, weil Eldritch Knight und einmal, weil Haste. Exactly. Okay. Das ist eine 13. So. Also. Okay. Das trifft nicht. Und dann nochmal. Oder nicht? Nee, es war, ich habe beide gleichzeitig gewürfelt. Also. Beides eine 5. Nice. Aber es pascht, ist dann nicht. Damit, ja, darf ich nicht normal ein bisschen paschen? Nee. Damit ist die Krabbe wieder dran, die sich jetzt wieder aufrichtet. Du denkst, du bist vorbereitet, aber wieder BAM! Von unten schnellt diese gewaltige Kugel auf dich zu. Das ist eine 21. Shieldest du? Nee. Zieh die Rüstung an. Trifft nicht. Ich habe die Rüstung Haste. An und Haste sind okay, 24. Okay, das heißt 24. AC. Okay, gut. Als ein weiteres Mal diese enorme Eisenkugel auf dich zuschnellt, du diesmal einfach nur die Arme vor dir verschränkst und das meiste wird von der Rüstung aufgenommen. Das weitere schaffst du, dich knapp zur Seite zu drehen, dass die gesamte Energie abgeleitet wird und diesmal wieder diese Schockwelle um euch rumgeht. Und ihr seht jetzt, wie die Krabbe einen Schritt nach vorne geht, einen weiteren Schritt nach vorne geht, jetzt direkt vor dir auf sich auftürmt und bereit ist, weitere Male auf dich einzuprügeln. Wo sie für den Moment allerdings beschäftigt hält. Diese Wonder Woman-Armschiene. Das bringt uns zu Fimla. Der dem Kollegen vor sich. Ja. Auf die Mauli gibt. Auf die Mauli oder auf in die Mauli? Mauli? Beides. Okay. Der erste ist eine 25, der zweite ist eine 17. Das trifft. Nice. Du nimmst den, der an der Kette ist? Genau. Okay. Den ich schon bearbeitet habe. Yes. Ich stelle mir das so geil vor, wie er einfach die ganze Zeit an der. Einfach so. Zieht ihn einfach in seine Faust hinein. 27. Damage oder to hit? Damage. Okay. 29, sorry. Okay. Und er steht noch? Er steht noch. Dann nutze ich die Haste Action. Yes. Und verpasse ihm nochmal eine mit einer 17. 17 trifft. Das, ja, sehr geil. 12, 21. Ja, es trifft auch. Achso, das ist der Schaden? Ja. Okay. Okay. Steht er noch? Yes. Dann, ja, Channel Divinity und die War Priest Additional Action okay. Nutze ich auch noch. eine 28. Trifft. Komm schon. Sechser Pasch. Ja! Okay. Wow! 21. Schlägst ihn, ziehst ihn weiter ran, schlägst nochmal, ziehst ihn weiter ran. Und mit dem letzten ziehst du ihn einfach nur ran, durch den Herausforderer praktisch durch. Als er an dir hängt, sich die Kette langsam abwickelt und er nach hinten fällt und in der Tiefe verschwindet. Und du Harpune aus dir rausziehst, ihm hinter dir her wirst. Und er tot zu sein scheint. This season, Finnen, du bist, habe ich gerade vorhin gar nicht angegriffen, ne? Er ist hinter dir hergekommen, aber er hat dich nicht mehr angegriffen. Ja, er wollte mir eine geben, aber he didn't. Ja, das kommt jetzt. Du kriegst auch einmal einen Biss ab, als er nach dir schnappt unter Wasser und einen Stich mit seinem Dreizack. Der Biss wäre eine 16. Mm-mm. Okay, und der Stich wäre eine 19. Ich benutze eine Legendary Resistance. Aha. Wird auch nicht alt, ne? Und du kriegst 6 Piercing Damage, als dich der Dreizack gerade so erwischt. Du aber einfach mit der Macht des Verzweifelten weiter Gott von dieser Urangst, dieses zahnbesetzte Etwas, das aus den Tiefen dir ans Leder möchte. Davor haust du ab. Allerdings bist du jetzt auch dran. Wie weit ist es noch, kann ich ungefähr sehen, wie weit ist es noch bis zum Wasseroberfläche drin? Zur Wasseroberfläche 5 Fuß und zum Ufer ungefähr 10 Fuß. Ach so. Oh, schade. So. Jetzt kann ich gar nicht mehr so coole Sachen machen, wie ich wollte. Oh, doch, tue ich. Einfach für den Flavor. Ich habe ja jetzt meinen Mund wieder frei. Ja. Und ich glaube, ich habe genau so viel Luft noch drin, dass ich eine Sache casten kann. Genau. Wunderbar. Allerdings, wenn die andere Kreatur es hören muss, muss sie innerhalb der halben Reichweite des Spells. Okay, es reicht, glaube ich, wenn ich das höre. Gut. Und dann spreche ich folgende Zauberformel: Ene Mene Muttertag, ich werde jetzt ein großer Shark. Okay. Don't forget your mothers. genau, und bin ein Giant Sharky Boy. Okay. Warte mal. Ich bin ja nur 30 Fuß lang. Wahrscheinlich bin ich jetzt hier einfach aufgelaufen. Irgendwo liege ich jetzt auf so einer Sandbank. Sharknado. Einer muss Gust of Wind casten. Okay, ja. Polymorph tritt in Effekt. Du verformst dich sehr zu dem etwas entgeisterten Gesichtsausdruck des Wesens, als du wächst, als du größer als das Wesen wirst, dir Flossen wachsen, es zu so einem bestialischen Grinsen wird und du dich einmal zu dem Wesen umdrehst und ihm ein Zwinkern gibst. So ein großer Hai, kleine Fische zwinkern, so findet Emo. Exakt, genau das. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Harpune wahrscheinlich jetzt nicht mehr irgendwie groß in mir steckt oder vielleicht noch in meiner Fischfetthaut. Die steckt noch in dir. Okay. Ja, und dann würde ich gerne so einen Bogen nach unten schwimmen. Mhm. Also ich habe, glaube ich, 50 Fuß, glaube ich. Genug. Also genau. Das Ding ist auch jetzt, wo du unter Wasser ein bisschen besser sehen kannst, das Ding ist ungefähr 30 Fuß tief. Ja. Also ich würde so, weiß ich, 10, 15, 20 Fuß so nach unten schwimmen. Mhm. Ihm wahrscheinlich im besten Fall, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen stärker als er, ihn wahrscheinlich einfach mitziehen und einfach mit dem Rest meiner Geschwindigkeit einfach komplett Richtung Wasseroberfläche dashen und mich einfach quasi über Land werfen. Also ich schwimme quasi so einen Bogen. Und möchtest dann auftauchen. Genau, und tauche halt, also wirklich delfinmäßig mit aller Kraft, die ich habe. Ja. Und mich halt quasi, wenn ich halt sehe, dass ich über Land bin, würde ich mich halt zurückpolymorphen. Okay, ja, dann gib mir doch, also willst du ihn mitziehen oder wäre das ein angenehmer Nebeneffekt? Naja, die Harpune steckt ja in mir drin und er hat sich ja wahrscheinlich immer noch sich so angekettet, dass er gar keine andere Möglichkeit hat, außer mitzukommen. Naja, oder er lässt halt mehr oder weniger locker und lässt es sich abrollen. Nee, also wenn ich das schon so mache, würde ich es mit der Geschwindigkeit, die ich an Land lege, würde ich dann schon gib mir doch einmal einen Athletics-Check, bitte. Das ist das. Dann ist das eine nicht natural 20. Okay. Du tauchst einmal nach unten auf ihn zu. Er wirft sich mehr oder weniger unter Wasser zur Seite. Du umrundest ihn einmal. Er pirouettiert um sich. Die Kette wickelt sich ab. Du schwimmst wieder nach oben. Im letzten Moment schafft es, die Kette loszuwerden. Also boom, die Wasseroberfläche durchbrichst. Random, du siehst, wie jetzt ungefähr ein 30 Fuß großer Hai durch die Luft auf dich zusegelt und boom, in der Luft wieder zu finden wird. Der leichtfüßig, wie er ist, landet. Okay. Sag, ja, was geht ab? Long time no see. No see. Damit sind die Wesen jetzt dran. Finnen, dir folgt praktisch. Nein, auf demselben halt Fluss. Schwimmt eins der Wesen hinterher, taucht auch aus, landet mehr oder weniger so in dem matschigen Ufer des Ganzen, richtet sich an Land ein bisschen ungelenk auf. Du siehst, es braucht enorme Stärke, um auf dem Fischschwanz zu balancieren. Schlängelt dann auf dich zu, reißt mit der einen Hand jetzt den Dreizack vom Rücken nach vorne in dich hinein und versucht gleichzeitig dich wieder zu beißen. Und auch du, Fimmler, das Wesen scheint jetzt... Steckt den Dreizack in den Boden, versucht dich zu greifen, mit dir unter Wasser zu ziehen. Gegen dich sind das wieder zwei Attacken. Einmal ist ein Biss, der nicht trifft. Einmal ist ein Stich, der auch nicht trifft. Als du leichtfüßig einmal nach hinten tänzelst, einmal zur Seite tänzelst und das Wesen, das anscheinend einfach nicht dafür gemacht ist, an Land zu kämpfen, merkt, wie du es langsam aber sicher weiter an Land lockst und mit jedem Angriff ein bisschen zögerlicher wird, bis es so wieder einen Schritt nach hinten geht und sich wenigstens wieder von dem Wasser überspülen lässt. Als jetzt allerdings das Wesen hier hinten wieder eine Inkantation spricht und aus dem Wasser hier, außer du willst es counterspellen, hast du jetzt die Gelegenheit, nicht, dass du sagst, ich hätte es dir nicht gelassen. Ja, natürlich, also ich bin halt am Kotzen und am Husten, ne? Ich weiß nicht, ob ich es kann. Also es steht nicht, dass du keine Reactions hast oder so. Okay, ja, dann mach ich das. Okay, dann gib mir wieder einen Charisma-Check. Schön. Nein! Natural 20. Nice! Und dann... Okay, als sich hier ein blitzendes, gleißendes Tor auftut und etwas von unten herausgeschossen zu kommen scheint, schon ein bisschen statische Elektrizität über das Wasser geht, Fimmler, dein Bart, wump, nach offen geht. Du... als dieses Tor wieder verschwindet und nur noch so leichte Entladung über das Wasser gehen, er sich zu dir umdreht und wieder unter Wasser verschwindet für den Moment. Ich glaube, dass ich gerade nicht mehr im Wasser war. Ey. Jesus Christ. Nika, du bist dran. Yay. Ja, warte, du hast gesagt, er versucht mich unter Wasser zu ziehen. Ja, dann kriege ich mal bitte einen Athletics-Check von dir, während er versucht, dich zu grappeln. Das ist eine 11. Okay, das ist auch eine 11. Von daher passiert nichts. Er versucht, dich zu greifen, du spannst an. Er jetzt versucht dich in seinem Hals zu sich in deinem Hals zu verbeißen. Mit einer 15 allerdings auch mal wieder an dieser Kette abprallt, so zwei seiner Revolver-Gebiss-Haizähne abbrechen und sich jetzt umguckt. Anscheinend so ein bisschen nicht ganz zufrieden mit der Situation. Nika, du bist wieder dran. Ich tole the dead wie heißt die? Krabby Krab Krab? Okay, Chan, Mr. Krabs. Chan Krabs. Mr. Krabs Chan. Okay, ja, die kommt durch. Locker richtig wack. Oh nein, bitte not. Nö, ja, geht, nice. Geht. Sind einmal 18 Damage. Okay. Und dann hau ich das Ding zweimal. Mhm. Damage. Yes, das ist einmal eine 26 und einmal eine 27. Mhm, trifft beides. Nice. Den kann ich rerollen. Das sind 9 plus 8 sind 17 Damage. Mhm. Und dann Action Surge ich. Okay. Ich surge mal kurz und mal. Kannst du mir schon mal dein Safe geben wieder, ob du weiterhin kotzt oder nicht? Und mache das gleiche nochmal. Ist das meine erste Runde oder hast du mich schon einmal übersprungen? Ich habe dich jetzt gerade übersprungen und du musst am Anfang deiner Runde den Safe wiederholen. Kunst? Mhm. 16. Okay, du bist weiterhin am Reihen. Mach genau den gleichen Kram nochmal. Okay, Action Surge. Ja. Kann ich kein Movement benutzen? Doch, das kannst du. Dann hätte ich es jetzt gerade eigentlich gemacht. Nee, du spendst deine Turn damit zu ratchen und zu husten. Ja, bitte, tu's. Kommt er durch? For the dead? Ja, ja. Er hat Wisdom minus 10. Oh nein, es ist ein Natural 20. Es kommt nicht durch. Sorry. Egal, ich hau ihn trotzdem. Mit immerhin einer 25 und einer 17. 17 trifft nicht, 25 trifft. Oh, das ist ein D8, den brauche ich nicht zu werfen. Das sind 5 plus 4, sind 9. Okay. Du hackst an der massigen Kruste dieses Wesens rum, scheinst mittlerweile an seinem krabbigen Inneren angelangt zu sein. So ein Bein geht jetzt nach oben, stackt so ein bisschen in dem nassen Boden des Kanals, ja? Geil. 10. Ich habe plus einen auf Saving Throws, habe ich gerade bemerkt. Ah, ja, 17 schafft's. Puh. damit bist du dran. Ring of Protection. Hey. Ja, oh, kacke, darauf war ich gar nicht vorbereitet. Okay, ich bewege mich erstmal aus der Stinking Cloud raus. Okay. In die Richtung. Also die Stinking Cloud ist basically... In die nach rechts. Also von mir aus rechts. Dieser Bereich. Hm. Hier weg? Ja. Okay. Ja, okay. Also, geht schon. Ja, 5 Fuß nach vorne, 5 Fuß nach hinten. 10 Fuß nach hinten. Achso, so weit. Okay, ja, fuck. Okay, egal. Und dann benutze ich meine Bonus-Action. Mhm. Um mich 30 Fuß nach vorne zu teleportieren. Um die Krabby vulnerable to poison zu machen. Okay. Und dann schieße ich meinen Chromatic Orb auf Level 5. Sag mir, kriege ich einen Save? Nein. Okay. Du hörst wieder das Kratzen von mumifizierten Händen über altes Pergament. Du spürst wieder den Drang, etwas freizusetzen. Du hörst, du spürst das Summen von Insekten in deiner Lunge. Du hustest Sand nach oben und die Krone auf deinem Haupt beginnt kurz zu leuchten und ein grüner Nebel senkt sich über die Krabbe. Und ja, gib mir das Chromatic Orb. Was hast du gecastet? Okay. Das ist eine 21. Trifft gerade. Holy fuck, okay. Dann erstmal keine... Explicit-Folge. Wie viel habe ich? Das sind 3, 4, 5, 6, 7, D8. Ach so, hast du gesagt, auf welchem Slot du es castest? Ja, 5. Okay. Und ein D8. Boah, ja, genau. Hast du noch? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hab's. So, dann benutze ich Powern, um die beiden hier zu rerollen. Okay. Okay, das sind 12 plus 16 sind 28, 29, wenn du mir jetzt meinen Kill klaust, ne? 33, 40 Poison Damage. Okay. Das heißt, ja, du weißt, wie viel Damage das sind. Yes! Aus deiner Hand löst sich eine blubbernde, riesige, grünliche Blase aus giftiger Energie, die in das Wesen prallt und es einfach an einer Seite durchschlägt und daraus jetzt so dicke Krabbeninnereien herauslaufen, als es an der Stelle einfach zu verwesen, zu verfaulen beginnt und dieser enorm widerwärtige Geruch von verdorrenem Fisch sich überall breit macht. Das Wesen jetzt einmal, zweimal versucht aufrecht zu halten. Wieder einmal, zweimal die Scheren zusammenklappert und jetzt um seinen Mund beginnt erneut zu schäumen. So, damit wären wir eigentlich bei Nika. Nika war gerade dran, damit sind wir jetzt wieder vorne bei der Krabbe, die jetzt sich mit schweren, schweren Bewegungen an Land zieht. Umfällt. Und stirbt. Ja. Das ist einfach kein Kleber mehr dran, oder was? Ja. Nein. An Land zieht. Und ich kriege jetzt einmal einen Dexterity Saving Throw von Nika und Finnen. 21. 18. Okay. Als jetzt so ein enormer, blubbernder Strahl von eklig öliger Flüssigkeit sich aus den Tiefen dieses Wesens über euch ergießt. Widerlich. Die es gerade schafft, zur Seite wegzuspringen, euch aus dem Weg zu rollen, jetzt der gesamte Boden unter euch gabbelig, klebrig ist. Ihr seid für den Moment nicht restrained, allerdings merkt ihr, dass eure Beine, eure Füße anfangen auf dem Boden zu kleben. Ihr es allerdings zumindest geschafft hat, zu diesem ersten Klebe-etwas aus dem Weg zu kommen. Das Wesen jetzt wieder wutentbrannt auf Nika zustolpert und erneut versucht, mit seiner Kettenfaust dich zu erreichen. Das ist eine 19. Also wieder schafft es Nika, sich dagegen zu stemmen. Mal gucken, wie lange das noch geht. Einen kleinen Finger. Werd nicht cocky. das bringt uns zu Fimler. Fimler, der seinen Rage fallen lässt, nach dem Typen greift. Mhm. Kriege ich ihn getouched. Mhm. Und entfliegt Wounds. Achso, dann musst du einfach eine praktische Nahkampf-Spell-Attack machen. Ja. Also du kannst... Achso, das meinst du. Er kann doch nicht im Rage zaubern. Er ist eine 10. Schaffst es leider nicht, nach ihm zu greifen. Gut, dann hau ich ihm aber trotzdem nochmal... Mit deiner Haste-Action. Mit deiner Haste-Action auf die Fresse. Okay. Das ist eine 12. Yes. Dann setze ich mich auf den Boden, halte meine Knie fest und weine. Okay. Gut, Finnen, damit bist du dran. Dieser Boden. Also könnte ich, ist es jetzt einfach difficult terrain oder ist es, kann ich literally einfach, kann ich mich nicht bewegen? Du gibst mir bitte am Anfang einen Dexterity Saving Throw. 24. Du kannst dich nochmal bewegen. Easy game. Steht das Vieh vor mir, ist das an mir dran oder ist es gerade nur noch aus dem Wasser gepirscht? Es ist gerade aus dem Wasser gepirscht, hat dich zweimal angegriffen und ist dann wieder so ein bisschen zurück ins Wasser gesungen und lauert jetzt auf dich. Das heißt, ich kann mich von ihm weg entfernen. Ja. Gut, dann tue ich das und gehe so irgendwo dahin, wo es nicht klebrig ist. Okay, also in die Richtung hier? Oder ja, in die Richtung. Also auch gerne in so ein Büschle. Okay, also es ist ungefähr hier in dem Radius klebrig. Also ach, da ist überall klebrig. Okay. Ja, nee, dann lassen wir das. Das ist dann nämlich Tüdelkram. Dann benutze ich meine Bonus-Action und caste Le Boom de Sonic. Mhm. Und presch auf den vor mir einfach mal zweimal mit ein bisschen Thunder ein. Mhm, mach das bitte. Das erste ist eine nicht-natural 21. Aha, trifft. Und das zweite ist eine 28. Okay, trifft auch. Hammer, ich stehe auf meinem Papier. Du hast meine Dach geklaut! Ich nehme euch, ihr seid geil. Ah, okay. Gut, dann sind das 5 und 7 plus 12 sind 19 Thunder Damage. Okay. Und dann, wenn ich es recht überlege, gehe ich doch aus dem klebrigen Zeug nach hinten weg. Okay. Joink. Joink. Damit sind wir bei den Wesen. Ihr hört jetzt ein blubberndes Befehlsgeräusch. Unter Wasser hervor und das Wesen verschwindet wieder so ein bisschen im Wasser. Du siehst so das Letzte, was du siehst, sind so die Augen, die dich angucken. Du siehst noch so ein Haifischgrinsen, das dann einfach unter Wasser verschwindet. Auch das Wesen hier disengaged von dir und verschwindet jetzt fürs Erste im Wasser. Als ihr wieder an dieser Stelle den offensichtlichen mittlerweile Zauberer auftauchen seht, der wieder und in die Luft rotzt, sich da eine Wasserkugel bildet und wieder anfangen Blitze zu zucken. Jo. Counterspell Level 4. Okay. Gib mir einen Charisma-Check. Digga, wie hoch ist denn dieser Scheiß? Ja, wie hoch ist euer Scheiß? Ich muss ja ein bisschen preparen. Ja, das sind 21. Okay. Wieder das Loch, gerade als irgendetwas Schlangenartiges, Blitzumzucktes, daraus hervorkommen will, verschwindet es wieder. Der Himmel klart wieder auf, die Wolken verschwinden. Und das Wesen lässt ein Strom der Frustration in deine Richtung los, bevor es wieder runtertaucht. Das hat gerade deine Mutter beleidigt. Allerdings nicht, bevor es noch ein gurgelndes weiteres Kommando an den Krebs richtet. Damit sind wir bei Random tatsächlich. Oh. Wir haben damals nicht geklärt, oder wie lang ist das Ding vulnerable to poison? Eine Runde? Ja. Also jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr, genau. Okay. Alles klar. Dann, würde ich ganz gern ein paar Schritte nach vorne gehen, sodass ich in Range bin, um einen Fireball zentriert auf die Ficker zu schießen. Okay. Die befinden sich allerdings gerade alle unter Wasser. Okay. Das heißt, dass die würden auch nur halben Schaden kriegen. Also und dann vielleicht sogar nur ein Viertel, wenn sie den Safe schaffen. Nee, das ist dann ja nicht so cool. Aber dann nehme ich mir, kann ich den Zauberer sehen? Der ist auch wieder untergetaucht. Okay. Ja, dann widme ich mich wieder dem Krebs vor mir. Ich gehe ein bisschen in Richtung von Finnen, also dass ich so ein bisschen hinter Finnen bin. Ich bin so ganz so nah an dem, ja, ein bisschen weiter. Ist da noch Sticky? 30. Viel. Ich bin's da ungefähr. So. Ja, gut, okay. Krieg ich allerdings in dem Moment, wo du die Sticky-Zone betrittst, einen... Da ist die Sticky-Zone? Ja, einen Dexterity Save von dir. Okay. 2. Okay, du hier kleben bleibst für den Moment und erstmal kein Movement hast für die Runde. Okay. Ja, und schießt dann einmal ein Chromatic Orb. Ganz normal Level 1 auf Lightning Damage. Okay. Das ist eine 27. Okay, kommt durch. Und eine Natural One. Nein! Und das ist eine 100. Eine 100? Also, oder? Oder eine... Oder eine was 1. Ist, was bedeutet 0, 0? Ist dann ja, wahrscheinlich 100. Dann ist es eine 100, ja. Ja, und eine 1, also... Ja. Genau. Da wäre nicht 100 gewesen, wenn er auf... Nee. Stimmt schon. Es ist schon richtig. Ja, du kriegst all deine Sorcery Points wieder. Sweet shit, Alter! Was zum Arsch? Okay. Als du merkst, wie andersweltliche Energie durch diesen dünnen Schleier, der dich immer von totalem Chaos abschirmt, durchblutet, in dich fährt, in der Sekunde, als du wieder einmal Magie wirkst und dieser Schleier weggerissen wird und er dich erfüllt mit Magie. Und auch Magie. Nur das Bonzer. Ist 100 nicht eigentlich, wenn du alle Nullen hast? Hat er doch. Achso, ich hatte 1 und 0. Nein, das wäre 1. Ich hatte 1 und 0. Ja, dann hat er eine 1. Wie, du hattest 1 und 0? Ja, er hatte auf dem D100 eine 0 und auf genau, dem D10 eine 1. Auf dem D100 eine 0 und auf dem D10 eine 1. Das ist eine 1. 1. Fuck. Deswegen sage ich gerade, das ist doch eine 1. Ah. Sorry, boy. You die. Ja, wahrscheinlich. Feuerball auf mich selber. Die Krabbe oh Gott. Aber das Spell macht 19 ja, Lightning. Die Krabbe kriegt alles aus den Points wieder. Ich mach mich traurig. So, ich wollte aber wissen, was passiert, bevor eine 1 passiert. Achso, das ist das. Ja. Ja, also für den Moment passiert erstmal nichts. Aber du merkst, dass so ein kleines Türchen, das du sonst gut verschlossen hältst, sperrangelweit offen ist. Mhm. Und alles, was durchkommen möchte, kann das erreichen. 19 sagen. Schaden, sagst du? Mhm. Okay. Allerdings, es ist mehr eine kleine Wolke, die einfach mit Blitzen gefüllt ist, ihm entgegensegelt und sich in seiner Krebsfresse entlädt. Blitze über das gesamte Wesen zucken und es krampft und sich letzter Kraft anscheinend noch auf den Beinen halten kann. Nika, du bist dran. Ich caste Darkness auf mich selbst. Okay. Und dann haue ich das Wesen. Okay. Mit Advantage. Ist das nicht eine Action Darkness auf dich selbst zu casten? Ja, aber ich habe Haste. Ach ja, dann haust du einmal. Genau, das stimmt. Ja, 19. Okay, trifft nicht. Nee. Es ist an der massigen Panzerung des Wesens abprallt, dass sich jetzt stapfend in Bewegung setzt. An dir vorbei. Du kriegst einen Attack of Opportunity. Ja, mit Advantage. Yes. Das ist eine 26. Das trifft, um der Quelle seines Leides in der letzten Runde gegenüberzustehen. Das darf ich rerollen. Ha, das sind 12 Damage. Okay. Ich weiß nicht, warum ich heute so komisch bin. Du im Weggehen noch ein weiteres Bein abreißt, das jetzt so unter diesem Galeonpanzer hervorblutet und immer noch so ein bisschen kontraktiert und zuckt. Das Wesen es aber trotzdem schafft, auf dich zuzurobben und jetzt... Ist er nicht in seiner Stickiness? Wäre ganz schön dumm, wenn er wäre, ne? Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich... Okay, das ist eine 22. Ja, da bin ich wohl... Hops genommen worden. Hey, hast du schon so viel kassiert? Nein. Na, aber er hält nicht viel aus. 48 Leben insgesamt. Oh, boah, das klang auch gerade nach 100 Würfeln, die er gewürfelt hat. Wurde ich. Oh, ist gerade umgenutzt, würde ich sagen. Umgenutzt! Oh, hallo! Du 47 Bludgeoning Damage bekommst. Nein! Damit bin ich down. Und ich krieg einen. Obwohl, ich krieg keinen Strength Save, weil du den Save nicht machen kannst. Als die Kugel das erste Mal connected und er einfach mitten in den Körper getroffen wird, ihr ein kurzes Stocken in der Welt seht, weil so viel Energie auf etwas trifft und er einfach nach hinten weggefetzt wird. Kurze Frage, steht er nicht auch in meiner Darkness? 15 Foot Radius? Sagen wir es so, dann hätte ich mich so positioniert, dass er es nicht mehr ist. Okay, ja. Was möglich gewesen wäre. Nach hinten fetzt und gegen die nächste Palme haut, runterfällt und weil diese Welt auf einer narrativen Ebene funktioniert, ihm eine einzelne Kokosnuss von oben noch dunk, dunk, auf den Kopf fällt. Hättest du auch noch sagen müssen, dass du dieses, in dem Moment, wo die Kugel ihn trifft, dass du diese, man sieht so dieses von ihm weggehen, so anime-mäßig und dann. Nein, am besten stehe ich da noch so. Oh oh. Ihr seht alles in normaler Geschwindigkeit, aber so sein Gesicht beginnt zuerst. Sein Körper beginnt sich nach hinten. So zu klassischer Violinmusik. Angelo. Ja, das bringt uns zu Fimla. Fims, wenn ich mir die Harpune aus der Brust ziehe, ist das eine Action? Ja. Das ist meine Darkness. Ja. Dann möchte ich das machen. Sweet. Okay. Hello, Qualle. Awesome, check. Dann möchte ich meine Action halten. Okay. Wenn der Magier auftaucht, dann möchte ich die Haste-Bonus-Act, die ich nicht mehr habe. Mhm. Oh boy. Aber Channel Divinity benutzen und meine Bonus-Action dazu nutzen, um den Speer nach ihm zu werfen. Du kannst nur deine Action halten, keine Bonus-Action. You, sir. This game is rigged. Please fuck you. Okay, gut. Ja, wenn das meine Action war, ich meine, ich könnte ich noch einen Spell casten? Nein, wahrscheinlich nicht. Wir können es ja eigentlich. Nee. Na gut. Okay. Stick to the rules. Okay. Finnen, du bist dran. Ja, die Qualle hat ja, glaube ich, die ist richtig matschig, ne, mittlerweile. Die Qualle ist weg. Die Krabbe. Die Krabbe ist ziemlich matschig mittlerweile. Nicht meine. Allerdings scheint sie noch. Sie scheint noch mehr Leben in sich zu haben, als ihr vielleicht denkt, aber sie ist schon gut angeschlagen. Aber das Wesen scheint einfach enorm viel auszuhalten. Es ist einfach ein riesiger Berg aus Panzer. Meinst du, wir hätten mit ihr reden können? Hat ja nur eine Runde lang nichts gemacht. Wow. Upsi. Ich suche mir so den Punkt aus. Also ich bin ich 20 Fuß dran? Ah, von dem Viech? Ja, sonst geht die vom Fuß noch. Ich suche mir den Punkt, wo der Körper quasi schon auf ist und schmeiß da ein bisschen Thunderstruck rein. Okay, was wirst du machen? Ich greif sie an. Okay, dann gib mir 2 Attack Rolls. Die reroll ich. Jo. Gut, es ist nur eine 16. Trifft nicht. Korkt und eine 24. Das trifft. Und da. Ui, nice. Das sind 14 Damage. Okay. Okay. Und dann möchte ich noch ein bisschen weiter weg vom Wasser gehen. Hier so? Ja, das ist gut. Gut. Stille. Stille. Stille. Und wieder 3 Speere kommen, oder 2 Speere kommen aus der Dunkelheit. Fimler, einer auf dich zu, der zweite auch auf dich zu. Du stehst immer noch am Wasser, I'm sorry. das eine ist eine 16 und das andere ist eine 15. Treffen beide nicht. Okay. Also sie im hohen Bogen auf dich zuschießen, du den einen zur Seite wegprügelst, den anderen von unten einmal wegprügelst, sie neben dir im feuchten Sand landen. Es kurz klatscht und ihr sagt, Scheiße, natürlich, doch, der eine trifft, die 16 trifft. 16 Haste. Trifft doch? Okay. Wieso ist dein Haste vorbei? Weil er weg ist. Ach ja, dann ist ja mein Haste auch vorbei. Ja, das ist richtig. So ein Scheiß. Okay, Fimler, du bekommst 11 Piercing Damage als eine weitere Harpune, die im Schatten der anderen Harpune war, die du nicht gesehen hast. Toter Winkel. Zack, er hat 2 geworfen, der Bastard. Best Duration. Gib mir einen, bitte einen Athletics Check, als du versucht wirst, wieder ins Wasser gezogen zu werden. Eine fucking 27. Okay, die Kette spannt sich erneut. Nichts, du hörst ein frustriertes Blubbern von unten. Diese Wesen scheinen es gewohnt zu sein, die kräftigsten zu sein. Und sie frustriert es. Das bringt uns zu... Ich hab mich voll heldenhaft in den Weg gestellt, der Krabbe, dass sie nicht zu dir gehen. Ein Wesen taucht auf. Ohne zu schwimmen, wird es einfach nur von dem Wedeln seiner Flosse so auf halber Höhe über dem Fluss gehalten, balanciert. Sieht einmal auf den ohnmächtig liegenden Random. Nein. Atmet einmal durch und ihr hört. Als der letzte Space Lord aufgewandt wird, ein Portal zu öffnen und eine sich windende, schlangenartige Kreatur auf dem Boden schlittert. Ist ja widerlich. Sieht aus wie eine große Muräne, allerdings zucken immer mal wieder elektrische Entladung darüber. Als er. Das sind übrigens die beiden Zauber, die ich dem gegeben habe. Es ist einmal Summon Fish und einmal Summon Bigger Fish. Als das Wesen in den nassen Sand klatscht, sich einmal umguckt und dann mit seinem schlangenartigen Leib sich unnatürlich eng am Boden hält und sich nach Zielen umblickt. Ja, das ist, was das Wesen gemacht hat, bevor er noch ein hasserfülltes an euch alle richtet und langsam wieder unter den Fluten versinkt. Random, ich krieg einen Death Saving Throw von dir. Ja, das ist eine über 10. 18. Okay, das ist der erste geschafft. Das bringt uns zu Nika. Ich zappe an Mr. Krabs ran. Okay. Und schlage ihn. Wobei, erstmal mache ich wieder Toll the Dead, bitte. Und dann schlage ich ihn. Mhm. Das Leben als Fighter ist auf jeden Fall spannend. Das ist eine Natural 16. Ja, schade. Dann schlage ich ihn wohl nur mit Advantage. Okay, please do that. Das ist eine 18. Okay. Trifft das? Nein. Eine 18 trifft nicht. Das ist eine AC von 20, wie ihr mittlerweile wisst. Jetzt weiß ich es auch. Gut, dass ich aufpasse. Und dann stecke ich... Bin sofort soweit. Ja, ja. Deine Fingergun. Einfach so in die offene Wunde. In die offene. Okay, das bringt uns zu dem Krebs, der erneut auf das Kommando seines Meisters horcht, jetzt vor Finnen auftürmt. Komm doch. Und die Faust einmal nach vorne geschmettert wird. Aber ich weiche aus. Das ist eine 20. Ja, das trifft gerade. Okay. Nein, nicht. Was? Was? Ding. Direkt neben dir. Ich hab nur die 7 Würfel gehört, die haben. Was? Hast du eigentlich noch welche von diesen super schmutzigen Gläsern? Mann, ja, Gib mir doch eins, bitte. Vielleicht ist es auch gar nicht schmutzig. Das hey, mein Tisch ist geht so. Ja, ich. Digga, hast du nur 8 geworfen oder was? Ja, du kriegst 64 Bludgeoning Damage. Als du einfach in Gänze von dieser Stahlkugel erfasst wirst. Ich krieg ein Strength Saving Throw, solange du. Stehst du noch? Ja. Okay, dann krieg ich ein Strength Save von dir. Okay. Ich weiß nicht, wie du es schaffst. Ich bleib einfach stehen. Als ein Schlag auf dich herunterkommt, der einen niederen Mann zu Matsch verwandelt hätte. Du ihn nimmst, du nach unten geschmettert wirst. Du merkst, wie jeder Knochen in deinem Körper für einen Moment sich entscheiden muss, werde ich jetzt zu Staub verwandelt oder bleibe ich resistent. Du nach unten gematscht wirst, Fimler, du dich umdrehst, für einen Moment alles vor dir vergisst, als du einfach nur dieses markerschütternde Knirschen hörst, als dieser riesige Eisenkugel von oben herab getrieben, von diesem einzigen Muskel, die dieser Krebs ist, auf Finnen herabmatscht. Er ist triumphierend wieder die Faust hebt und aus dem kleinen Krater eine Halbling heraustritt. Ungebrochen, aber schwer verwundet. Einfach nur so. den Sand aus der Rüstung. Und gleich den Knochen mit weg. Das bringt uns zu Fimler. I don't need that shit. Das Training hat sich gelohnt, Fimler. Aber hallo! Fimler, hast du eine Proficiency ein bekommen? Healing Word auf random. Okay. Ja, das wäre zu mächtig gewesen. Ein D4 plus Wisdom. Geil! Was hast du ihm zu sagen? Heile! Alter, steh auf, ey! Heile, heile Segen. Es ist nicht die Zeit zum Schlafen. Okay, das war eine Bonus-Action. Das war das. Und, oh, der Kuck ist. Ach, das ist eine Bonus-Action. Yes. Dang it. Okay. Aber bitte wieder ein bisschen mehr Action-Mucke, der Kampf ist noch nicht vorbei. Ja. Dann versuche ich. Steht noch irgendjemand vor mir? Wie bitte? Steht noch irgendjemand vor mir? Alles wieder unter Wasser. Gut, dann ziehe ich erneut an der Kette. Okay. Stimmt, du bist ja an eine Kette gebunden. Dann gib mir einen Athletics-Check. He was chained to a chain. Eine 23. Okay, und wieder hörst du ein... Und ein weiteres Wesen taucht wieder aus der Dunkelheit auf und ist vor dir, bereit, den dunklen Herausforderer zu empfangen. Finnen, du guckst zu dem Wesen empor, das da mit knirschenden Pedipalpen einer hart demolierten Vorwärtsziehschere und einer... immer noch ready to strike, gerade wieder in Position gegen den Kugelzuschlagschere. Zu dieser Kreatur guckst du auf. Ja, die macht ganz schön viel Aua, ey. Muss man ja doch mal sagen. aber ich muss gestehen, ich halte diese Schlange neben mir. Hat die... Also es sieht aus eher wie eine Muräne als wie eine Schlange. Dieses eklige Vieh. Ja. Habe ich das Gefühl, dass es schon irgendwie sich auf ein Ziel eingeschossen hat? Im Moment ist sie praktisch wie, als wäre sie in so, wie, als wäre sie so in so eine Dose gefüllt worden und dann hättest du das aufgemacht und es umgedreht und das so ist es gelandet und hat sich erstmal so ein bisschen orientiert, hat versucht, sich aufzustellen, hat gemerkt, ich bin gar nicht im Wasser, und schlängelt gerade noch so ein bisschen durch die Gegend. Scheint auch nicht besonders gut sehen zu können. Ekelhaft. Ist so. Ist echt ekelhaft. Ja. Was? Die Frage, war das Summon Big Fish oder war das Summon Bigger Fish? Is this the fish? I don't want to see the bigger fish. ja, aber es macht mir gerade alles ein bisschen Sorge, deswegen caste ich Greater Visibility auf mich. Okay. Möchtest du das Zauberwort sagen? Ja. Okay. Weil es jetzt Greater Visibility ist, muss ich die ganze Zeit sagen. Skibidipapap, eine bupupurbum. Und wum. Finn verschwindet. Kriegst ein Invisibility Die. Wow. Ja, aber ich will mich lieber nicht bewegen, weil, ja, lieber bewege ich mich nicht und fresse die zwei Disadvantage-Attacken, die Disadvantage-Attacke, als dass ich sie jetzt fresse und direkt sterbe und sage, okay, wow. Das kann ich verstehen. Achso, und dann, bevor ich das mache, um das Wesen zu verwirren, damit es nicht weiß, von wo ich spreche, rufe ich Fimla zu. So, Fimla, das Training hat sich für mich tatsächlich sehr gelohnt. Aber ich glaube, ich kann in puncto Gewalt noch ein bisschen mehr lernen. So, zeig mir doch mal, wie du diese Schlangenvieh da köpfst. Das kannst du, glaube ich, mit diesem, wie heißt das? Dem Herausforderer ganz gut. Ist das deine Inspiration? Yes! Das ist eine sehr lange Inspiration. Das ist auch ein sehr kräftezehrender Kampf. Das Wesen versucht sich jetzt so halb aufzurichten, so eine ganze Schleimschicht rinnt von ihm drunter. In welcher Nebendimension der Zauberer es anscheinend irgendwo aufbewahrt hat. Es scheint eine sehr enge, sehr mit dem eigenen Mukus gefüllte gewesen zu sein. Es kann im Moment nur zwei Ziele sehen. Nika selber ist von Dunkelheit umgeben und kann von dem Wesen nicht wahrgenommen werden. Und Finnen ist unsichtbar geworden, bevor das Wesen Sachen registrieren konnte. Es entscheidet sich also zwischen Random und Fimla. Eine gerade Zahl ist Fimla, eine ungerade Zahl ist random. Ja. Aber es ist doch noch dieses Schlangenwesen dazwischen. Hey, es ist doch Schlangenwesen. Achso, okay, never mind. Ja, das war eine 3 und wie wir alle wissen, ist die 3 eine ungerade Zahl. Ist das Wesen geht es dann an mir vorbei? Sorry, Bro. Auf bekomme ich random zuschlängelt. Bekomme ich eine Attack of Opportunity? Also kommt es an mir vorbei oder nicht? Jetzt, so wie ich es gemacht habe, nicht. Warum hast du es dann so gemacht? Weil ich nicht daran gedacht habe, dass ich meine Sachen so mache, dass du Attacks of Opportunity kriegst, mein kleiner haariger Freund. Das ist übrigens der unschlagbare. Achso, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist, ja, das ist ein Treffer. Als das Wesen nach dir schnappt und du siehst so, wie es sich über dir auftürmt und den Kiefer aushakt. Und es macht einmal glup. Glup, glup. Und du in seinem schleimigen Wanst verschwindest. Oh Gott. Ey, du lebst. Mach mach Volteball und cast einfach Finale. Ich cast einen Spell und Feuerball fake auf ihn. Ja, praktisch. So, das bringt uns, das war die Muräne, die den Rest ihres Movements benutzt, um sich einmal so ein bisschen umzudrehen und aufs nächste Ziel zuzuschlängeln. Es ist wirklich eklig. Es produziert so ein bisschen so seine eigene Bahn aus Schleim, auf der es so ein bisschen nicht so elegant wie so eine Schlange, sondern fast so, als hätte es eigentlich Schultern und würde sich so immer weiter nach vorne ziehen. Das bringt uns zu den Unterwasserwesen, die im Moment ihrem Namen alle Ehe machen, Ehre machen, unter Wasser bleiben. Außer natürlich das Wesen, das weiterhin durch die Kette mit dir verbunden ist. An seine Kette guckt, an dich guckt, an seine Kette guckt und für den Moment ins Wasser zurücktaucht. Allerdings kriegst du einen Attack of Opportunity. He's scared. That's a 13. Das trifft gerade. Oh. Ja. AC von Squishy. 14. 12. Okay. Du ihm noch einen mächtigen Hieb. Ich habe meinen Stift abgebrochen. Hat jemand einen Stift für mich? Jemand einen mächtigen Hieb hinterher setzt. Das Wesen flüchtet und so diesen öligen Blutteppich hinter sich herzieht. Ich kann dir einen Kuli geben, weil du reagierst ja nicht. Ja, das ist eine gute Idee. Wenn du hast, kann Marty einen Stift haben. Okay. Sweet. He can has a pen. Sweet. Ja. Das würde uns zum Marrow Wave Wizard bringen, der allerdings keine Spellslots mehr hat und damit einfach richtig useless ist. Sich versteckt für den Moment unter Wasser. Kommt doch zu ihm. Random. du bekommst am Start deiner Runde ein oder zwei. 11 Acid Damage. He dead. Again. Sorry, bro. Alrighty. Ja, that's what happens. Obwohl, nein, falsch. Ich habe es falsch gelesen. Am Start seiner Runde. Das heißt, du bist noch bei Bewusstsein. Nice. Puh, okay. Kann ich Vocal Spells casten, wenn ich in ihm drin bin? Ja. Ja? Ja. Allerdings auch nur einen, weil dann deine Luft draußen ist. Das heißt, du musst ein Loch reinsprengen. Weil du mehr oder weniger submerged in Stomach Acid bist für den Moment. Ja, entweder ich gebe halt gar keinen Fick oder ich verwandle mich halt in ein riesiges Tier. Das wollte ich hoffe, dass er einfach auseinanderreißt. Das wollte ich auch schon immer mal machen. Das sagt so viel. Ich habe gerade gesagt, wie es so sein Kiefer ausgehakt hat, um dich zu verschlingen. Es scheint sehr dehnbar zu sein. Das was sie sagt. Ja, ist mittlerweile sehr dehnbar. Yeah, you know what? Is it so worth? Ich check's nicht mal richtig. Besser so. Ja, ich hoffe einfach mal, dass ihr das alle hinbekommt. Das hat schon geil. Oh. Obwohl, nein, scheiße, Fimbler ist direkt neben mir. Das bockt gar nicht. Das wäre auch ein geiles T-Shirt. Einfach so. Ich glaube, ihr bekommt das alle hin. Random. Famous last words, genau. Nee, ach ja, stimmt ja. Ich kann ja einfach. Mach ich einen Chromatic Orb auf Level 4. Okay. Sagt man da eigentlich? Chromatic Orb! Flick und Sieg! Was gibt's denn da für Damage? Thunder Damage. Ich geb dir einen Tipp. Ich würde kein Lightning Damage nehmen, ja, aber sonst, ja. Thunder Damage. Ja, please do. Okay. Das ist eine 15, aber den Tides of Chaos sehe ich. Und dann ist es eine 24. Ja, das trifft. Jesus. Super. Das kann der Mann. Und alles. Dann ist es. Kein Wild Search. Das ist ein Level 4, genau. Ich brauche 3d8 noch. Achso. Was? So, dann. Kann das schon. Too late. Ja, das sind. Obwohl, empower ich den. Ach, der eine ist besser. Stirbt eh leichter so. Ja, genau. Sind. 21, 25. 33 Thunder Damage. Okay. Damit. Sorry. Damit nicht. Ich lese vor. Ich verrate jetzt nicht, auf welcher Kreatur das Wesen based ist. Takes 30 damage or more on a single turn from the swallowed creature. The Wesen. On a DC 14 Constitution Saving Throw oder muss kotzt das Wesen aus. Du hast 33 gemacht, ich habe gewürfelt, ich habe eine 10 gewürfelt, es hat einen Constitution Wert von plus 4. Das heißt, es hat es gerade geschafft tatsächlich. Darf ich Luck benden? Nee, hätte ich dir jetzt nicht verraten, hättest du es nicht gemacht, von daher. Weiß ich nicht. Um was denn zu tun? Bend Luck ist, ich benutze 2 Sorcery Points, um 1d4 auf den Roll zu würfeln, um es entweder runter oder hochzusetzen. Um was zu tun? Also welchen Roll? Seinen Constitution Save oder was auch immer er gerade macht. Okay, ja dann. Sure. Darfst du das denn, steht da irgendwie sowas drin, wie du darfst es nicht wissen, wenn du when das nicht weißt? When another creature you can see makes an attack, ability check, saving throw, bla bla bla bla, you can use your reaction to spend 2 SP and roll 1d4 to apply the number as bonus or penalty to the roll. Kann man eine you can do so after the creature rolls, but before the outcome is announced. Ja. Yes. So viel dazu. Damit warst du dran, du bleibst. Hörst du einfach das Outcome announced. Ja, ja. Einfach so. Ja, echt, ey. Einfach alles, so. Alles meine Schuld. Ohne zu sagen, alles meine dass er überhaupt irgendwas so. Damit sind wir bei Nika. Ich stiefel mal auf das Schlangenwesen zu. Okay. Warte. Stiefel. Jetzt kommst genau auf 10 Fuß ran. Und versuche mit der Präzision einer Victris. Ich kriege allerdings zunächst einen Dexterity Save von dir, ob du in dem Krebs, in der Krebsgisse stecken bleibst. 7. Und du bleibst hier in der Krebsgisse stecken. Cool, bin ich in 10 Fuß Reichweite von der Krabbe? Mit das sieht gut aus. Ein wenig gutem Willen. Die ist bestimmt größer als nur 4 Felder. Als zweidimensional. Aber die Schlange hat Schaden bekommen, nicht wahr? Von Random. Von Random? Ja. Dann Toll the Dead ich sie erstmal. Okay. Bitte, gegen eine 15, einen Wisdom Save. Mhm. Das ist eine sehr weise Muräne. Das ist eine 11. Ha! Damit bekommt sie 16 Damage. Okay. Und dann hau ich Mr. Krabs. Mr. Krabs, sehe ich gut. Mit einer 25. Das trifft. Das sind nur 8 Damage. Okay. Ich bohr richtig rein, so die 8 Damage. Mhm, das tust du. Richtig tief in seine Fresse. Okay. Das Wesen ist hiermit dran und kriegt so den letzten Stich von dir ab und zieht sich jetzt zurück. So ein Bein verschwindet in dieser Galeone, ein weiteres Bein verschwindet in der Galeone, die anderen Beine ziehen sich auch irgendwie zurück und so eine Krabbenpanzerplatte schiebt sich an den einzigen Ausgang, als sich auch der Kopf zurückzieht, die Scheren vor dem Kopf zugemacht werden und das Wesen jetzt einfach nur eine kompakte Galeonenbug ist. Sämtliche Zugänge dazu, der große hinten, wo die Beine rauskamen und das Loch an der Seite, wo der Kopf rauskam, sind durch elegantes Manövrieren des Wesens, gerade mit den härtesten Panzerplatten, die das Wesen am Körper trägt, verschlossen und hat sich jetzt zusammengedingst. Scheint nicht mehr in der Lage sein, zu attackiert zu werden, scheint allerdings jetzt ein bisschen schwieriger zu treffen zu sein. Oh nein, es benutzt ein Igler. Exakt, genau. Oder Härtner. Das. Härtner. Das bringt uns zu Fimla. Du guckst auf das stiller werdende Wasser vor dir, drehst dich um und hörst so ein bisschen dieses... Komm das zu ist ein mir, Knistern Fimla. Des Elektrowesens, das sich auf dich zubewegt, nachdem es gerade Random verschlungen hat. Ich... Mal so eine hypothetische, rein klar. Hypothetische Frage. Hätten. Wenn ich mich jetzt willentlich von ihm fressen lasse und in ihm bin, ja. Habe ich da ein Advantage auf meine Attacks? Weil es sich nicht wehren ich kann? Ich muss gucken, ob du... du bist da drin, blinded und restrained. Dann nicht. Nein. Dann rage ich. Okay. Ich entferne mich mal so ein bisschen von diesem Wasser. Mhm. In welche Richtung? Richtung Finnen. Okay. So, weiß ich nicht, 20 Fuß oder so. Okay, dann gib mir doch mal bitte einen Dexterity Saving Throw, ob du in der Krabben-Jizze stecken bleibst. Jizzes wohl eher. Okay, das ist gar kein Problem. Was denn? Hast schon in ganz anderen Sachen gestanden. In Straßen von Gulhaven. Ich wollte sagen, er kennt aus den Puffgängen kennt er einiges. So, Jungs und Mädels, was ist das hier? Soll ich das alleine fertig machen oder... Hallo? Und verpasst der Muräne eine. Okay. Reckless. Jo. Das ist eine 14. Du hast noch dein Dings, ne? Du hast recht, ich habe noch ein D8. Das ist trotzdem nur eine 16. Okay. Du schlägst nach dem Wesen, versuchst es in diesen feisten Leib zu treiben, aber glitschst an so dieser widerlichen Mukusschicht, die das trotzdem gar nicht mal so unstarke, ledrige Hautschicht, die das Wesen auch gegen Umwelteinflüsse schützt, ab. Gut. Und, schaufelst einfach nur so eine Schippe Ekelgabbel weg. Again. Okay. Ist erst auf Level 10, ist es ein D10. Das ist eine 29. Das ist ein sehr sicherer Treffer. Das ist 18 okay. Schaden. Okay. Und dann benutze ich noch die Warpriest Channel Divinity für einen weiteren Angriff. Yes. Eine Natural 20. Okay. Oi. Hey, du hast gleich ausgespuckt. Es muss von das innen. Ist eine. Okay, toll. Das ist eine 20. Was? Die Würfel doppelt? Die Würfel alle. Werden gedoppelt. Genau. Alle Würfel, die du würfelst. Alle, niemals. 11, 22, 31. Okay. Ich will immer nicht vorsagen. Okay, ja, während der erste Hieb abgleitet, geht der zweite Stich einfach tief da rein und du siehst jetzt so ein bisschen Sonnenlicht, das zu dir reinkommt. du bekommst allerdings 5 Lightning Damage. Damage. Genau. Damit sind wir bei Finnen. Du in deinem unsichtbaren Status siehst, wie Fimla sich jetzt der Muräne zugewandt hat, die immer noch so ein bisschen einen ausgewölbten Sack hat, wo du es strampeln siehst. I have a question. Yes. Mask Your Wounds ist ja eine Sphere. Kann gut sein, ja. Und ich kann mir halt bis zu sechs Leute aussuchen in dieser Sphäre, die geheilt werden. Musst du sie sehen können? Steht da nicht. Deswegen frage ich diese Question. Da steht, choose up to 6 creatures in a 30-foot radius sphere centered on that point. Da ich ja weiß, dass irgendwo in dieser Schlange Dings würde drin ich, würde ist. Würde ich zulassen. That I thought. Dann würde ich gern diese 30-foot-Sphere so centern, dass sie uns alle drin hat. Okay, ist dir möglich. Nice, und dann gibt es, was ist das, 3d8 plus mein Charisma? Nice. Auf 5d8? Nope. I got all these d8s here and they all gonna make us... Okay, es waren 7. Den würfelst du gefälligst nochmal. Der war außerhalb. Können ja nicht pick and choose machen. Okay. Dann sind es 5, 9, 11, 16. Hey, ich bin wieder auf 0. HB. Du hast gesagt 16, ne? Ja. Okay, das war deine Action? Yes. Das war 1 Action, yes. Okay. Und, ja. Und dann benutze ich meine Bonus-Action und sage, ja, Fimmler, weiter so! Damit sind wir bei der Muräne angelangt. Jetzt bekommt Random einmal 9 Acid Damage. Mhm. Und das Wesen schlängelt sich einmal rum. Ja. Das war gut! Ja. Guck dich jetzt an, öffnet wieder das Maul. Jetzt siehst du, wie du kling, 2 Fangzähne nach draußen rumklappen, die jetzt auch mit Elektrizität überlaufen werden, als das Wesen jetzt einmal auf dich zukommt und gleichzeitig versucht, sich mit seinem Rumänenschweif, Rumänenschweif umzugehen. Wir haben nichts gegen Rumänen. Der Biss ist eine 14. Die nicht trifft. Als du einmal zur Seite steppst, das Wesen von oben auf dich runterpackt und zack, jetzt diese spitzen Zähne in den Boden gerammt werden. Du siehst, wie so kleine Elektrizitätswellen sich so über das nasse Moos ausbreiten. Trotzdem jetzt dieser enorme Schlangenleib einmal um sich herum klatscht. Das ist eine 20, nicht natural. Du hast einen D8. Aber geht der auf natürlich, AC? Natürlich, weil ich fucking Velor-Bade bin. Du hast einen D8. Sie versucht mich nochmal zu beißen oder sie versucht sich jetzt um dich rumzuwinden praktisch. Give it. Okay. Du bekommst... Das ist nice. I know. Deswegen hat Cassio übrigens überlebt damals gegen den 14 Bludgeoning Damage. Mhm. Und 15 Slashing Damage. Und du jetzt gegrappelt bist, als sich das Wesen einmal, zweimal um dich schlingt und dich jetzt wie eine Schlange hält, bevor es jetzt sich wieder über dir aufbäumt. Du hörst wieder dieses Ching, als neue Fänge nachwachsen, wo die alten im Boden gelassen wurden und sich jetzt anfängt, langsam über dich zu stülpen. Das bringt uns zu den Wesen im Wasser, von denen zunächst keine Spur ist. Das würde uns zu dem Zauberer bringen. Und ihr hört jetzt ein Glup, als ein einzelner Kopf auftaucht und ein aus um euch herum zentriert, so leichter Nebel aufkommt. Das war's auch schon. Er beeinträchtigt eure Sicht nicht oder so. Er muss auf Cantrips umsteigen. Das bringt uns zu Random. Ja, ich habe keine Luft mehr, ne? Kann nichts mehr machen. Ja, you are restrained and blinded. Wo sehe ich das Licht? Ungefähr hier so. Ja, ich greife da mal hin und versuche irgendwie... irgendwas zu reißen oder so. Okay. Oder? Du kannst natürlich versuchen, da durch zu atmen. Das macht vermutlich mehr Sinn. Oder so. Okay. Was für ein netter DM, dass er dir so einen Tipp gibt. That's me. Das ist die Plot-Armor. Kann halt auch drauf kommen, ne? Die Plot-Armor. Und? Was, muss ich dafür irgendwas würfeln oder so? Kann ich da durchatmen? Ja. Du kannst dich zumindest so drehen, dass du jetzt irgendwie versuchst, diesen kleinen Riss in der Haut gierig die fischige Luft einzuatmen. Kann ich rein theoretisch durchsehen? Kriegst allerdings 2 Lightning Damage, als ein bisschen statische Elektrizität dich erfasst. I don't know. Oh. Durch kannst du nichts sehen. Es ist wirklich nur so der kleinste, winzige Punkt Licht, durch den du gierig einfach so ein bisschen Luft saugen kannst. Ja, same thing as before. Okay. Ein Angriff. Ist bekanntlich die beste Verteidigung. I cast Merge with Fish. Ist allerdings Attack Roll mit Disadvantage, weil du restrained bist. Oh Gott, ja. Okay. Ja, das ist zweimal derselbe Wurf. Was ist das? Eine 15. Das trifft gerade nicht. Dass du es nicht schaffst, die nötige Energie zu kanalisieren, um den Zauber durchzubringen. Er castet Fireball auf sich selbst. Okay, das bringt uns zu Nika. Kann ich in dem Giz noch weiterlaufen? Du müsstest mir einen weiteren Dexterity Save geben. Ja, dann würde ich gerne ein bisschen noch in Richtung von dem... Es sei denn, sie ist schon in meiner Range. Hm. Okay, Dexterity. Ich bleib stecken, okay. Locker. Also, bin 8. Er macht dieses Klettverschlussgeräusch, so dieses... Aber es reicht nicht, um dich davon zu lösen. Okay, dann würde ich gerne... Ist jemand von euch Nature-mäßig irgendwie am Start? Ist da jemand proficient drin? Nee. Tja, schade. So viele coole Informationen über dieses Tier. Hättest du vielleicht die Schuhe ausziehen können, damit aber du History? Einen... Nein. Hättest du die Schuhe ausziehen können, damit du einen Schritt weiter rankommst, dann bist du vielleicht an 10 Fuß. Stimmt. Kann ich das machen? Meinen Schuh ausziehen und einen Schritt weiter dein nach vorne gehen? Dein Schuh ist fest mit deiner Rüstung verbunden. Oh, dammit. Muss hin, da gehen. Ja, vor allem habe ich hab so große, so lange Schuhe. Da müsste ich mich so spitze Clown-Schuhe? Nee, so welche, die bis hier oben gehen, so über die Knie. Du greifst den Krebs an? Ich tole Dad. Achso, du tolst den Dad. Du tolst den Dad. Okay. Hey, Dad, what? Aber das ist wieder eine Natural 16. Dann hau ich es nochmal. Ich komme ja in seine Range. Dann was? Ich haue es. Okay, das ist hau es. Gold wert, ey. Wenn plötzlich einfach nur diese eine mehr im DC ist. Das ist eine 21. So Gold, trifft nicht. Schade. Ja, dann bleibe ich da stehen und dreh Däumchen. Okay. Das bringt uns zum Krebs. Ihr hört ihn nur leise wimmern in seiner Schale. Und ab und zu sickert so ein bisschen blutige Substanz aus den wenigen Ritzen in der Galeere oder zwischen seinen Panzerplatten hervor. Und irgendwann wird dieses Wimmern zu einem blubbernden Schnarchen und er scheint zu schlafen. Niemals. Das bringt uns jedes Mal, wenn ich ihn tote, würde er wieder aufgeweckt. Der Arme. Reckless. Yes, sir. Natural 20. Okay. Komm schon. Warte mal, bist du nur gegrappelt oder bist du auch nicht strange? Du hast gesagt, ich bin gegrappelt. Du bist gegrappelt. Jo, alles easy. Easy Beats oder easy? 23 für den ersten und für den zweiten. Eine 26, die trifft wahrscheinlich. Yes. Wieso würfelst du mit zwei Würfeln? Reckless. Aber du bist doch gegrappelt. Er ist gegrappelt, aber nicht restrained. Achso, okay. Einmal aufpassen, 15 weitere Schaden. Ich dachte auch, das gibt Disadvantage, okay, wenn du gegrappelt bist. 23 plus 15. Insgesamt Schaden. Ja. Okay, also 38. Dann nützt Grappeln ja fast gar nicht. Doch, du reduzierst den Speed auf 0. Ja. Okay, das war Fimla, das bringt uns zu Finnen. Yes, please. Ich würde mich gerne ein Stück nach hinten bewegen. Mhm. Warte mal, was sind das? 10 nur, ne? Ja, schade. Ganz ehrlich, ich glaube, Fimla hat das Vieh ganz gut unter Kontrolle. Von daher, ich caste Shatter auf die Schiffskrabbel. Okay. Mann, lass die Arme doch mal in Ruhe. Nee. Was ist das für ein Save? Constitution. Den schafft sie wahrscheinlich, weil sie mächtig ist. Das ist eine 32. Ich glaube nicht, dass sie noch reden. Ja, das ist gerade nicht geschafft. 14, dann sind das einmal 7 Thunder Damage. Okay. Was natürlich jetzt interessant wird, ist, dass das Schiff halt probably halt auch Schaden kriegt, ne? Also vielleicht splittert das ja irgendwo. Es splittert in der Tat. Allerdings, kannst du mir jetzt mal einen Investigation-Check geben? Investigation? Mhm. Das ist eine nicht-natural 20. Du siehst, wie das gesamte Schiff auch teilweise von dieser klebrigen Substanz überzogen ist, die dem Ganzen irgendwie nochmal ein bisschen mehr Stabilität und ein bisschen mehr Integrität verleiht. I see. Ja gut. And then... I just stay invisible there. Guti, das bringt uns zu dem Wesen, das sich jetzt aufbäumt und versucht, Fimla zu verschlingen. Und außerdem bekommst du am Start von seiner Runde 7 Acid Damage. Ohne Witz, ich kann halt richtig relaten dazu. Ich kann so relaten dazu. Ja, ja, ist auch jedes Mal so. Du checkst jetzt in diese Mimik drin, hast 2 gefällte Death Save. Ja, okay. Yes. This game is so much fun. Hat ihm nichts gebracht. Das ist eine 3 und eine 1, was es zu einer 13 macht. Was nicht trifft, wie ich dich einschätze. Irgendwo aus der Ferne höre ich Talias Stimme. Kann er nach Hause gehen? Versucht sich über dich zu stülpen. Du presst ihm deine Klinge entgegen. Du siehst, wie diese spitzen Zähne gerade kurz vor deiner Pupille sind, wo du es wegdrücken kannst und dich für eine weitere Runde vorbereitest. Genauso wie es auch. Die Marrows haben sich mittlerweile verpisst. Die wissen, dass das eine Schlacht ist, die sie persönlich in diesem Moment nicht gewinnen können. Ob sie Verstärkung holen oder was sie auch immer tun, sei mal dahingestellt. Das bringt uns zu Random. Ich versuche einen Firebolt zu casten. Okay. Ist wieder mit Disadvantage. Du bist restrained. Das ist eine 24. Das trifft. Ach, Firebolt. Hm. Fireball. Das ist einmal 9 und einmal 7. Das sind 16 Damage. Wieso 2? 2d10. Du würfelst zwei unterschiedliche Fireballs. Nicht ein, nee, nicht nee, ein nee, nee, bei Firebolt ist echt? Das nicht so. Bei, oh, dann ich nicht, ja, das ist nur Spaß, bei, ne? Nur bei Eldritch Blast. Sorry. Wie viel war das jetzt, Scherben? 13? 16, okay. Das ist auch aus dem Wesen. Schießt ein violetter Firebolt in die Luft und wieder der Geruch von gebratenem Fisch wird sehr stark. Nika, du bist dran. Hey, yay! Ich versuche nochmal nach vorne zu steppen. Okay, gib mir einen Dexterity Save. Man hört wieder nur Klett. Eine 16. Okay, es macht. Und du kannst dich frei bewegen für diese Runde. Ich würde mich gerne zwischen diese Schlange und die Krabbe stellen. Yo. Squishen. Es wird dunkel um euch. Leave the crab alone. Warum? Was ist in der Zwischenzeit? Ist irgendwas passiert mit der Crab? Nein, alles. Er hat sonst gesagt, ich bin lieb, lass mich in Ruhe, hat sie gesagt. Hat auch ein bisschen geweint. Ja. Das hat uns seine Kinder gezeigt. Seine so, 3000. Fotos. At the bottom of the ocean. Hol the dead, die Schlange. Okay. Also, das ist nicht passiert, ne? Also, wenn du die Krabbe hauen möchtest, hau die Krabbe. Ja, dann hau ich die Krabbe. Ich verunsichere mich immer. Das ist auch immer. Told the dead of the Krabbe. Okay. Für mich ist die bad. Das ist eine Natural 19. Ja. Mind. Und dann hau ich die Schlange. Mit Advantage, weil. Ja. Dings. Weil Dings? Weil dunkel. Und weil Fimla. Und aus allen möglichen Gründen. Und sehen, aus denen ihr Advantage habt. Aus allen Gründen, die wir uns in Season 1 erarbeitet haben. 22. Trifft! Das ist zwar nicht drin, aber egal, ist eine 11. 11! Okay. Sie tot! Damit hebst du einmal die Glefe und wump! Das Wesen dreht sich gerade um, als es das Rauschen hört und dreht sich wieder zurück ohne Kopf. Scheint das zu realisieren und zerfließt wie ein schleimiger Wasserfall um dich herum. Und ich krieg 4 Temporary Hits. Während der Kopf noch. Nika! Und ja. Außer ihr wollt jetzt noch eure Zeit damit verbringen, auf diese Krabbe einzuschlagen. Ja. Ich möchte euch davon abhalten, dass ihr die Würde ich zunächst erstmal die Initiative an dieser Stelle beenden. Das Wesen zerfällt in Wasser und du liegst. Oh Gott! Vollkommen wie in einem Kokon aus Schleim hängst du da drin. Ich helfe dir auf. Sehe ich dich überhaupt? Nein. Du siehst eine Wolke wabernder, unheilvoller, tintenschwarzer Dunkelheit. Oh, bin ich tot? Ich hebe ihn auf, weil ich sehe ihn ja. Wo bin ich? Und du wirst in die Luft gehoben. Ein starker Arm zieht dich in die Dunkelheit. Hallo Moin, willkommen zurück im Leben. Und ich gehe ein Stück von ihm weg damit. Und es wird wieder hell um dich herum. Himmler, du hast mich gerettet. Oh mein Gott, dankeschön. Hallo! Oh Gott! Was gibt's da zu lachen, Dünnen? Da hat er absolut recht. Hat er! Aus dem Nichts ertönt schallendes Gelächter, als der immer noch unsichtbare Finnen sich fast hinpackt. Nika. Und ich, du siehst mich nicht. Dankeschön. Und ich setze mich Dankeschön. Auf den Boden und umfasse meine Knie und fange an zu weinen. Wo kommt dieses Weinen her? Ihr hört ein unheimliches, andersweltliches Schluchzen aus der Ferne. Ja, du kannst das mal als deine Dunkelheit. Ja, meine Dunkelheit. Dieses Bild muss so gut sein, wie er da mit Himmler steht. Und ja. Auf der einen Seite ist Lachen, auf der anderen ist einfach Dunkelheit. Er weiß überhaupt nicht, was abgeht. Und ja, es kehrt ein bisschen Ruhe zurück, ja, bis auf so dieses durchdringende, blubbernde Schnarchen der riesigen Krabbe. Und ja, langsam kehrt so ein bisschen das Leben in den Dschungel zurück. Und nach 10 Minuten löst sich auf die Dunkelheit auf. Und nach 30 Sekunden ploppe ich auch wieder auf. Was möchtet ihr? Nika, es geht nicht darum. Lass doch den armen Mann erstmal ausreden. Es geht im Kampf nicht darum, so viele Gegner wie möglich umzubringen. Ist das so für Deswegen ja. könnt ihr mir gerne meine hart erarbeiteten Kills lassen. Ist das so, ja? Das ist so. Weißt du, was ich dazu zu sagen habe? Nein. Was ist mit deinen Augen? Du siehst sehr verweint aus. Und ich schlage es mit meinen Füßen. Ich streiche ihn ganz zärtlich über den Kopf. Mit der Klebe. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber lass uns ich würde gerne auf diese Krabbeln klettern wollen. Wenn es einen Mann dafür gibt, dann seid ihr das, Finder. Mir ist eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen. Die werde ich jetzt holen und sie öffnen. Habt ihr Rum dabei? Leider nicht. Dann ist es völlig sinnlos, diese Kokosnuss zu öffnen. Ich würde gerne auf die Krabbe, also auf die Galeone klettern. Okay, ja, es fällt dir nicht besonders schwer. Dadurch, wie gesagt, dass es mit dieser klebrigen Substanz überzogen ist, schaffst du es relativ gut. Und ja, kletterst du die ersten 10 Fuß hoch, kletterst die zweiten 10 Fuß hoch und stehst jetzt auf diesem schrägen, schrägen Deck des Buges der Galeone. Ich würde es dann untersuchen. Das Schiff scheint irgendwie fest mit dieser Krabbe verbunden zu sein durch diese... Von oben kommt eine ne! ...stickige Flüssigkeit, die wir schon gesehen haben. ich würde mal an die Schiffskrabbe herantreten und Identify auf die Krabbe casten. Okay. Weil ich gerne wissen wollen würde, ob... Ob sie ein magischer Gegenstand ist. Nein, ob magische Effekte auf ihr ruhen, weil offensichtlich wurde sie ja befehligt. Und ich möchte wissen, ob das eine Mutual Underwater Love Story ist oder ob das so eine Khan-Story ist. Du bemerkst keinerlei Effekte, die auf diesem Wesen zu lasten scheinen. Ich... Good job. Ich würde mich setzen und das Ritual Speak with Animals beginnen. Okay. Und dir nochmal sagen, hab ein Auge auf mich in den nächsten Minuten. Okay. Ich versuche währenddessen so eine Kokosnuss auf Stein aufzuhauen. Es gelingt dir. Cool. Dann trinke ich den Saft und setze mich neben Fimler. Passt okay. Genau. Okay. Dein Strix kreist, landet auf dir. Lass mich kosten vom Saft dieser Frucht. Hast du dich um Karl gekümmert? Geht es Karl gut? Denn Karl weint, wenn ich zurückkomme. Du weißt, was das bedeutet. Kann es uns jemals gut gehen in diesem nicht enden wollenden Tal von Enttäuschung? Weißt du was, Hass. Hier? Nimm einfach die Hälfte, ich nehme die andere. Und sei ruhig. Ich werde dem weinenden Zwerg etwas Erfrischung anbieten. Danke. Vielleicht wird es ihn aus seinem Tal der Tränen hervorholen und den Nebel der Trauer von seinem Geist lüften. Und ist gerade dabei los. Nein! Bleib erstmal hier. Verbleibe. Wir versuchen gleich einmal mit dieser Krabbe da vorne zu kommunizieren. Vielleicht kannst du uns da behilflich sein. Indem du sie anstarrst. Innig. Ist immer ziemlich einschüchternd. Und. Ich gehorche. Ja. Guck die Krabbe an. Richtiger Emo-Stix. Der Tumblr-Stix. Das ist so Leons 13-year-old self. Was ist Freude cool. überhaupt? Okay. Du kraxelst auf dem Schiff rum. Mhm. Ja, du findest, also oben ist alles, das Holz ist eigentlich ziemlich vermodert und ziemlich morsch und so weiter. Aber es ist so ein bisschen so, als wäre es von dieser, wie gesagt, von dieser klebrigen Schicht wie so eine Lackschicht, die das alles so ein bisschen stabilisiert und zusammenhält, vielleicht imprägniert, wer weiß, zusammengehalten. Und ja, du findest oben nichts wirklich Wichtiges. Es ist auch, wie gesagt, nur so ein Viertel des Schiffs ungefähr, halt der Bugteil. Das Wesen scheint recht groß zu sein. Aber du bemerkst, dass es an manchen Stellen schon anfängt, aus dieser hölzernen Hülle herauszubrechen und anscheinend sich noch im Wachstum befindet. findest allerdings eine Luke, die eventuell in das Innere des Ganzen, in irgendwie einen letzten verbleibenden Hohlraum führen könnte, vielleicht. Kriege ich die so auf oder muss ich sie aufstemmen irgendwie mit der Klebe? Also wenn du es einmal versuchst, merkst du, die scheint ziemlich fest, sowohl verklebt als auch verklemmt, verrostet. Dann versuche ich sie aufzustemmen per Hebelwirkung, okay. Entweder mit der Eisenstange, wenn sie reinpasst, oder mit der Klebe. Gib mir einen Athletics-Check mit Advantage. Sehr gerne. In die Krabbe. Sie ist einfach ein Bot. Das ist eine 21. Genau. Kling! Und dann haust du noch zweimal gegen und dann kannst du die Luke auch. Und dann kommt dir so ein extrem ekliger, fischiger Geruch entgegen. Das scheint. Ja, irgendwas scheint reingekrabbelt und gestorben zu sein. Oh. Irgendwas Aquatisches. Okay. Du kannst auch nicht so tief reingucken, weil Menschen, so ein einzelner Lichtstrahl fällt runter und du guckst so ein bisschen. Aber ist da direkt Krabbengewebe oder kann man da noch runtersteppen? Ja, da scheint erstmal noch irgendwie Holz zu sein. Okay, dann würde ich vorsichtigst versuchen, dort runter zu steppen. Okay. In der Zeit, Fimler, beendest du dein Ritual. Und ja, du merkst, wie die Tierwelt mit dir in der Lage ist zu kommunizieren und du mit ihr. Möchtest du irgendwas tun? Ich möchte an die Krabbe herantreten. Mhm. That you do? Hallo? Das ist Commitment. Mr. Krabs? Baby-John. Und du hörst so ein Knirschen und Knacken, als eine dieser fetten Kalkitinplatten zur Seite geht und so eins dieser Stielaugen aus einem Zwischenraum zwischen, das ist ein bisschen so ein M.C. Escher-Gemälde, so der Raum zwischen zwei Krabbenbeinen ist von einem weiteren Krabbenbein gefüllt und das klappt so ein bisschen auf und eins dieser Augen kommt hervor und sucht erst so ein bisschen und ist dann direkt vor dir. Das Auge ist ungefähr so groß wie dein Kopf. Hey, und es zuckt so ein bisschen zurück und zieht es so ein bisschen zurück. Also, wie mir nicht entgangen ist, hattest du ein bisschen Ärger mit meinen Freunden hier. Ich bin aber ganz anders als sie. Ich würde dir nie wehtun. Ja, die haben mir echt wehgetan. Nur weil ich so groß und stark bin, wollen sich alle immer mit mir anlegen. Ja, das kann ich, das geht mir auch so. Die haben mich einfach mitgenommen und jetzt muss ich immer gegen irgendwelche Sachen kämpfen. Und alle wollen immer gleich sich mit mir anlegen, weil ich so groß und so stark bin. Aber ich will das eigentlich gar nicht. Eigentlich will ich nur, weiß ich auch nicht, aber ich will eigentlich gar keinen. Wahrscheinlich ein bisschen über den Meeresboden wabern und Dinge fressen. Ja, ich habe noch nie mein Laich irgendwo ablegen können. Ich bin so einsam. Gesehen, man hat dir eine große Eisenkugel um eins deiner Beine gelegt. Ja, meine Lieblingsklaue, ja. Wer sind diese, meine Lieblingsklaue? Nun ja, Fischmenschen, die uns hier angegriffen haben. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass sie hier manchmal reinkommen und dann muss ich hier den Fluss hochlaufen und dann überfallen sie jemanden und dann nehmen sie die mit und dann, mehr was weiß ich auch mit nicht. Denen? Das weiß ich nicht. Aber ich habe noch nie jemanden wiedergesehen, den ich gehauen habe. Haben diese Fischmenschen mal mit dir gesprochen? Ja, so ein bisschen, ja. Der eine, der sagt mir immer, dass er mich und alles, was ich jemals geliebt habe, töten wird, wenn ich nicht tue, was er sagt. Und er scheint sehr mächtig zu sein, deshalb glaube ich ihm. Ist das dieser eine, der magische Fähigkeiten hat, der Sachen aus dem Nichts erschaffen kann? Ja. Wie heißt er denn? Das weiß ich nicht. Wie heißt du denn? Krabbert. Mensch, Krabbert. Hör mal, was hältst du davon? Wenn ich dir diese Kette und diese Kugel abnehme und du wieder eine freie Krabbe bist. Ja, die kann man nicht so abnehmen. Die ist da fest dran. Anstatt meiner Lieblingszange. Schere. Goddammit. Und wenn wir die Kugel entfernen? Ja. Ohne dir weh zu tun? Was hältst du davon? Aber dann habe ich da ja gar nichts mehr. Jetzt kann ich noch Sachen hauen und dann kann ich nichts mehr. Kann ich nur stumpfen. Aber solange du die Kugel an dir dran hast, werden sie dich dafür benutzen, dass du Leute haust. Ja, was ist, wenn sie mir sonst an die andere Klaue die Kugel packen? Was ist, wenn wir dir dabei helfen, diesem bösen Magier den Garaus zu machen? Oh, er ist viel zu mächtig für mich. Er wird alles töten, was ich jemals... Ja, nicht für uns. Wir im Kollektiv. Und er hat seltsame Macht über mich. Ich verstehe. Manchmal kann er mir dann sagen, was ich machen soll. Und dann muss ich es machen. Und meistens ist es anderen Leuten wehtun und manchmal ist es ihn irgendwo hintragen. Sag mal, wie lange bist du schon in dieser... Wow, unprofessionell. Alter. Wie lange sitzt du schon in diesem Schiff? Oh, noch nicht so lange. Erst habe ich in einer kleinen Kokosnuss gesessen und dann habe ich in einer kleinen Kiste gesessen. Dann habe ich in einem kleinen Ruderboot gesessen. Dann habe ich in einer großen Muschel gesessen. Und jetzt, dann habe ich irgendwann mich in dieses Schiff gesetzt. Und seitdem habe ich dann da so drin gesessen. Und dann haben die mich auch gefunden und mitgenommen. Ist da drin irgendwie noch andere Leute oder Sachen von anderen Leuten? Oh, ja, bisschen, da sind mal ein paar Leute reingegangen, um sich zu verstecken und dann sind sie gestorben. Das war ganz schön unheimlich. Hat wahrscheinlich auch ganz schön gestunken. Oh, ich habe Gott sei Dank keinen Geruchssinn. Ach so, ja. Ich hatte einen Schlaganfall als Kind. Wie komme ich denn da ran? Erleichtere ich dich um diese Last? Das habe ich bis jetzt noch keinem verraten. Aber... Und er rüttelt so... Moment mal. Und Momo, du merkst, wie du so ein bisschen so von ins Schwanken kommst. Oh nein. Oh, ich glaube, da hat jemand mein geheimes Loch gefunden. Schüttelt sich noch einmal und versucht so ein bisschen aufzustehen, knickt aber auf den verletzten Bein. Aua, das hat echt wehgetan. Ich möchte weiter suchen. Gib mir einen Moment. Finnen, bist du in der Lage, dieses arme Tier zu heilen? Ja, aber selbstverständlich. Ich habe dieses Gespräch ein bisschen mitgehört und er scheint sehr zutraulich kann zu sein. Du hast nichts verstanden, du hörst einfach nur klickern und klackern. Ja, aber so wie Fimler redet. Ja, ja. Ich erzähle euch das natürlich. Ich schmeiß mal einen richtig mächtigen Cure Wounds drauf. Fimler sagt ihm, das könnte jetzt vielleicht ein bisschen ziepen. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen ziepen, aber mein Freund hier hilft dir, damit es deiner Schere wieder gut geht. Oh, na gut. Ich bin schmerzgewöhnt. Fimler, wie wäre es, wenn er uns in seiner Schale zu dem trägt und wir einen Hinterhalt auch starten können? 8, 16, okay, Überlegung 23, 28 HP. Mit einem Easy Cure für 3. 28. Würde ich gerne das Bein irgendwie. Also, ist das Bein, wo er schon so rausgeplatzt ist durch seine Acid Attack? Ja. Ja, das würde ich halt im größten Teil versuchen, irgendwie wieder ein bisschen zu closen. Okay. So nur pressedigitate ich mir noch Nadel und Faden und dann stitch ich da ein bisschen rum. In einem Chitinpanzer. Okay. Ja, du konzentrierst so ein bisschen Heilungsmagie. Du merkst so auch, dein Heilungsmuskel ist ein bisschen dicker geworden. So. Du hattest viele Verwundete, die du zu versorgen hattest, so in den letzten Monaten. Und so die ein oder andere Heilzauber, den du auch auf dem Feld abfeuern musstest. Und ja, es fällt dir immer leichter, auch aus dem Nichts Haut wiederherzustellen, Fleisch wiederherzustellen. Oder in diesem Fall... Ich glaube, es ist kein Chitin bei Krebsen, aber irgendwie sowas ähnliches. Und schaffst es so ein bisschen oberflächlich, zumindest eine schwache Schicht. Du siehst darunter immer noch so ein bisschen diese ekligen Gedärme und Exoskelettflüssigkeit, die da drin herumschwappt, dagegen pressen. Aber du hältst die Hand sicher davor und es wächst eine weitere Schicht darüber. Und er scheint so ein bisschen, oh, das hat tatsächlich sehr, sehr gut getan. Dann würde ich gerne, ich schneide mir so ein... So einmal so ganz längs aus meinem Mantel schneide ich mir so ein Stück raus. Und dann prestidigitate ich so eine Art Mull. Und dann mache ich so einen kleinen Verband drumherum. Oh, was macht er da? Ich spüre da irgendwas an meinem Panzer. Ein Druckverband nennt man das. Was ist ein Druckverband? Nun, damit dein Inneres nicht nach außen läuft. Oh ja, mein Inneres sollte in meinem Inneren bleiben. Ja. Da ist es immer ganz gut aufgehoben. Sag, hast du, weißt du, wo diese Geschöpfe leben? Ja, in so einer Grotte in der Bucht. Da muss ich dann mich immer davor legen und drauf aufpassen. Wie viele sind das denn? Oh, ich bin nicht so gut mit dem Zählen. Und er hebt so eine Schere hoch. Ich kann leider nur bis zwei zählen. Tipp doch so oft auf den Boden, wie du Wesen gesehen hast. Kannst du zählen? Stell dir vor, bitte zählt einer mit. Bumm. Bumm. Bumm. Und das gibt so ein kleines Zögern. Bumm, bumm, bumm. Ich glaube ungefähr so viele, aber ich habe mir nie wirklich Mühe gegeben, für mehr als zwei zu zählen. Also wie viele sind das? Sechs. Alter, wenn ich Fimler so reden höre oder Ryan, denke ich so, richtiger Daddy, ey. Voll süß. Das so auf dem Boden. Voll sweet! That's what I do. Was ist los mit euch? Ich glaube, ich muss mich mit meinen Freunden ein bisschen erholen. Ja, wem sagst du das? Es wäre aber echt wirklich ganz dufte von dir, wenn wir dich nachher wieder hier antreffen könnten. Und also ich muss jetzt zurück in die Grotte gehen, ja? Und davor aufpassen, sonst kommt der Böse und stopft wieder mein Schiff voller Aale. Aale. Wie meinst der denn? Ja. Zitterale? Ja. Manchmal auch ein großer Zitteraal. Der zittert so am ganzen Körper einmal. Das erzähle ich euch. Was denkt ihr? Wollen wir uns zurück ins Lager begeben und das erstmal auf uns beruhen lassen? Oder? Naja, also ich hab halt diese Kugel abbekommen, ne? Also ein bisschen. Ich bin auch nicht gewappnet für einen weiteren Kampf jetzt gerade, deswegen. Ich würde aber schon gerne erstmal schlafen. Ich würde mir gerne einmal nochmal diese Kugel angucken. Ist das wirklich, also haben die einfach quasi, also die Schere ist abgenommen oder wie? Du siehst mehr oder weniger, sieht so aus, siehst eine Kugel und wurde da unten basically so eine runde Fassung rangepackt. Darin wurde der Stumpf reingepackt und dann wurden da drumherum halt irgendwelche Sachen reingetrieben, die das Ding da drin haben. Also er hat quasi wie so ein Morgensternkopf halt, aber auf sein Fußgelenk sozusagen. Genau. Okay. Ich würde gerne nochmal, ich würde tatsächlich nochmal diese Kugel. Heat Metal. Nee, ich würde die sag schnell. Ich weiß es nicht, essen. Ja. Streicheln. Liebkosen. Lachen, tanzen. Nee, aber ich würde noch mal gerne Identify auf die Kugel casten. Okay. Es ist eine Kugel. Okay. Nothing more, nothing less. Okay. Weißt du was, Krabbert? Krabbert, Wir gehen uns jetzt ein bisschen ausruhen und ich weiß nicht, vielleicht treffen wir uns ja nochmal hier irgendwann. Wollen wir nicht mitnehmen? Unser Zeltlager ist unser Zelt auch relativ am Wasser gebaut? Ja, so? Ein bisschen, also so eine gute halbe Stunde vom Fluss entfernt. Ja, auf jeden Fall weg von der Grotte hier. Ja, oder du schwimmst einmal um die kleine Insel. Wir haben ein paar Boote vor unserem Lager. Vielleicht können wir auch mit unserem Anführer sprechen und er gibt dir eines dieser Boote als neues Zuhause. Ich sehe ja, das, was du trägst, ist schon, also war trendig letztes Jahr. Ja, es ist schon ein wenig älter. Ja, aber Ich kann leider nicht weg von hier. Wenn ich weggehe, wird er mich finden und dann wird er mich töten und alles, was ich jemals liebe. Ich hatte noch nie was ich jemals geliebt habe, aber das ist, was er mir immer sagt. Und er hat mir schon meine Klaue genommen, also glaube ich, dass er das andere auch wahr machen wird. Weißt du was, ich finde dich einen echt coolen Typ, Krabbert. Und ich glaube, ich liebe dich auch ein bisschen. Oh. Und, wie ein Sohn. So, das weißt du, Stielauge legt sich so freundschaftlich um deine Schulter. Wenn wir uns wiedersehen, dann erinnere dich einfach daran, dass, dass wir dir nichts Böses wollen. Auch wenn sich meine Freunde mit dir vorhin ein bisschen geprügelt haben. Aber ich habe die unter Kontrolle und die wissen jetzt, dass du ein Guter bist. Und wenn du uns irgendwie helfen kannst, dann wären wir echt froh. Also, vielleicht könnte ich euch nicht so doll hauen, sondern nur... Das wäre ein guter Anfang. Vielleicht kannst du so tun, als ob du uns haust und du haust daneben. Dann sieht das der böse Mann nicht und dann tun wir dem bösen Mann weh. Gib mir einen Persuasion-Check mit Advantage. Gott, das sind aber die Momente, in denen ich völlig verkacke. Du hast dann die 8 noch. Danke, Boy. Hat, obwohl, ja, 10 Minuten geht's nur, ne? Ja, dann habe ich den nicht. Das Ritual dauert 15 Minuten. Hm. Ehrlich auch. 7. Okay. Du siehst so, das Auge liegt so auf deiner Schulter. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück und ich denke darüber nach, was ihr gesagt habt. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nochmal sehen würden. Und das Auge stupst dich so zweimal an. Zieht sich dann zurück und es ruckelt und rumpelt jetzt einmal und du bist wieder so ein bisschen so. Und langsam kriecht er jetzt so ein bisschen rumpelnd auf das Wasser zu. Wie lang ist es zum Zeltplatz? Wie lange haben wir gebraucht? 2-3 Stunden? Ihr seid gute 1,5 Stunden, 2 Stunden gelaufen. Okay. Ja, ich könnte ihn auch ein bisschen auf Handtaschengröße zaubern und dann können wir ihn einfach mitnehmen. Wenn wir schnell laufen und in einer Stunde wieder am Lager sind. Er hat Angst, das wäre gegen seinen Willen. Aber vielleicht kannst du ihn fragen, damit er. Weil wenn er wieder ins Wasser muss, dann werden halt die bösen Leute halt wieder kommen. So muss er halt nicht, also kann er halt... Er hat große Angst vor diesen bösen Leuten. Ich glaube nicht, dass wir ihn dort umstimmen können. Okay. Dann sollten wir uns beeilen. Mhm. Und dann polymorph ich die Kugel an der Gatling an, damit er safe ist. Du bist mittlerweile in dem einzigen Bereich des Schiffes, der nicht von Krabben Gabel gefüllt ist oder eingefallen ist oder whatever. Und du siehst tatsächlich das, was Krabbert vorhin Fimmler erzählt hat. Du siehst mehrere Gestalten, mittlerweile skelettiert, immer noch in eine sehr verstaubte, sehr verrostete Rüstung gehüllt, teilweise schon mit Algen und mit Seepocken überwachsen und kleben fast schon so an der Wand dran. Kannst du mal einen History-Check geben? Liebend gerne. Das ist eine 26. Du erkennst sehr eindeutig die Rüstung des Heiligen Reiches. Kannst nicht ungefähr einschätzen, wie lange die schon da sind, aber du erkennst diese gebogenen Helme mit dem Kamm oben, die einfachen Brustpanzer und sogar Reste von so der eher farbenfrorenen Uniform. Und sie scheinen alle in einer Ecke mehr oder weniger zusammenzuliegen. Du siehst, einem fehlt ein Arm, du weißt nicht, ob es über die Zeit abgefallen ist, aber sie scheinen auch verletzt zu sein. Bei dem einen ist der Kopf in einer sehr unnatürlichen Richtung. Und ein weiteres Skelett, du guckst dich so ein bisschen um und je weiter du guckst, desto mehr Teile findest du. So der Kopf liegt in der einen Ecke, ein Arm steckt mehr oder weniger in der Wand und die Rüstung ist in mehrere fette Eisensplitter zerfallen und überall in dem Raum verteilt. Außerdem findest du vor ihnen einen Beutel, der zugeschnürt ist und nur noch so aus den feinsten Fasern besteht und durch die Gezeiten und Erosion und was sonst für Sachen auf Sachen einwirken, um sie älter zu machen, nur noch aus ganz leichtem Material besteht und irgendwas scheint da drin zu sein. Okay. Guckst rein und das ist dieses Loop. Du scheinst, da drin ist ein Schriftzug, Explorer's Pack. Oh. Schaltet ein. Das ist alles nur ein Werbegag. Staffel 2. Nein, du findest einen Handspiegel, ungefähr so groß, mit einem kleinen Griff unten aus einem dunklen Metall, leicht verziert an den Seiten. Und die Spiegelfläche ist allerdings dunkel, so wie du es jetzt gerade siehst. Okay. Würde ich erstmal einstecken und wenn ich nichts weiteres sehe. Haben die irgendwelche Schmuckstücke, irgendwelche Amulette um oder so? Dann gib mir mal einen Investigation-Check. Sieben. Einer hat tatsächlich ein angelaufenes Medaillon in Form einer Sonne um den Hals. Das würde ich dann auch einmal einstecken. Bitte. Okay. Bevor ich mich dann auf den Rückweg mache. Das war Krabberts letzter Schatz. Also sah aber schon so aus, als wäre hätte da ein Kampf stattgefunden, oder? Schwer zu sagen. Es ist alles sehr matschig und rostig und klebrig und pockig und algig. Okay. Ich würde mich noch ein letztes Mal umschauen, bevor ich das Ding verlasse. Gib mir noch einen Investigation-Check. Eine Natural 20. Okay. Ja, es ist alles sehr algig, sehr krabbig, sehr, sehr gabbelig. Okay. Ja. Schade, Namo hätte es gefallen. Dann kletter ich raus. No. Okay. In dem Moment, als Krabbert gerade dabei ist, sich zurück in das Wasser zu ziehen, seht ihr oben Nika, wie sie einen Moment die Balance hält und dann auch wieder an ihm runterklettert, ihm noch so einmal auf die Planke haut und er jetzt so Stück für Stück sich ins Wasser gleiten lässt und jetzt so langsam flussaufwärts fortkriecht durch die Fluten. Ich würde an dieser Stelle sagen, in diesem malerischen Bild, dass wir kurz unsere kleine Pause machen. Wir sind jetzt in 15 Minuten wieder da. Es gibt ein Finfax und eine Nachricht hat mir Justus schon überbracht. Ja. Der hat wahrscheinlich Dings auch schon hier aufgeschrieben. Ja, Wolleck. Hammer. Oh, das ist Finfax. Heute mal Nummer 4 Finfax. Live aus Hamburg. Wir haben folgende Abos zu vermelden. Wir haben TK08, der schon 16 Monate. Nice. Wow. So lang machen wir das fast schon. So alt wie ich bin. Er sagt uns mit seinem Abo noch, vielen Dank für alles, ihr habt mich dazu gebracht, jetzt selbst D&D zu spielen. Hey! Und auch zu leiten. Jawohl! Hey! Mann! Mehr Meister braucht das Land. Macht bitte immer so weiter, ihr macht das großartig. Vielen Dank. Ebenfalls subscribed haben Milzbrandvirus. Yay, yeah, mein Lieblingsvirus. Zum vierten Monat. Aber war Milzbrandvirus, war das auch eine Dame? Das hatten wir letztes Woche. Ja, genau. Ja. Und Moonshine Girl, von dem ich ganz sicher bin, dass es auch eine Dame ist. Schmissamirus. Jetzt trauen sie sich alle aus dem Buschwerk. So die eine hat so brave gesagt, hey, ich bin übrigens eine Frau. Und jetzt trauen sich die ganzen Frauen. Das ist sehr gut. Ja, Auto steht zum Pack. Wir stehen zu euch. Genau, Schmissamirus zum vierten Monat und das Moonshine Girl zum dritten Monat. Vielen Dank, Moonshine Girl. Danke, dass ihr da bimsen tut. Yes. Und heute haben wir auch tatsächlich eine Donation zu vermelden. Hey! ICHQ sagt... Für mehr Eistee im Pack, danke für das coole Format. Hust, Hashtag Knicklichtfehlmanufaktur. Ja! Hashtag JustusVDM oder JustusVDM, finde ich auch gut. Kommt alles. Macht weiter so. Sven hat geschrieben, kleiner als 3. Also. Hat er geschrieben. Achso, hat er geschrieben. Hammergut. Genau, und mit diesen Worten schmeißt ICHQ 25 in die Pack, ihm seine Schatzkiste. Vielen Dank. Wirklich, wirklich vielen, vielen Dank. Genießt die Pause. Yes. Wir genießen den Eispack, den wir uns jetzt kaufen können. Ich sag aber kurz nochmal eine neue Zeit, weil wir vorhin eine andere Zeit gesagt haben, wir machen, gönnen uns mal eine Minute mehr und machen um halb weiter, würde ich sagen. Du bist so ein guter DM. How very generous of you. I know, right? You are a generous God. Habt ihr euch verdient. Bis später. Bis gleich. Ja, die aussehen wie Bomben. Und an dieser Stelle sind wir wieder da. Ja, wir reden, wir verbringen die Folge, unsere Pausen damit, über SpongeBob-Folgen zu reden. Was war eure Lieblings-SpongeBob-Folge? Schreibt es tatsächlich in die Kommentare. Schreibt es in den Chat. Ich kenne tatsächlich nur einen SpongeBob-Witz. Und das ist der mit der 24 und der 25. Das ist halt, der ist nicht eloquent, aber er ist so real. Es gibt wenig Sachen, die so lustig sind in solchen Momenten. We make 25. Anyhow, wir befinden uns an einem Flüsschen, das letztens Schauplatz einer blutigen Auseinandersetzung zwischen ein paar Marrow, einem riesigen Einsiedlerkrebs, einer überdimensionalen Blitzmuräne und einer riesigen Qualle und Teilen der letzten Legion und der Calcium-Konklave war. Und nun ist Ruhe in den Dschungel zurückgekehrt. Die Insekten haben sich wieder aus ihren Löchern getraut. Vögel bevölkern jetzt wieder die Büsche und Bäume. Und Gitarrenmusik schwebt durch die Luft. Es ist jetzt ungefähr 13 Uhr mittags. Das ist eine Shortrest, ne? Wollen wir Mittagessen? Ja, erstmal eine kleine Pause. Die Frage stellt sich, ob wir zurück ins Lager gehen oder ob wir. Wir wollten noch diese Lichtung einmal anschauen. Die Lichtung. Lass uns doch eine halbe Stunde rumsitzen und uns dann einmal kurz an der Lichtung da umblicken. Und jetzt haben wir Glück und werden nicht gleich wieder mit irgendwelchen Meermännern in einen Kampf gestürzt. Vielleicht sollten wir erst den Fluss überqueren und dann rasten. Ich weiß nicht, ob die zwei das noch aushalten. Ich glaube, die zerschellen an den Flussufern, sobald sie einmal abrutschen. Ja. Wie weit ist der Fluss? Gute 4 Meter. 5 Meter. Was sagt ihr? Kannst du mich rüberschmeißen, Fimmler? Und dann bist du weg, wenn du aufprallst. Ja, wie kann das schon wehtun? Wie weh kann das tun? Ja. Also, meine Lebenskräfte halten sich gerade am seidenen Faden. Ich würde doch schon ganz gern einmal mich hinsetzen und ein bisschen entspannen. Aber kannst du nicht sogar da durchschwimmen, einfach so? Ja, kann ich. Aber wir wissen aber noch nicht. Also, wir wissen ja, dass es vielleicht 6 Leute sind. Richtig sicher. Ich meine, die sind ja einfach nur da unten gegangen. Auch nicht. True that. Na dann. Ja, dann lasst uns rasten. Ich widme mich wieder meiner Kokosnuss und sage meinem Strix, dass er wieder zu Karl zurück kann und ihm bitte einen Teil der Kokosnuss anbieten soll. Ich werde sein Licht in der Dunkelheit der Existenz sein. Ein Funken der Freude, des Glückes und der Freundschaft. Wunderbar. Ich liebe es, wenn du so poetisch redest. Dieser Vogel macht mir Angst. Warum hast du ihn noch? Wo hast du den eigentlich her? Oh Gott, lange Geschichte. Ich weiß es selber nicht so genau, ehrlich gesagt. Aber sparen wir uns das fürs Lagerfeuer. Geht mir mit meiner Maus auch so. Gut. Ich würde mir gerne irgendwo Grashalm abreißen, den so zwischen meine Daumen legen und auf ihm ein Song of Rest spielen. Okay. Das ist einfach nur ein eintöniger. Ihr könnt alle durch die himmlische Musik, die da hervortrötet, könnt ihr alle einen zusätzlichen D8, glaube ich. No, it's a D10 now. Oh, einen zusätzlichen D10. Ich assure mich nochmal kurz. Er ist jetzt D8, aber vorher D6, das war's. Sind die übertragbar? D8. Hä? Sind die übertragbar? Kann ich einem. Nein. Kannst jetzt in deiner Rest ein D8 dazu schmeißen. Oder was meinst du? Ja, ich fragte, ob sie übertragbar sind, an andere übergeben, aber sind sie nicht. Das war eine Quatschfrage. Hä? Sie wollte wissen, ob sie ihren D8, weil sie nicht brauchen, noch jemand anderem geben kann. Ah. Nee. Übertragbar, weißt du? Ja, du, es hätte auch sein können, dass das ein richtig bizarres Wortspiel ist, deshalb. Ach so, ja. Aber mein erster Gedanke war auch, ob sie den später noch benutzen kann. Ja, deswegen. I don't know. Nee, aber leider nicht, du musst ihn selber benutzen. Aber meine Temporary Hitpoints bleiben, ne? Meine Short Rest. Meine 4. Müsste ich nachgucken, ich weiß immer nicht genau. Also ich weiß, dass sie keine Long Rest überleben. Meistens steht in der Fähigkeit drin, wie lange sie halten. Ob sie zur Short Rest oder Long Rest. Hat jemand PHB da? Ja, 24. Das hat sich alles an, PHB, 25. Ja. Ich habe mir letztens auch PHB eingefangen. Hätte geknackt, alle. Alle zusammen. 29. Wo bin ich denn? Warlo. Gut, ja, also ich bin fertig. Ja. Auch schon alles aus. Die brauchen noch ein bisschen. Ich hab ein bisschen mehr abgekriegt. Ah. So, wo, wie heißt das nochmal? Dark One's Blessing oder so. Ah, ich habe eine Karte. Gut möglich. Ich hol die gleiche. Da, da. Ich noch zwei, ja, schmeiß mal. Take that. Ja. Steht nicht drin. Okay. Ich kann ja mal gucken, ob das mein Stift genommen, wenn du da einen hast. Kurz zu radieren. Weil der kann also es kann gut sein, dass es irgendwo den Eintrag Temporary Hitpoints gibt und dann so ein Temporary Hitpoints hat fallen bei der nächsten Short oder Long Rest. Aber ich weiß gerade nicht aus dem Kopf. Ich würde mich gerne ein bisschen umsehen, um zu gucken, wo man besonders einfach übers Wasser kommt. Was hast du gesagt, wie weit? So, 4 Meter ist der breit. Ja. Nice. Ja, das tue ich. Aber wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Wenn ich mich daran erinnere, das war ungefähr so breit. 10 Fuß, 20 Fuß, na lass es 25 Fuß sein. Okay. Also 25 durch 3 sind 9, irgendwas, ne, 6, okay. Irgendwas. Vielleicht, ob irgendwo noch eine Planke oder sowas liegt oder so ein Stück Schiff. Also, was dir auffällt, wandelst du ein bisschen dran vorbei, hast du ein Auge auf die Krokodile, die immer mal wieder auftauchen, dich beäugen würden, aber keine Augen haben und wieder versinken. Und es gibt immer mal wieder so ein paar Stellen, wo anscheinend große Felsen in den Kanal gelegt wurden, um vielleicht Schiffverkehr zu blockieren oder so. Und so kannst du, die könnte man praktisch benutzen, um wenigstens so einmal in die Mitte und dann von der Mitte weiter springen zu können, wenn man so geneigt ist. Aber es gibt jetzt keine wirklich flachere Stelle oder irgendwie sowas. Vielleicht sollten wir uns bei unserem Weg nach drüben Gedanken um die Krokodile machen. Achso, das war nicht weit. 6 Meter irgendwas. Hä, von was? Ja, und ich habe nochmal nachgerechnet und habe gemerkt, das sind bestimmt eher 6. Wow. Oder komme ich ja mit dem Misty Step rüber oder nicht? Ja. Wow. Okay. Kann man sich an dir festhalten und mit Misty Steppen? Nein. Die Antwort? Is no. Ich kenne diesen Blick. Du überlegst, ob du dich in Nebel verwandelst und rüber an die andere Seite teleportiert. Das habe ich jetzt gerade vor, ja. Ich mache das auch, glaube ich. Vielleicht könnten wir eure magische Kraft noch gebrauchen heute. Ich bin am Ende meiner göttlichen Kräfte und das heißt, noch einmal schwimmen? Euch den Arsch retten, könnte schwierig werden. Ich muss mir Fimmler leider gerade auch mit dieser riesigen Teetasse vorstellen. Also, heute nicht so ganz gut aus dem Bett gekommen, so das Archipel-Klima macht ihm irgendwie zu schaffen. Hat sich so eine Tropenfieber eingefallen. Ja, genau. Ich habe allerdings keine Lust, von Krokodilen gefressen zu werden. Ruf ich von der anderen Seite des Flusses. Hast du gewürfelt, ob du searchst? Ja. Okay. Random ist bereits auf der anderen Seite des Flusses. Wollen wir schwimmen, Fimmler? Wow. Einfach. Wow. Vielleicht. Ganz toll. Aber auch nicht. Wir schwimmen. Wir schwimmen. Wir schwimmen. Wir schwimmen. Ich, ich suche einen Platz, wo wir so weit wie möglich in den Fluss hineinkommen, um von dort aus zu springen. Aber du hast doch gerade irgendwas von Felsen gesagt. Können wir nicht auch darüber... Ja, das habe ich doch. Okay, gut. Hörst du eigentlich überhaupt zu? Aber ja, egal. Gebt mir mal beide einen Athletics-Check, als ihr lauft ein bisschen runter, seht so den ersten dieser großen Felsen. 16. Okay. Guckt euch an, nehmt beide Anlauf, springt einmal. Fimmler kommt als erstes auf, lehnt sich so ein bisschen nach vorne. Nika kommt auch, du rutscht auf den bisschen moosbewachsenen Felsen einmal ab. Fimmler greift einmal nach hinten, Nika wirft sich nach vorne und ihr steht beide ein bisschen wackelig auf dem Felsen. Und ihr werdet neugierig jetzt von so zwei größeren Krokodilen so ein bisschen umschwommen, die, so sie wollen, da sein, wenn was passiert, aber sie machen jetzt keine Anstalten, sich auf euch zu stürzen. Hey, ihr beiden. Ei, ei. Und weiter. Und einen weiteren, als sie auf die andere Seite springt. Natural 20. Mhm. Natural 10. Okay. 19. Und wieder, zack, zwei Sprünge. Diesmal landet ihr ein bisschen sicherer, dreht euch sofort um. Eins ist so ein bisschen näher gekommen, angezogen durch die Vibration im Boden. Und ist halt so, und guckt einmal nach hinten und bleibt ein bisschen stiller stehen, bewegt euch dann langsam Schritt für Schritt von dem Wasser entfernt und es scheint auch sich jetzt wieder zurück zu begeben und liegt jetzt weiterhin wieder so ein Baumstamm im Wasser, bis es so blub abtaucht. Du bist als einziger noch auf der anderen Seite. Ich dachte so. Kommst du, oder? Hab ich gesehen, was für eine Route die genommen haben? Ja, die sind 30 Meter weiter runtergegangen und sind dann über so zwei Felsen rüber gehopst. Okay, du dann. Okay. Gib mir einen Acrobatics-Check. du versuchst, erstmal vom Ufer auf den Felsen in der Mitte zu springen. Das ist eine 18. Okay, und dasselbe nochmal vom Felsen ans Ufer. Schaffst du! Oh, der kommt fast, aber er kommt eigentlich nicht. Das ist eine 12. Okay, und wieder, zack, ein Hüpfer, ein weiterer Hüpfer. Und so, zack, landest und eins der Krokodile scheint sofort zu dir rüber zu gehen. Und du bist so, wow, wow, wow, wow, wow, gehst hops, zwei nach hinten, landest auf dem Hintern, rutscht ein bisschen weiter weg. Und das scheint auch dann wieder nochmal zu gucken, nochmal zu wittern, kommt nochmal ein bisschen näher und geht dann auch wieder ins Wasser. Das hat zum Glück keiner gesehen, oder? Ihr merkt jetzt, wir standen halt direkt daneben. Ihr merkt jetzt, wie es dunkler wird und so die ersten nieselnden Regentropfen beginnen zu fallen. Es wird jetzt langsam Nachmittag und mit dem Nachmittag kommt der Regen. Ihr wisst, ihr habt jetzt noch ungefähr 10 bis 20 Minuten, bevor es absolut runterplattert und es einfach nur noch nass ist, Bindfäden regnet und so das gesamte Leben im Dschungel fürs Erste zum Erliegen kommt, weil alles sich unter irgendein Blatt hockt und irgendwie wartet, bis es aufhört zu regnen. Sind da irgendwelche großen Blätter oder so in der Nähe? Überall, alles voll. Ich knause mir eins so ab und nehme es so als Regenschirm, okay, sodass es hier vorne so runterplöttert. Es steht Finn da zufällig direkt drunter. Wenn du das erreichen Spaß möchtest. Wo steht nur so aus Witz. Wo stehe ich drunter? Von meiner Rinne. Hört ihr euch mit was habt ihr heute eigentlich eben zuhören? Das ist ja schrecklich. Ich habe gerade überlegt, was wir gleich alles tun können. Wollt ihr euch unterstellen oder seid ihr aus Zucker? Also die Frage ist, wollen wir einfach also weitergehen? Also das lasse ich mir jetzt nicht unterstellen. Die Frage ging auch gar nicht an dich. Gut. Ja, also weil ich mir ein Blatt suche. Ich bin jetzt mit klein, ich suche mir irgendwo ein Blatt, dessen Schick so hinten so reinstecken kann. Das ist quasi wie so eine Mütze, ist einfach so. Sag so. Oh, das ist eine gute Idee. Mach ich auch. Wo auch immer wir hingehen wollen. Nass. Ich lass mich durchregnen. Okay. Ja, es ist auch, es ist immer noch, es ist immer noch warm, so. Es ist warmer, tropischer Regen, aber es plattert halt einfach. Oh, dann nehme ich das Blatt aber nochmal zur Seite, weil warmen Regen hat Finn noch nicht erlebt. Das möchte ich ja gucken, wie das ist. Ja, es ist ein Traum. Also, wenn ihr dran denkt, was halt so diese wirklich eisigen Regengüsse an der bleichen Küste sind und der kalte, nasse Nebel Gulhafens und dann einfach hier zu stehen, das ist einfach. Oh, ihr fragt euch so ein bisschen gerade, wie seid ihr eigentlich an diesen Punkt gekommen? Ihr seid hunderte, wahrscheinlich tausende Meilen von der bleichen Küste entfernt, schlagt euch gerade so ein bisschen euren Weg durch den Dschungel. Ihr wart im Limbus und der Limbus dieser Urwald war fremdartig, aber deswegen auch irgendwie unwirklich. Er hat es ein bisschen zu weit getrieben mit seiner Andersartigkeit. Und hier ist es gerade exotisch genug, dass ihr immer noch das Gefühl habt, fuck, wir sind gerade in der echten Welt, so. Aber es ist immer noch fremdartig genug, dass es einfach mindblowing ist. So die Farben, die hier am Blühen sind. Feuerrote Blüten, die überall hervorkommen und jetzt, wo es regnet, so langsam ihre Blütenkelche öffnen und gierig das ganze Wasser irgendwie einziehen. Lianen, die jetzt langsam anschwillen und wo auch so einzelne violette Blumen aufgehen und vom Wasser träge genährt werden und jetzt so wie so dicke Schlangen einfach runterhängen. Dicke Schlangen, die von den Ästen runterhängen und jetzt einfach nur sich dem Regen ausliefern und von denen so runtertröpfelt. Ihr seht immer mal wieder so dieser violette Nebel, der an der einen Seite aufhört und auf der anderen Seite weitergeht. Wenn so diese pantherartigen Bestien, die ihr ab und zu gesehen habt, durch die Gegend schleichen, die allerdings recht so nach dem ersten Überfall auf eure Kolonne über die Insel gemerkt haben, okay, ihr wisst euch zu wehren und die euch danach nicht wieder behelligt haben. Und so seid ihr einfach so in diesem Zauber, in diesem Zaubermodus von wow, alles ist so fremdartig, aber es ist, wenn man sich der ganzen Sache zu erwehren weiß, auch sehr, sehr angenehm. Und es ist einfach, es gibt einem die Möglichkeit, mal ein bisschen durchzuatmen und ein bisschen anzukommen. Und so benutzt ihr so diesen Track durch den Dschungel. Ihr kommt an dem weiteren Fluss vorbei, den ihr auf dem Hinweg zum Lager überquert habt. Entweder könnt ihr praktisch über große Seerosen, die da drauf sind und tatsächlich sehr stabil aussehen, versuchen rüberzugehen. Oder ihr müsstet wieder südwärts die Insel runter und zu dieser Brückenkonstruktion zurückkehren, die ihr auf dem Hinweg errichtet habt. Es sieht mir nicht äußerst vertrauenserweckend aus, über diese Blätter zu laufen. Vor allen Dingen für einen Mann von deinem Kaliber und deinem Bauch. Ich weiß nicht, was die aushalten. Ich habe irgendwo so einen Stein am Wegesrand nehmen und immer so gucken, wie die sich so verhalten. Ja, also es geht so rauf, so tock, tock, tock. Und es scheint wie so eine Gummifläche. Also es prallt einmal ab und kieselt dann so vor sich hin und liegt dann da. Hat nicht mal die Seerose eingedrückt. Es scheint tatsächlich sehr, sehr dicke Blätter zu sein. Es ist auch praktisch, die Insel ist an dieser Stelle ein bisschen erhöht und es ist da oben, wo es sich so ein bisschen staut, bevor es weiter runter, so ungefähr 200 Meter, sich verengt und dann langsam runterfließt auf die zweite Insel der Ebene. Das heißt, hier ist es auch sehr still, weil es Wasser lange braucht, um irgendwie weiter zu fließen, bevor es runter kann. Das ist echt gemütlich. Also, ja. Ich würde mal auf eine von diesen Seerosendingern so raufsteppen, ganz vorsichtig. Du, in der schwersten Rüstung wie möglich und mit der schwersten Waffe wie möglich und dem schwersten Helm wie möglich, setzt einen Fuß darauf und merkst direkt, wie glupp es untertaucht. Ziehst direkt den Fuß aus und bist halt so, okay, ja. Lass da nicht rübergehen. Ich versuch's auch immer. Okay. Ja, du trittst da drauf und es ist ein bisschen wie so früher im Schwimmbad, wenn du so auf diese Matten gegangen bist und es geht so ein bisschen unter Wasser, aber es hält dich trotzdem noch und so schaffst du es für einen Moment. Das ist ein bisschen höher, aber so toll, Ben. Du bist halt noch größer als die Steine bei Takeshis Castle. Ja, allerdings ein bisschen weniger böse. Ganz ehrlich, du bist größer als ich, wenn die bei dir vielleicht gerade so... Dann hüpfe ich da mal rüber. Ich springe einfach leicht für sie auch so eine drauf. Dem Moment, wo ihr beide rauftretet, schießen so kleine Echsen da drin aus der Deckung, die sich so unter diesen Blättern so ein bisschen hingelegt haben und rennen blitzschnell über das Wasser rüber. Es gibt ja diese aufrecht gehen, und rennen in die andere Richtung weg. Eins ist nicht ganz so schnell und beginnt langsam zu versinken, bevor es wieder Speed aufnimmt und wieder wegschießt. Und immer mal wieder fizzelt es so um euch herum, als ihr langsam, aber sicher beschaulich einen Fuß vor den anderen setzt, so von einer Seerose auf die nächste, diese großen, wirklich ausladenden Blätter. Ich drehe mich so ein bisschen drauf wie und so ein Spiel und guck einfach Filme an und sag so. Wir sehen euch auf der anderen Seite. Wir laufen. Ciao. Okay, und so setzt ihr euren Weg über das Wasser fort. Ihr macht einen kleinen Umweg so von guten 10 Minuten runter, 10 Minuten wieder hoch. Seid also für den Moment zu zweit. Ihr seid auch für den Moment zu zweit. Und früher da sein. Falls es irgendwas gibt, worüber ihr unter euch reden wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Hey, Fimla. Okay, hast Bock? Das war einmalig. Das ist das Lachen einer ertappten Kriegerin. Was? Haben wir irgendwelche Gesprächsthemen, über die wir uns unterhalten können, während wir hier langlaufen? Okay, nein. Let's go. Die most awkward 20 minutes auf Himmlers Life. Auf Mikas Life wohl eher. Himmler juckt das, glaube ich, nicht die Bohne. Boah, kannst du noch mal rüberspringen und dich noch mal drehen? Ich fand das... Ich will das auch versuchen. Okay. Kannst du mir das mal zeigen? Ja, du musst, wenn du mit dem einen Fuß anspringst, musst du dich schon so eindrehen und dann, sobald du das Bein durchstreckst, geht das halt los. Fast wie von alleine. Kannst du dabei hochspringen? Ich springe hoch dabei und versuche das. Gib mir einen Performance-Check. Ja! Okay, war ja nicht drin. Ich könnte nicht von tatsächlich? Das ist eine 17. Ja? Was auch immer du erreichen wolltest, du erreichst es. Ja gut, ich versuch's halt auch. Auch du gib mir bitte einen Performance-Check. Das ist eine 12. Okay. Ja, dieses irgendwie natürliche Geschick, das du in dir hast, trägt dich weiter. Allerdings sieht's bei weitem nicht so gekonnt und so elegant aus wie bei ihm. Und kommst auch so kurz einmal aus dem Gleichgewicht. Und so, okay. Okay, dann versuche ich, auf den nächsten zu springen und im Handstand zu springen. Okay, gib mir noch einen Performance-Check. Ja. Oh, der war richtig. 27. Du drückst diesmal allerdings, weil dein Gewicht so ein bisschen mehr fokussiert ist, die Blume so ein bisschen nach unten und stehst wie eine 1 und es macht so glub und bist halt mit dem Kopf jetzt unter Wasser. hältst es für einen Moment, bevor du auch dann langsam zur Seite wegkippst und jetzt auf dieser Seerose liegt, die halt jetzt auch so langsam beginnt wieder zu sinken. Ups, ich versuche aufzustehen und wieder zu springen. Aber das hat gut geklappt. Ja. Aber könnt ihr das? Und ich springe auf eine Seerose auch mit der Drehung, aber ich lande auf einem Fuß und gehe so quasi in so eine Halteposition. Gib mir einen Performance-Check. Das ist immer noch eine 16. Jetzt kommt der Wettkampf. Finnen nimmt Anlauf, springt ab, landet auf einem Fuß. kippt langsam zur Seite weg und kippt wieder zur anderen Seite weg und schafft es schließlich zu stehen und dreht sich jetzt zu dir um. Ihr seid jetzt bei der letzten Seerose angelangt. Okay, geh mal einen weiter, ich versuch's auch. Okay. Performance-Check. 11. Springst, überlegst dir im Flug, mit welchem Fuß du jetzt aufkommst, streckst ihn zu weit durch und machst und du landest einfach, gehst einfach straight mit deinem Fuß durch die Seerose durch. Hängst jetzt mit deinem einen Bein da drüber, mit dem anderen da unter und bist halt so. In dem Moment, wo du dich hochziehen möchtest, drückst du das Ganze nur weiter runter und versinkst langsam immer weiter unter Wasser. Die Seerose jetzt auch in ihrer Integrität gefährdet. Wasser schwemmt an und das ganze Ding beginnt jetzt langsam zu sinken. Ich geb's einfach und du auf. Ich halte meine Hand hoch zu pinnen. Also es sieht gut aus, nur dass du jetzt 50 cm kleiner bist als vorher und dich ziehen einfach. Kann ich dir in die Augen gucken? Sag, ziehst ihn mit hoch. Du bist da literally so gelandet und so einfach so. Lässt dich auf die nächste Seerose ziehen und die jetzt auch mit dem Gewicht von euch beiden anfängt zu singen. Du okay, auf drei springen. müssen wir aber aufpassen. Performance-Check bitte. 11. Ich hab 10. Okay. Und ihr beide springt im unterschiedlichen Moment ab. Du springst ab, wirst allerdings noch von ihm ein bisschen zurückgehalten. Du willst abspringen und gerade geht's runter, weil er abspringt. Und so steht ihr beide für einen wunderschönen Moment in der Luft. Guckt euch an, bevor ihr beide die Distanz vollkommen verschätzt habt und noch ein Klatsch in diesem lauwarmen, brackigen, aufgestauten, schon leicht sumpfigen, grünen Wasser landet. Ist das der Moment, wo die beiden auftauchen? Und für einen Moment in der warmen Brühe landet. Wir 20 Minuten, wir sind schon dann. Und ihr landet so, guckt euch an, bis ihr halt so dieses Gefühl von irgendwas an euren Beinen bemerkt. Okay, ich geh ganz und wie so eine Eidechse. Klettert so raus und sitzt jetzt am anderen Ufer. Und so die eine Seerose, die ihr versenkt habt, kommt jetzt langsam wieder hoch. Regen prasselt weiter und, so, und ihr seid einfach komplett durchnässt jetzt. Oh, das Wasser stinkt. Einen Moment, ich habe da etwas. Und ich presse die Digitator und sauber und trocken. So, puff. Und du bist trocken. Und es macht dann puff. Gleich wieder und ja. Ja, auf jeden Fall nicht mehr mit dreckigem Wasser. Ich kannte mal jemanden, der konnte das auch. Der hat mir mal so einen Lavendelduft gegeben. Das war großartig. Das war ekelhaft. Nika, was glaubst du, was Talia, Shem und Lucien machen? Oh. Gute Frage. Okay, du schlitzt. Wissen wir überhaupt, was die gemacht haben, als wir aufgebrochen sind? Jein, also ihr wisst, dass sie, also Lucien ist relativ bald verschwunden, der hat Tschüss gesagt und ist dann mit Cassio losgezogen und Shem und Talia sind ganz früh nach Schneeflock aufgebrochen und sind auch erst wieder zurückgekehrt, als ihr bereits auf dem Weg nach Wetmore wart mit Antiax. Und ich schätze, wenn sie nicht noch in Schneeflock sind, werden sie mittlerweile ihren Weg gefunden haben. Vielleicht sind sie zu Willem gegangen, in die Kieklande. Ich vermisse die Chaoten ja ein bisschen. Ja. Ja, schon. Habe ich euch eigentlich je von Shems Mutter erzählt? Erzähl mir mehr. Also nein, also mir nicht. Ich weiß nicht, wie das mit den anderen gehandelt Die größte und unerwidertste Liebe meines Lebens. Shems Mutter? War sie die Frau. Orkin oder der Goblin? Die Orkin. Ja, das ist doch wissen, dass ich auch mehr auf deine starke Vorlieben. Frauen stehe. Deswegen wäre das auch nie was mit uns. Ja, genau. Und ich drücke ihn einmal so weg. Und möchte, dass er umkippt dabei. Gerne. Ich würde ihn gern schaffen. Try it. Gib mir einen Athletics-Check. Gib du mir einen Athletics-Check. Hat er einen Warnschwing? Danger Sense? Das ist kein Dex. 19. Du schiebst und er bleibt halt einfach stehen. So, und das ist halt so. Lehnt sich so ein bisschen rein und du lehnst dich so ein bisschen rein. Und ihr lehnt euch so ein bisschen aneinander an. Und geht weiter. Most romantic moment. Auf Season 2. Wie heißt die nochmal? Kakmada. Kakmada ist also deine große Liebe, ja? Wahr. Wahr. Cool. Lass uns weitergehen. Okay, tun wir doch. Ihr lauft weiter. Irgendwann seht ihr in der Ferne zwei Chaoten im Regen sitzen. Ja, einer hat so ein fettes Blatt über dem Kopf, du auch, einer vermutlich. Trägt inzwischen ein Kaninchen in seinen Armen. Ach ja, oh, willst du drauf würfeln, wie süß es ist? Ein fettes Blatt klingt wie ein guter Sinn. Oh, das ist ein ziemlich ekliges Kaninchen. So ein gebrochenes Ohr, ein Bein weniger, und zuckt immer so ein bisschen. Oh, und es ist auch ein Albino, so richtig große, aufgequollene, wow, rote Augen. Es ist immer noch ein Kaninchen und immer noch ganz niedlich so. Aber keiner weiß, ob du es einfach kuschelst oder vor der Welt verbergen möchtest. Es könnte auch eine Gestalt von Vergilius sein. Vespertilius. Es wurde wahrscheinlich zu sehr von der Krone beeinflusst. Wenn Vespertilius und Vergilius in den Top stehen. Ich glaube nicht, dass ihr das essen wollt. Ich muss ja außerdem. Nein. Guck dich an. Nein, Kanin. Das liegt mit einem Ich glaube, es möchte, dass wir es töten. Ich glaube auch. Nun, wollt ihr euch noch weiter waschen? Kriege ich dann 4 Temporary Hit Points? Die bleiben unendlich eigentlich. Glaube ich. Oh, ja, okay. Meinetwegen. Nothing can end my suffering. Aber irgendwie habe ich jetzt Hunger, wenn ich dieses Kaninchen. Sind halt echte Kaninchen so. Ja, weißt ja halt nur nicht, wo du sie herholst. Wahrscheinlich klaust du die irgendeinem Bauern immer aus, so, ja, aus seinem Stall. Und er war so, oh nein, not again. Kommt einfach so eine Hand so aus dem Portal. Es gibt in einem sehr guten Webcomic gibt's eine Szene, wo Leute halt so eine Bag of Holding finden, aber du kannst nur halt so Kuchen und Pasteten und so weiter rausziehen. Und irgendwann siehst du dann mal so die andere Seite dieser Tasche und es ist so, Schatz, sie wurde schon wieder gefunden. Nein! Und sie sehen, wie so ein Regal wieder leer geworden ist. Ah! Naja, ungefähr so kannst du die Situation mit deinen Kaninchen vorstellen. Das ist eine Ebene voller Kaninchen und immer mal wieder sehen sie sowieso die große Hand reingreift. So ein neues Opfer muss auserfahren werden. Die große Metallhand aus dem Himmel. Genau. Und so fröhlich scherzend findet ihr die beiden, wie gesagt, einer ein sehr hässliches Kaninchen. Und die beiden kommen an, so ein bisschen eine Aura der Awkwardness umflattert sie. Und ja, es regnet weiter. Ihr werdet nicht glauben, was gerade passiert ist. Nika hat versucht, mich anzumachen. Ja. Genau. Das hätte ich ja gern gesehen. Wollen wir weiter oder wollt ihr noch ein bisschen rumknutschen? Ich will bereit weiterzugehen. Echt? Das verletzt mich jetzt ein bisschen. Aber ja, gehen wir weiter. Möchtest du ein Kaninchen haben? Oh. Verstehen alle einfach nicht die Schönheit, die von innen herauskommt. Ich kaste Prestidigitation, dass es nach Bacon riecht. Apropos, du wurdest übrigens vor deiner Reise ins weitere Archipel von Norm, der um deine Fertigkeiten weiß, instruiert, niemals mehr als ein Kaninchen pro Insel aus deinem Hut zu ziehen, weil sie sich sonst unkontrolliert vermehren und das gesamte Archipel in Chaos stürzen können. Warte mal, hat nicht, wie hieß der Typ nochmal, Johann, schon 3 oder 4 von mir? Aber er verwahrt sie ordentlich, weil er genau um diesen Umstand allerdings weiß. Hast du nie, ja, das ist... Ja. Habe ich jetzt einfach mal so festgestellt. Naja, er hatte sie ja im Käfig zumindest. Ja, eben. Das sind sehr instabile Ökosysteme da. Verdammte Kacke. Vielleicht sollten wir es doch irgendwann noch umbringen. Aber ich trage es erstmal mit. Okay. Oh. Ihr findet wieder den Weg, macht euch weiter in Richtung Norden. Und ja, nach nicht allzu langer Zeit durchbrecht ihr wieder die Dschungelgrenze und kommt jetzt auf einen kleinen Pfad, an dem mehrere verwitterte Holzschilder ihn säumen, mit recht eindeutiger Symbolik. Danger, keep out. Meistens handelt es sich um Totenschädel, manchmal handelt es sich auch nur um Knochen und manchmal gibt es einen Totenschädel mit einem Pfeil nach oben. Kann ich das lesen? Ja. Ich suche ein Schild, wo steht, get out of my swamp. Habt ihr nicht mal von diesem was heißt Swamp auf Deutsch, Leute? Sumpf. Von dieser Sumpfstadt erzählt, waren da nicht auch solche Schilder? Weiß nicht, was für eine Sumpfstadt ist. Riesenheim. Nee. Ich würde aber vielleicht sogar sagen, das sind recht universelle Zeichen. Echt? Totenkopf und ein Pfeil. Wirklich? Ich gamble mal und guck mal nach oben. Da steht Totenkopf nach oben. Bin ich tot? Ja. Sorry, Mann. Goodbye! War nice mit dir. Will noch jemand gucken? Nein, du guckst hoch. Du siehst einfach nur, dass in einigen Metern, also im Moment seid ihr immer noch überdacht von diesen riesigen Urwaldriesen und ihr hört den Regen oben rauf prasseln und ein bisschen weniger kommt zu euch runter. Du guckst allerdings hoch und du siehst, dass es immer lichter wird, immer lichter und wenige Meter von euch entfernt, also lass es einige Dutzend sein, beginnt der Wald aufzugehen und es scheint sich um eine große Lichtung zu handeln, die ihr gesehen habt. Lass es einfach weitergehen, so schlimm kann es ja nicht sein. Ich vermisse Shem gerade ein wenig, aber es scheint, als wäre das jetzt unsere Aufgabe. Du bist doch immer mit Shem vorgegangen. Und möchtest du schleichen? Geh doch mal vor. Auf jeden Fall. Check aber ich traps. Guck vor allen Dingen das, what I do. Ich check for traps. Okay. So Stolperdrähte etc. Mhm. pp. Druckfallen. Gib mir Investigation Check. Fast. 6. Investigation 6, ja. Okay. Ja, du guckst dir den Pfad an. Gehst weiter, guckst, Stolperdrähte, nee, irgendwelche Schlingfallen, nee, irgendwas anderes. Scheint keine Fallen zu sein. Also, ich sehe nichts, aber ich glaube, mein Auge ist auch nicht so geübt drin, weil ich nicht weiß, wie solche Fallen halt aussehen. Aber für den Fall der Fälle, geht mal lieber so. Ich würde gerne, kann ich Poseidon, ist der da oder habe ich den nicht gesammelt irgendwann? Also bisher hast du ihn nicht gesammelt. Na gut, wir benutzen das Kaninchen. Mann, könnt ihr nicht einfach aufhören zu diskutieren? Schick es vor, alles. Ich setze das Kaninchen auf den Boden. Okay. Lass es einmal laufen. Es hoppelt. Es macht Fump. Eine lilane Wolke kommt und ein großes, katzenartiges Pantherwesen mit 2 Schweifen und 6 Beinen steht davor. Guckt er und verschwindet wieder und nimmt das Kaninchen mit sich. Ich nehme 4 Schritte zurück und noch einen. Okay, Leute, das ist der Punkt, wo ich vielleicht nicht weitergehen würde. Nach Hause gehe und weine. Also ich muss gestehen, das, was ich jetzt gesehen habe, es war jetzt nicht so schlimm, wie als wenn irgendwie so eine Lanze aus dem Boden schießt und einen durchbohrt. Also gib mir Dex. Auch gerade gedacht. Ja. Mit einem von diesen Biestern können wir es vielleicht noch aufnehmen. Spätestens, wenn ich mich um 2 kümmern muss, seid ihr aufgeschmissen. Also echt. Du kannst ja mal zeigen, was du kannst. Stimmt. Bist du eine feige Sau? Gut, ich gehe voran. Aber pass auf! Und das ist eine Inspiration. Gehst. Ja, es mehren sich die Schilder, die an der Seite entweder in den Boden getrieben wurden oder direkt nach vorne, aber mittlerweile auch schon so halb zur Seite weggekippt sind. Und es ist immer, jetzt wird mehr. Es ist immer dieselbe Symbolik. Es ist entweder halt ein Totenschädel, dieser Totenschädel mit gekreuzten Knochen oder dieser Pfeil nach oben in Kombination mit dem Totenschädel. Aber du wirst für den Moment nicht angegriffen, während du langläufst. Du siehst auch immer mal wieder, nimmst du diese Augen wahr, aber die sind überall. Diese Wesen scheinen so ein bisschen die... Allerdings, wie du jetzt bemerkst, auf der anderen Insel, die von dem Kanal basically abgetrennt war, von der Hauptinsel waren sie nicht. Da waren die einzigen größeren Räuber, die du gesehen hast, die augenlosen Krokodile. Auf dieser Insel scheinen diese Wesen so die dominanten Predators zu sein, zumindest was ihr so gesehen habt. Wisst ihr, solange hier Schilder stehen, hat es jemand so weit geschafft? Wenn wir keine Schilder mehr sehen, dann sollten wir uns Sorgen machen. Aber ist es dann nicht unsere Aufgabe, neue Schilder aufzustellen und zu sagen... Ihr seid so die am Weißen gekommen sind. Ja. Weißt du, immer so Tonschilder und eins so, Last Legion was hier. Ja, finde ich gut. Ich glaube, das ist ein Spiel. Ja, ich gehe weiter. Ja, ich gehe mit. Ich Geht weiter. Ich schleiche mich auch hinterher. Okay. Und irgendwann, verlasst ihr die Baumgrenze und seht jetzt auf eine große, runde Ebene mit hohem Gras. Dir geht es ungefähr bis zur Nase. Das ist gleich so. Okay, so. Soll ich dich hochheben? Nee, kann ich das leicht als Cover nehmen? Nein, du wirst immer noch gesehen. So, es geht ja halt bis hier. Okay. Aber du siehst wahrscheinlich nicht mehr viel. Allerdings, also du könntest dich halt da drin klein machen, um Line of Sight zu brechen. Ja, und dann, genau. Genau, dann könntest du dich da drin verstecken. Ich könnte dich kurz hochheben, damit du sie einmal überblicken kannst. Ich kann wieder. Außerdem seht ihr, also wie gesagt, ihr seht dieses hohe Gras und in ungefähr der Mitte der Ebene seht ihr eine kleinere Steinkonstruktion. Es aussieht wie so ein paar Steine, die so ja, stufenmäßig aufeinander zugeschichtet wurden. Und ihr seht irgendeinen großen Brocken, der da drauf liegt. Habe ich so etwas schon mal gesehen oder davon gelesen? Kannst du mir einen Investigation-Check geben? Das wäre jetzt auch mal eine Frage. Kein History-Check? Nee, das macht nicht so Sinn. Wisst ihr noch, das letzte Mal, dass wir auf einer Steinkonstruktion gekämpft haben, war gegen die Nohu? Es sieht, ja, es könnte so ein Offering-Altar sein oder es könnte auch einfach nur irgendwie Steinreste sein. Es ist von hier schwer zu sehen. Sie ist allerdings, wie gesagt, irgendein Brocken von irgendwas scheint da drauf zu liegen. Irgendwie zusammengeschnürt oder irgendwie sowas. Ich würde sonst vorsichtig näher rangehen und mal gucken, ob da so Bloodstains drauf sind oder so. Mhm, okay. Bloodstains. Nika guckt sich nochmal an, um und tritt dann auf die Lichtung, bewegt sich. Sei vorsichtig, Nika. Bewegt sich in Richtung des Haufens in der Mitte. Hey, ich habe noch nie eine Inspiration bekommen. Was hast du gesagt? Entschuldigung. Halte sie in Ehren. Es ist die einzige. Bewegt sich über die Lichtung. Und ja. Und ihr hört, irgendwann hört ihr ein Geräusch. Aber es ist sehr laut. Es ist so ein lautes Röhren. Und du kommst in der Mitte an und du siehst auf dieser Steinkonstruktion ist in den Boden ein etwas eingelassen. Es sieht aus wie ein Vogel. Du siehst so zwei große Flügel, die zur Seite weggehen. Und es ist ein bisschen wie diese Kreide-Einritzungen in Südamerika. Es ist sehr stilisiert, aber du guckst so ein bisschen hin und ja, du scheinst einen Vogel zu erkennen. Das ist klar. Und ihr anderen hört jetzt ein sehr, sehr lautes Geräusch, das aber noch sehr, sehr fern ist. Und das dann aber auch wieder verklingt. Mhm. Hört sie das auch? Mhm. Ist da was auf diesem Brocken drauf? Also der Brocken, jetzt wo du näher gehst, scheint verschiedenes Fleisch zu sein. Viele Fleischklumpen, die so aneinander gepackt wurden und mit so Lianen wie zu so einem großen Paket zusammengeschnürt wurden. Und die liegen da schon wie lange? Gib mir einen Investigation-Check. Der war draußen. Zählt er trotzdem? Nein. Okay. Du nimmst an, dem Geruch nachzuurteilen und dem Ganzen nicht länger als 2 Tage. Okay. Das heißt, vor 2 Tagen hat es schon jemand so weit geschafft wie wir jetzt. Er hört das laute, donnernde Geräusch in der Ferne erneut. Ich gucke in den Himmel. Okay. Du siehst einen Punkt über dir kreisend, der näher kommt. Näher kommt. Näher kommt, immer noch enorm kleines, bis er in rasender Geschwindigkeit größer wird. Größer. Wir sehen das auch? Ja, größer. Nika! Ihr seht einen riesigen Schatten, der sich jetzt über die Lichtung legt, als sich der Himmel verdunkelt und einfach eine geflügelte Kreatur herabstößt. Die Luftmassen, die durch diese enormen Schwingen verdrängt werden, drücken vor allem dich, die direkt darunter steht, zu Boden. Und ihr alle könnt euch auch nur mit Mühe aufhalten, als ungefähr mit einer Flügelspannweite von guten 100 Metern ein gigantischer Vogel einfach nur auf euch herabstößt. Seine Schwungfedern am Ende seiner Flügel, jede ungefähr so groß wie ein ausgewachsener Mann. Tropisches Federkleid in absolut schrillsten Farben. Einige seiner Schwanzfedern sind viel länger als andere und mega schwungvoll geschwungen. Landet mit so mächtigen Donnern auf der Lichtung. Die eine Klaue jetzt, spielerisch um dieses Fleischpaket. Und es ist so ein bisschen, dieses Fleischpaket ist ungefähr Nilpferd groß. Und es umklammert das so mit 2 Klauen. Drückt sich einfach nur so für den Moment in den Boden. Guckt zu dir runter. Und du siehst so diese tellergroßen Vogelaugen. Das Wesen scheint, ihr erinnert euch an die Zeit auf der Sturmspitze, als ihr diesen Blitzrock gesehen habt, der da umhergeflogen ist und geschrien hat und immer mal wieder durch die Wolken aufgetaucht ist. Das scheint ein bisschen eine tropische Version dieses Vogels zu sein und ihr scheint euch auf seine Lichtung gewagt zu haben. Als er einfach nur mit einem Donnern landet, einmal, zweimal mit den Flügeln schlägt, einmal den Schnabel zurücknimmt, dich anguckt und ein enormes Krächzen in deine Richtung ausstößt. Bla? Schimmler, sprich doch mal mit ihm. Bevor er wieder einen gellenden Schrei hört, einmal, zweimal die Flügel in die Luft schlagen und das Wesen meterhoch nach oben katapultieren. Es noch ein einziges Mal sich nach unten guckt, nochmal mit den Flügeln schlägt, ihr euch wieder gegen diesen Sturm. ankämpfen müsst. Einmal seine langen Schwungfedern über den Boden peitschen, den Boden teilweise aufreißen, bevor es wupp, wupp wieder nach oben geht und die Wolken dem Wesen folgen. Und es mit einem Regenbogen hinter sich herziehend in Richtung Süden verschwindet. Ich bin einfach nur fasziniert. Ich möchte mir dieses Wesen optisch genauestens einprägen, damit ich es später aufzeichnen kann. Dito. Okay. Ist das ein Biest? Ich denke, wir... versuchen, da rein zu polymorphen. Ich denke, er hat einfach nur sein Fressen verteidigt. Wenn wir nicht allzu lange hier verweilen... Sind da irgendwo Eier? Nein. Schade. Also sagen wir so, es ist eine sehr flache Ebene und diese Eier dieses Vogels wären vermutlich ungefähr so groß wie du und du siehst dort ich keine. Ich würde versuchen, ihn zu schleppen. Wie ein Hinkelstein. Sind da noch irgendwo Überreste von Leuten, die es eventuell schon mal hierhin geschafft haben? Ah, gib mir nochmal einen Investigation-Check. Den kriegen sie doch. Kein Problem. Warte. Ich werde jetzt auch zu diesem Altar laufen. Ist schon wieder eine 6. Okay, machst du dich währenddessen auf den Weg zum Altar oder bleibst du an der Lichtung stehen? Na, Nika ist ja schon an dem Altar. Nika ist schon da. Alleine wäre ich nicht. Okay, also du machst dich auf den Weg hin und guckst unterwegs mal wieder. Ja. Ja, also... Vorsichtig, aber ja. Du findest keine Überreste so wirklich, aber du findest halt so tiefe Klauenfurchen und so weiter. Und dieses ganze Gras, das da rauswächst, scheint immer mal wieder so auch das anderen verwesten Überreste oder so weiter zu verdecken. Allerdings nichts Menschliches oder so. Aber gibt es Federn von dem Ding? Gib mir mal noch einen Investigation-Check. Was machst du in der Zeit? Ich möchte mir diesen Altar nochmal genauer angucken. Mhm. Gibt es hier irgendwelche Eingravierungen oder Runen oder... Auch du bitte einen Investigation-Check. Eine 22. Okay, du guckst auf der Lichtung rum und du siehst an einer Stelle tatsächlich ein Objekt, das irgendwie die Gräser und Farne, die so überall da wachsen, so ein bisschen zur Seite verdrängt. Machst dich dahin. Und ja, es ist in der Tat eine Schwungfeder. Ungefähr so groß wie Finnen und in strahlenden Regenbogenfarben. Die würde ich gerne aufrollen und mir irgendwo ranstecken und mitnehmen. Gut. Was hast du gewürfelt? 9. Okay. Also dieser große Fleischbrocken, der mitgenommen wurde, lässt jetzt das ganze Relief, das auf diesem, das scheint wirklich eine Art Altar zu sein. Es ist ganz einfach nur 4 Stufen von jeder Seite, dann nochmal 2 Stufen, also dass es ein bisschen sternförmig ist. In der Mitte ein bisschen erhöht und darauf, wie gesagt, jetzt wo du den Vogel gesehen hast, anscheinend ein stilisiertes Abbild dieses Wesens. Und gibt es andere Spuren, die hier hinführen oder... Gibt es nur die aus der Richtung, aus der wir gekommen sind? Ein Perception-Check. Warum würfel ich bei sowas immer richtig miserabel? Du hast noch dein Dings an dem Rohr. Du hast noch Inspiration. Ja, es... Nee. Es wäre eine 4. Ja, du weißt den DC nicht. Also ich habe... Weil ich mache viele Sachen mit DC 10. Das ist eine 9. Siehst du. Ich finde es nicht. Nein, Spaß. Es ist alles nicht so kompliziert da. Du siehst tatsächlich, was du siehst ist, es gibt noch einen anderen Zugang zu dieser Lichtung. Das wäre praktisch ein direkterer Weg von, ihr seid oben rumgegangen, also von Schiffswrack den direktesten Weg und es gibt wahrscheinlich noch von Tempel einen direkten, also Nekropolis einen direkten Weg. Also vom Lager der Tempel, aus. Wo... Ja, ja okay. Genau. Das heißt, da können wir ja eigentlich dann wieder zurücklatschen. Ein Shortcut. Ist da noch irgendwas an... A door does not open from this side. An Schriften oder so, die man lesen könnte? Es ist ganz, ganz basal einfach nur diese Vogelzeichnung. Ja. Die würde ich gern abzeichnen auf die Schnelle. Okay. Ich würde mich mal quasi unter dem Altar umgucken. Mhm. Also ob da irgendwie... Liegt da irgendwas oder irgendwie... Also ich weiß nicht, Schriftrollen, wahrscheinlich nur so mehr Fleischstückchen. Also irgendwas, was... Probably not from this bird is. Ja, wie noch einfach ein bisschen Knochen und Hautreste. Schuppen von Krokodilhaut anscheinend. Ansonsten keine weiteren Hinterlassenschaften. Ich nehme mir die Schuppen mit. Sollen wir dir eigentlich immer Knochen mitbringen? Wie viel sind das ungefähr? Also ist das so ein Patch oder? Ja. Den nehme ich mir. So ungefähr. Den stecke ich mir ein. Wunderschön. Okay. Habe ich diese Zeichnung schon mal irgendwo gesehen? Wie groß ist der ungefähr? Handflächen groß? Bisschen größer? Mhm. Also seine Handfläche groß oder meine Handfläche groß? Der Hendrik Müller Handflächen groß. Oh, Was hast du gefunden, Tori? Krokodilhaut. Ein Patch of Crocodile also Scales. Entweder stammt das von diesen Echsenwesen und sie versuchen sich hier mit Krokodile? Opfergaben. Das sind keine. Doch, oder? Weiß ich nicht. Das waren noch Echsenwesen, die uns angegriffen haben. Ach so. Im Camp. Sehen die aus wie Echsenhaut oder wie von diesen Krokodilen? Das waren, also das, was du gefunden hast, war Krokodilshit. Okay. Ja, also ich habe hier dieses kleine Stückchen Krokodilhaut und wie heißt das? Schuppen gefunden. Ich habe diese Feder. Möglicherweise sind sie, wie die Elfen sagen würden, in die wrong neighborhood gegangen. Seht ihr ja auch Überreste von diesen Panthern? Sehen wir Überreste. Ich frage mich, ob diese Panther sich auch irgendwie hier vielleicht mal sind verlaufen sie schlau haben. Genug, sind haben die Panther die Schilder die aufgestellt? Oder vielleicht wollen sind die Leichenteile der Panther genauso unsichtbar wie die Panther selbst? Nicht so aus, als würden sie sich teleportieren. Also entweder waren das unsere Echsenfreunde oder es gibt noch eine andere Zivilisation auf dieser Insel. Ich würde mich mal gern unter den nochmal, also wenn ich mich unter den Altar setze, würde ich mir die Zeit nehmen. Du kannst dich basically nicht unter den Altar setzen. Das ist ach so. Zack, zack, zack, zack, zack. Und das halt in jede Richtung. So. Ah, okay, ich dachte, das ist so ein, weißt du, wie so eine Steinplatte, die halt auf einem Fuß steht. Okay. Das ist einfach nur eine Platte, darüber eine kleinere Platte, darüber noch eine Platte und darauf eingerissen. Okay, dann würde ich gerne die flachste Pyramide der Welt. Dann würde ich gerne meine Hand oben auf die flachste Pyramide der Welt legen und falls wir noch nicht gehen wollen, habt mal kurz ein Auge auf mich und einfach mir die 10 Minuten nehmen und einfach gucken, ob ich Magie spüre. Mhm. Mit welcher Zauber? Ist es die Tech Magic? Oder? Ich würde einfach Identify ritualisieren. Okay. Keine Hintergrundmagie. Also sagen wir es so, du hast die ganze Zeit, solange du im Archipel bist, so eine mega intensive hintergrundmagische Strömung. Aber jetzt nichts, was du genau an diesem, die auch immer mal wieder ausschlägt, seit du in Randoms Nähe bist. Aber jetzt an diesem Ort hier scheint keine besonders zentrierte Magie stattzufinden. Ich würde gerne, während er das macht, nach Spuren suchen, wer diese Fleischstücke da hingelegt haben könnte, aus welcher Richtung die kommen. Gib mir einen Investigation-Check. Es war die Krabbe. Sein könnten. Bom, bom, bom. Das ist eine 19. Ja, du findest, wenn du auch jetzt das Gras so ein bisschen zur Seite packst und so diese langen, das sind halt so mega dünne, lange, wehende Grashalme. Stellt euch ein bisschen vor, so Jurassic Park Velociraptoren verfolgen Szene. Und das musst du halt immer mal wieder ein bisschen zur Seite packen und dann siehst du tatsächlich recht große, recht tiefe Fußstapfen mit viergliedrige Füße und ein Sporen nach hinten, die in Richtung des Altars gehen, ein paar Schleifspuren, als hätten sie was hinter sich hergezogen und wieder in die andere Richtung. Ist es mehr, also ist das so Größe eines Fußes meiner Größe oder ist es vielleicht eher so ein Vogel, auf den man hätte reiten können? Schwierig. Weiß auch nicht genau, ist es eher vogelhaft, ist es eher reptiloid? Aber kann ich erkennen, ob es Zweifüßler sind oder? Es scheint Zweifüßler zu sein. Und okay, fühlt und auch in Richtung des Tempels wieder. Okay, wollte ich gerade fragen. Ja, dann lass uns doch mal weiter zum Tempel gehen, bevor dieser Vogel wiederkommt. Okay. Okay. Wir müssen da lang zurück. Liegen sonst noch irgendwo, sieht man vielleicht irgendwelche Götzen oder sowas, irgendwelche Bildnisse, irgendwelche Schriften. Hat sich ja nicht jemand. Alles gar nichts. Okay. Hat sich ja nicht jemand die Gegend um das Schiff irgendwie aufgeschrieben? Sollten wir da nicht noch irgendwas machen? Das war unsere eigene Expedition. Wir sollten diese Lichtung hier angucken. Ach, diese Lichtung. Genau. Ah, dann. Gut. Jetzt wissen wir ja, was hier ist. So. Okay, dann ich würde einfach voranstapfen in Richtung der Spuren, aus der die gekommen sind. Okay. Ich klammer mich hinten an Fimmler. Bitte. Ich klammer mich hinten an dich. Wisst ihr was, geht doch einfach zwischen eine Polonaise uns. Einfach. Geht einfach zwischen uns. Okay, gerne. Wir bestätigen euch schon. Hey, guck mal, ich bin so ein Panther und ich presse die Chill so eine kleine Rauchwolke und verschwindet so ins Gras. Während ihr euch jetzt den Weg wieder durch den Urwald macht, hört ihr wieder ein lautes Donnern. Ihr hört Schritte, dumpfe, schwere Schritte, die sich euch nicht unbedingt nähern, aber in kurz oder lang euren Weg kreuzen würden. Ich möchte gerne ausmachen, aus welcher Richtung sie kommen. Okay, gib mir einen Perception-Check. Yes. Ich würde gerne ausmachen, was für Schritte das sind. Das ist, glaube ich, mein bester Perception-Check aller Zeiten. Genau. Das ist eine nicht Natural 20. Okay. Perception? Mhm. Ich bin da, achso, 16. Also es scheint ein zweibeiniges Wesen zu sein und es scheint aus Süd Amerika östlicher Richtung zu kommen. Kann ich ungefähr ausmachen, wenn wir so gleich bleiben, jetzt von der Geschwindigkeit her, wann wir es ungefähr treffen? Ihr würdet euch vermutlich kurz vor dem Fluss treffen. Es scheint wirklich schwer zu sein, wirklich groß zu sein und sich auch dafür seine Größe recht schnell fortzubewegen. Auf zwei Beinen. Aber man kann durch die Bäume noch nicht irgendwie was erkennen oder so. Hörst nur ab und zu so ein bisschen Bäume knirschen und knacksen. Okay. Wollen wir uns vielleicht erstmal verstecken und gucken, was das ist, bevor wir dem über den Weg laufen? Wird vielleicht jemand vorgehen oder soll ich das tun? Ich gehe schon vor. Also es ist groß und wird uns, wenn wir jetzt so weitergehen, uns wahrscheinlich vor dem Fluss nicht abgepasst haben, aber da... Ich werde ein Auge drauf haben und verschwinde ins Unterholz und versuche mal heranzustealthen und zu gucken, was es ist. Gib mir einen Stealth-Check. Sind die 10 Minuten wahrscheinlich mit euch schon oben, ne? Ja. So, 14. Fimler, pass auf! Ist das ein Inspiration? Sei vorsichtig, ja. Okay, kriegst du noch ein Inspiration. Was halt meiner ist weg? Ja. Was war's? Ja, hast du nicht genutzt. Für auch. Ich dann sind wir bei einer 17. Eine 17, okay. Fimler verschwindet so ein bisschen im Unterholz, duckt sich zwischen die Fahne, schiebt sich zwischen Lianen und den ineinander verkeilten, vielleicht mal durch einen Blitzschlag gefällten Bäumen hindurch und geht erstmal nach vorne. Was macht der Rest? Ich gehe weiter voran. Ja, ich schiebe mir das Blatt ein bisschen weiter runter. Mhm. So, also dass es quasi so genau so hier endet. So, dass ich im Zweifelsfall das noch wieder runterschieben kann, damit es so ist. Ja. Und stealth mich halt auch so durchs Dickicht. Okay, gehst du ihm hinterher oder versuchst du dich einfach nur zu verstecken? Ich halte mich auf jeden Fall an Fimler. Okay. Ja, ich würde die Grube auch nicht groß aufbrechen. Also gehen doch alle. Okay, sag das doch gleich. Ja. Kinders. Gut, dann kriege ich einen Stealth-Check von allen. Außer du möchtest sie davon abhalten, weil du leiser bist, wenn du alleine unterwegs bist. Ich halt möchte sie davon abhalten. Ich bin halt total laut, deswegen macht es keinen Sinn mitzustealthen. Das war eigentlich die initiale Idee, dass ich scoute. Bleib doch bei mir, Kinder. Okay. Ich glaube, das hatte ich auch so mal irgendwie umschrieben. Ich habe das so verstanden. Aber ja. Ich auch nicht. Ich bin es gewohnt, dass ich halt... Communication is key. Fimler, du merkst, wie man dir folgen möchte und legst einen Zahn zu. Und bald ist er vor euch verschwunden. Ich halte die beiden einfach so fest an ihren... Sie instinktiv auch verschmelzen wollt, spürt ihr plötzlich sehr, sehr starke, stählerne Pranken auf euren Schultern und seht praktisch in die bronzene Maske von Michael. Ich erschrecke mich und schreie ganz, ganz laut. Okay. Und ich scheuche den ganzen Dschungel. Nein, okay, okay. Don't. Du willst schreien, Nika hält dir einen stählernen Handschuh vor den Mund und dir einfach präventiv auch hält kurz inne und ihr hört wie dieses, dass du dich nach vorne begibst. Und du jetzt im Unterholz bist und so dich nach vorne schleichst, jetzt hörst du auch immer mal wieder so dieses Pfz, Pfz, wenn so diese sich teleportierenden Wesen, die sich jetzt anscheinend auch in dieselbe Richtung zu bewegen scheinen, wie du auch. Eins guckt dich an, guckst es einmal zurück, es guckt dich nochmal an, pff, verschwindet wieder, kriechst weiter und kommst jetzt an einem umgestürzten Baum an und hörst jetzt pff, pff, Schritte, die näher kommen, duckst dich einmal darunter, guckst da drüber. Durch den Wald bricht jetzt eine enorme zweibeinige Echse. Bunter Federkranz an der Seite, zwei kleine Arme, guckt sich einmal um, so ein paar Knochenplatten, die so aus dem Rücken rauskommen. Insgesamt mega bunt, an paar Stellen von Federn durchbrochen, allerdings immer so ein bisschen clusterig und die einzig wirklich geraden Federn gehen halt in diesem Kamm vom Hals weg, aber Gesicht sehr, sehr exisch, spitz zulaufen, massiver Oberkiefer, bisschen kleinerer Unterkiefer und guckt so ein bisschen durch die Gegend, bevor es weitergeht und jetzt aus dem Dschungel rausbricht und an das Wasser geht und mehrere von den Wesen, diese Displacer-Bestien, sich so ein bisschen an das Wesen heranpacken, um zu gucken, na, hat es irgendwas gefunden, aber dann auch wieder so ein bisschen enttäuscht abdrehen, einmal zurückzucken, als es mit dem Schweif nach hinten ausschlägt, wo auch so ein paar vereinzelte Federn dran sind und hinten so eine ganz lange und die Wesen schrecken so einmal zurück, keifen sich einmal gegenseitig an, tauchen dann auch langsam wieder im Dickicht zurück. Das Wesen guckt nochmal so. Dann stealthe ich zurück zur Gruppe und erzähle, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, wie heiß ihr auf einen weiteren Kampf seid. Wie groß ist das Vieh, wenn du mich als Maßstab nimmst? Fill in for scale. The brain. Groß. Ah, nee, dann nicht. Ein Vielfaches von dir. Aber ich bin schon ziemlich gespannt, wie so ein Dinosaurier mit Federn aussieht. Also du hast so ein ähnliches Wesen schon mal gesehen, allerdings in Untot und auf Cadiz. Das war das Wesen, das praktisch unter dem Einfluss des einen Yuan-Ti-Nekromanten war und Zombies gekotzt hat und euch fast alle gefressen hätte. Disgusting. Bei dem Angriff auf das Dorf, bei eurer ersten Ankunft auf der Insel. Okay. Solche Abenteuer lässt du nicht ein, wenn das Mama wüsste. Weißt du, das war das Wesen, das zwei Schüsse von eurer Blitzkanone getankt hat, bevor es umgefallen ist. Jesus. Allerdings, wie gesagt, du hast es nur in Untot und halb vergammelt gesehen. Das heißt, vielleicht hat es sein prächtiges Federkleid auf dem Weg dahin verloren. Vielleicht ist es auch eine andere Art, Spezies, Genus, whatever. Ja, vielleicht später. Na gut, dann... Lassen wir es doch einfach vorbeilaufen und dann... Es sah ziemlich danach aus, als wäre es auf der Suche nach etwas Essbarem und... ohne dir nahe zu kommen, zu nahe zu kommen zu wollen, zu. Schon. Meinst du, ich glaube, du bist etwas Essbares für ihn. Und du nicht? Nun ja. Also ich. Du siehst knuspriger aus. Und Finn, da kann einfach mit ihm sprechen und sagt, Digga, mach mal nicht. Aber dann kann er ja auch dann mit ihm sprechen und sagen, Digga, mach mal uns nicht weg. Auch wenn ich immer für einen Kampf zu haben bin, das wisst ihr. Ist er heute zu feige? Vielleicht. Nun ja, irgendwann ist es auch mal besser, das Schwert in der Scheide zu lassen. Vielleicht finden wir einen Umweg. Wie du weißt, Fimmler, kommt es im Kampf ja nicht auf die Menge an, die du niederstreckst. Tut es nicht. Gut. Ich würde so gerne wissen, wie viele Leute jetzt vor dem Bildschirm sitzen und sich da Sachen verkneifen. Nicht pubertär zu wirken. Er hat Scheide gesagt. Wahrscheinlich prozentual genauso viele wie hier in diesem Raum. Also alle. 100% der Leute. Ja, es nieselt immer noch auf euer Haupt herab. Es ist jetzt ungefähr weitere Stunde vergangen. So, wir sind jetzt so, 15 Uhr. Und die Sonne, die im Archipel sich immer recht schnell ihrem Zenit neigt und vor allem dann auch dem Untergang, ist schon wieder auf dem Weg nach unten. So rosanes Abendlicht beginnt einzubrechen. Oh. Was dir allerdings aufgefallen ist, es macht nicht so wirklich Sinn, weil in manchen Inseln ist irgendwie der Tag länger und auf manchen Inseln ist der Tag auch irgendwie ein bisschen kürzer. Also so ganz koscher ist das hier nicht. Das macht so oder so nicht viel wirklich Sinn. Also von daher. Ja. Ja, lasst uns versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Und wenn wir in einen Kampf geraten sollten, dann hau ich drauf und ihr tut andere Dinge. Ja, meinetwegen. Er ist eher eins mit der Natur. Macht euch weiter auf den Weg und du führst sie so ein bisschen abseits von dem Pfad, das das Wesen genommen hat. Ihr hört ihn in der Entfernung auch ab und zu noch röhren und so sein donnernder Schritt und so das Knirschen von Holz kündigt auch immer so ein bisschen sein Kommen an. Das heißt, es ist immer recht einfach, dem Wesen aus dem Weg zu gehen, wenn man ungefähr einschätzen kann, wie es sich verhält und wo es gerade ist. Und das ist nicht so schwer. Schafft es also so ein bisschen einen Bogen darum zu gehen und irgendwann hört ihr in der Entfernung auch Kampfgeräusche. Hört es ein lautes Röhren, ein Schmettern und das peitschende Knallen von seinem Schweif. Also es scheint irgendwas gefunden haben. Vielleicht einen würdigen Gegner, vielleicht ein Beutetier. Und so kommt ihr auch nach weiteren 2 Stunden Fußmarsch wieder im Lager an. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen. Und ja, mittlerweile ist auch schon wieder reger Betrieb. Johann steht am Feuer und unterhält sich gerade mit Per. Neben Per steht Kalim, der eine kleine Kiste dabei hat und Per geht gerade da durch und macht sich Notizen. Akira und Karl sitzen beide am Feuer. Akira hält einen mit einem glatten Durchschuss durchleuchterten Fisch ins Feuer und Karl scheint ihr gerade irgendwas sehr, sehr Trauriges zu erzählen. Auf seiner Schulter sitzt der Strix und als ihr euch dem Lager nähert, dreht sich sein Kopf einmal um 180 Grad und guckt dich direkt an. Das kostet. Hallo Meinstrix. Na. Hat der eigentlich einen Namen? Ja, Meinstrix. Meinstrix, ja. Das ist aber lieblos. Ich sehe Furcht in deinen Augen. Willst du diesem Ding Liebe schenken? Das ist das, was du willst? Was hast du erfahren? Hast du in die Unendlichkeit des Seins geblickt? Den kalten Abgrund des Nichts, den ich jeden Tag erfahre? Ja. Dieser Emo-Ball. Ja, dreimal ungefähr. Was hast du gesehen? Die Eingeweide einer Schlange. Oh. Großartig. Klingt immer wieder Spaß. Das ist die Schlange, die Angst. Dein Leben ist grausam. Das Leben ist grausam. Karl, konnte er dich aufmuntern? Ein bisschen. Er hat sich Mühe gegeben. Das ist manchmal alles, was zählt. Manchmal denke ich, hätten wir uns einfach nur mehr Mühe gegeben. Vielleicht wäre Wobbler dann auch unter uns. Ich vermisse ihn genauso wie du, aber irgendwann musst du dich verabschieden. Wir müssen irgendwas tun. Und ja. Ich setze mich auch dazu und tröste Karl. Also, wir durchstehen das gemeinsam. Also, er spricht zu mir. Manchmal erscheint er mir doch ein leuchtendes Wesen aus purer Magie. Und er sagt, Karl. Und dann wache ich meistens auf. Er ist immer noch bei uns. Er ist immer noch bei uns, er begleitet uns. Er ist uns nicht böse. Er wusste, worauf er sich einlässt. Wir hätten rechtzeitig aufhören sollen. Ich gehe vorne an Karl vorbei. Der hat wahrscheinlich so sein Gesicht in den Händen vergraben. Immer mal wieder, ja. Und ich lauere ab, wenn er gerade nicht guckt und schnipse einmal so vor seinem Gesicht und lasse so ein bisschen den Geruch von Bier entstehen, das er ja so gerne mag, damit er... damit er noch damit mehr er danach craves. Damit er auf andere Gedanken kommt. Okay. Ja. Ich würde nach Bla Ausschau halten und versuchen, ihn zu rufen. Okay. Also die Vögel haben sich wieder um euer Lager eingelassen. Sie scheinen zu merken, dass es hier recht sicher ist eigentlich. Und wieder die Äste und Sträucher sind wieder blau von ihrem hellen Federkleid. Und du erkennst einen kleinen, besonders vielleicht sich sicher fühlenden oder besonders aufmüpfigen Vogel, der an einem der bekannten Ast sitzt, der so ein bisschen ausgelagert aus einem der Sträuche ist und dich so ein bisschen fokussiert. Hallo, kleiner Piepmal. Bla! Bla! Und hüpft so zweimal rüber und flattert so ein bisschen und sitzt auf deinem Vogel. Und dann auf deinem Vogel. Finger ist das Wort. Dann fütter ich ihn ein bisschen. Okay. Muss Bla nicht sehen. Ja. Und du hörst ein leises Say my name, bla bla. Neben deinem Ohr, als du ihn da hinhältst und er zwitschert dir ein bisschen rein. Und von hinten hörst du jetzt auch im Chorus Say my name. Schön. Völlig useless. Ich würde mich dann. Und. Ja. Ich würde mich dann ans Feuer setzen und mir diesen Spiegel angucken. Okay, als du dich mit dem Spiegel ans Feuer setzt, hörst du plötzlich ein Räuspern hinter dir und du siehst einen kleinen, kahlköpfigen, etwas gedrungenen Mann in einer Kontraktuniform, sage ich jetzt mal. Ich wollte eigentlich genau ihm aus dem Weg gehen. Einen kleinen Zwicker, wie er dich anguckt und sein Buch. Hast du da was? Lass mich das doch erstmal anschauen, du kriegst es noch. Hast du da was zum Verzeichnen? Ja. Darf ich es zuerst ansehen? Ich bringe es danach zu dir. Ja, und ich werde es mir zuallererst ansehen, dann kannst du es dir ansehen und dann wirst du es in jedem Fall wieder zu mir bringen. Das steht nicht im Vertrag, den du unterzeichnet hast. Darf ich es mir trotzdem zuerst ansehen? Bitte. Nein. Aber ich darf es mir trotzdem ansehen. Du darfst es dir trotzdem ansehen. Hier. Ja. Setzt sich damit ans Feuer. Mhm, eindeutig, okay. Ja, sehr interessant. Macht eine kurze Skizze davon. Wo habt ihr das gefunden? In dem Schiffswrack. Welche Art von Schiff? Ist vom Heiligen Reich. Aha. Okay. Gefüllt mit einem Riesenkrebs. Riesenkrebs, oder so. Der fast... Hier, das habe ich auch gefunden. Und ich gebe ihm noch dieses Medaillon vom Heiligen Reich. Oh, auch Heiliges Reich. Also. Sehr interessant. Vielen Dank. Bitte sehr, das möchte ich bitte in... Da guckt einmal zum Stand der Sonne hoch. Oh, verdammt. So bald wie möglich im Zelt bei Johann abgeben, wenn ich bitten darf. Ja, ist klar. Gut. Sonst jemand irgendwas gefunden an diesem heutigen Tag? Nein. So, diese Feder muss ich ihm nicht zeigen, oder? Weiß ich nicht. Denkst du, du musst? Nein. Okay. Freundschaft. Ja. Und klappt und geht ins Zelt rein. Ich begebe mich zu Johann. Ja, auch der, als gerade als ins Lager tretet und Karl seinen kleinen Ausfall hat, dreht er sich auch zu euch um und signalisiert euch kurz eine Minute, wenn er noch mit Kalim was bespricht. Kalim nimmt dann die Kiste und bringt sie Peer hinterher ins Zelt. Und ja, Johann nimmt einmal so kurz den Helm ab, streicht sich so über das kurz geschorene rote Haar und schiebt sich seinen Zwicker wieder hoch. Oh, einen wunderschönen guten Abend. Ich sehe, ihr... Was ist denn mit euch passiert? Was ist mit uns passiert? Na, ihr seht ein wenig aus, als wärt ihr von einem Felsen überrollt worden. Ja, so kann man sagen. Wir wurden von einem Felsen erschlagen, der an dem Arm eines riesigen Krebses war. Also, die ganz merkwürdige Geschichte. Glaubst du... Ach der, ja, der, der dich meterweit durch die Luft geschleudert hat und mich nicht mal vom Fleck gekriegt hat, ja. Ja, ja, wir haben einen riesigen Einsiedlerkrebs in einer alten Galeone getroffen. Krabbert ist sein Name. Nachdem wir einige kleine Meinungsverschiedenheiten ausgetauscht haben und einige Fausthiebe, hat er sich dann doch als sehr freundlich herausgestellt. Deshalb... würde ich euch anhalten, euren Team dazu anzuhalten, ihm freundlich gesinnt gegenüberzutreten. Außerdem trafen wir auf, nun ja, Unterwassermenschen mit großen Flossen und Haifischzähnen. Ja, Marrow, ja. Ja, ja, ein schreckliches, nomadisches Volk von Piraten, Sklavenhändlern und allgemeinem Unterwasser-Piraterie. Ja, unsere Unterhaltung beschränkte sich hauptsächlich auf den Austausch. Entschuldigung. Ihr solltet einen Kamillentee trinken. Per hat einen persönlichen Vorrat. Er ist ganz exquisit aus Wirtwaren angebaut, danke, von Halblingen. Lange Märsche durch staubige Gefilde. Ja, schlimm. Vielleicht solltet ihr euch untersuchen lassen, nicht, dass ihr die Trockengrippe mit euch bringt. Ja, dann wäre es jetzt auch zu spät. Ah. Nun ja, auf jeden Fall hatten diese Marrow einen Magier bei sich und mir gelang es nur, einen von ihnen zu töten und der Rest hat sich zurückgezogen. Wir müssen also damit rechnen, wieder einmal auf sie zu treffen. Nun, Marrow sind vogelfrei. Sie haben keinen besonderen Mehrwert, weder für das Heilige Reich noch uns. Ich werde einen Beutebrief ausstellen und sollten wir uns diese Insel holen, wird es nun eine Expedition geben, um ihnen im besten Fall den Garaus zu machen und im schlechtesten Fall sie nur zu vertreiben. Apropos vogelfrei. wir waren auf dieser Lichtung. Ah, interesting. Ja. Ja, sehr interessant. Irgendjemand hat Warnhinweise aufgestellt. Hm. Auf welche Sprache? Piktogrammisch. Interessant. Scheint ein dümmliches Volk zu sein, das dem Schreiben nicht mächtig ist. Deswegen müssen sie Zeichnungen benutzen. Oder sie wollten besonders ausdrucksstark sein, dass auch jeder es verstehen kann. Ja, auch das. Ich würde den Vogel übrigens malen. Mhm. Oh, sehr gut. Sie haben einen Altar errichtet, auf dem sie ein Fleischpaket geopfert haben. Ein Nilpferd vielleicht. Man weiß es nicht. Ich war nicht nah genug dran, als der Vogel kam. Dazu kann euch Nika mehr erzählen. Ein Vogel? Ich mal ihn. Ich mal ihn euch auf, dann könnt ihr... Hier ist schon mal das Piktogramm, das auf dem Altar war. So sah es aus. Aber ich mal es nochmal auf, wie es real aussah. Ja, ich glaube, ich habe sowas tatsächlich schon mal gesehen in meinen Studien über das Archipel. Erzählt mir mehr. Nun, wir sind uns nicht sicher, ob es eine Art heidnische Gottheit ist oder einfach nur ein Wesen, das hier in dem südwestlichen Sektor seinen Bau hat. Aber es scheint ein riesiger Vogel zu sein, ein buntes Federkleid. Ja. Und wo er fliegt, folgen ihm die Stürme, wie es so schön heißt. Ich werde ihn euch aufmalen, gebt mir einen Tag. Oh, ich wäre entzückt. Habe ich schon einmal von diesem Vogel gehört? Also weiß ich irgendwie, ob es eine Religion damit gibt, also eine heidnische Religion oder irgendwas? Gib mir einen Religion-Check. Schade. Bei Regen ist es lediglich eine 8. Also ein bisschen wie hier auch, so dieses kulturelle Bild des Sturmvogels ist dir bekannt. Mhm. Was du nicht wusstest, ist halt, okay, es scheint einen in der Bleichen Küste zu geben und es scheint auch einen hier zu geben und sie scheinen beide was mit Stürmen zu tun zu haben, nur dass er halt, also der Vogel, den ihr hier gesehen habt, sah praktisch aus wie ein riesiger, überdimensionaler und noch auf ein bisschen mehr Raubvogel gedrillter Papagei. Mhm. Und der Vogel, der Sturmvogel an der Bleichen Küste war halt einfach wie ein, ja, war basically ein gigantischer, sturmumwitterter Mischmasch aus Adler und Rabe, so nach dem Motto. Hat einfach die Bleiche Küste quasi gespielt und der hat jetzt wahrscheinlich das Archipel gespielt. Aber die Symbolik ist dir nicht fremd, aber du kannst nicht genau sagen, ah, die Erbauer davon, das war der Kult von Huxter, aber einfach dieses, dem Sturmbringer. Okay. Ah, ich habe das Gefühl, es gibt noch einen dritten Vogel und irgendwie habe ich den Drang, sie zu fangen und für Kämpfe zu benutzen. Also, Lichtung meiden. Lichtung meiden, auch die Meerenge meiden. Generell den Dschungel um die Lichtung ist auch... Ich adaptiere nur. Oh, alright. Also der gesamte Abschnitt dieses Dschungels um die Lichtung herum ist kein Territorium für den normalen Menschen. Also, es sei denn, wir haben etwas zu opfern. Oder wir wollen uns mit einer Hexe anlegen. Stellt sich eher die Frage, wessen Idee es überhaupt war, hier eine Kolonie zu errichten, die ersten Male. Nun, für das richtige Kleingeld werde ich euch diese Wesenheiten schon aus dem Weg räumen und ihr habt eine friedliche Insel, die ihr kolonieren könnt. Wir haben leider für größere Jagden nicht das Budget für diese Expedition, aber ich wollte mit euch darüber reden. Setzt euch für einen Moment. Setze mich für einen Moment. Und er setzt sich auch auf eins der Fässer und bedeutet euch, ihm Gesellschaft zu leisten. Ich bin nicht durch Zufall an euch herangetreten. Ich habe vom Chef meines Chefes sehr viel Positives über euch gehört. Ihr seid, er hat euch als Kriegshelden angepriesen, als Abenteurer, als... Ich richte einmal meine... Ja, er ist sehr ins Schwärmen gekommen, wenn ich ehrlich bin. Und ich würde mich freuen, wenn nun ich mitverantwortlich dafür wäre, dass ihr vielleicht bei Contract ein bisschen weiter unter Vertrag bleiben könntet. Also nun, wenn euch diese Expedition gefällt und wenn ihr Lust auf eine weitere habt, denkt drüber nach, in Helvent vielleicht mal im Hauptquartier vorbeizugucken und nun vielleicht den Evaluationstest mitzumachen und auf euch eine zumindest feste Stelle zu bewerben oder noch für ein, zwei Expeditionen als Contractor unterwegs zu sein. Wir können immer fähige Kämpfer, Kriegshelden und mächtige Magier wie euch gebrauchen. Wie heißt euer Chef des Chefes? Wir nennen ihn den Direktor. Ich kenne auch nur seinen Nachnamen. Er ist ein Van Dijk. Wilhelm. Interessant. Das erleichtert auf jeden Fall Vertragsverhandlungen. Dieser Eignungstest, wie sieht der aus? Nun, wir bei Contract teilen unsere Contractor in unterschiedliche Ebenen der Fähigkeit ein. Manche sind nun gerade gut genug, in stark befriedeten Gebieten eine Karawane zu beschützen. Und andere Leute sind nun jene, die wir losschicken, um einen Donnervogel vom Himmel zu holen, wenn er uns die Besiedlung einer Kolonie, die wir unbedingt wollen, schwer macht. Wir würden euch natürlich unter gewissen Gesichtspunkten urteilen, einen kleinen psychischen Test durchgehen, wie stabil ihr im Felde seid oder ob irgendwelche besonders kriminellen Instinkte bei euch lauern. Allerdings werde ich persönlich, wenn ihr so wünscht, ein Empfehlungsschreiben mitgeben, weil bis jetzt, ihr wart pünktlich, ihr wart ehrlich, ihr habt alles immer per gezeigt, das ist mehr, als ich von den meisten Neueinsteigern erwarten kann. So, deshalb, wenn ihr daran interessiert seid, an weiteren Expeditionen teilzunehmen, ist Contract genau die richtige Adresse. Und wir suchen immer noch mehr Fähigen. Ja, wir schicken Leute nach Neuja, wir schicken Leute in die okkulte Zone, wir schicken Leute ins Archipel. Und wer weiß, schon so mancher ehemaliger Abenteurer ist bei uns sonst in einer leitenden oder in einer Ausbildungsposition zu viel Geld gekommen. diese Beleuchtung von kriminellen Hintergründen und Intentionen, ist die obligatorisch? Ich frage für einen Freund. Nun, es ist ein standardisierter Test mit einer psychischen Evaluation dahinter. Und wenn uns diese Person besonders am Herzen liegen, gibt es vielleicht einen kleinen, wie heißt das, Background-Check. Mhm. Aber nun, meistens ist es nur hinsichtlich Verbrechen auf dem thessalischen Festland relevant, weil nicht alle so gute Aufzeichnungen und nun Aktenpflege führen wie wir. Okay. Ich werde diese Information weiterreichen. Hört sich doch gut an. Ja, ich werde mal gucken, auf jeden Fall. Je nachdem, was wir hier noch finden. Ob ich dann noch mehr brauche oder nicht, wird sich dann herausstellen. Aber wir haben auch gegenseitig zu unseren Zielen helfen können. Nun, wir haben eine sehr gut geförderte Forschungsabteilung, die eng mit der Universität von Neu-Guldenheim kooperiert. Und mit einem Empfehlungsschreiben von Fräulein Weiß stehen euch alle Türen und Tore in Hellwend offen. Vielleicht sogar in Würtwahn und Weltstadt. Na dann werde ich das wahrscheinlich in Anspruch nehmen. Ich würde drüber nachdenken. Nun, wenn ich zumindest die Saat des Gedankens in euch pflanzen konnte, dann habe ich meinen Job als Prokurist schon gar nicht so schlecht gemacht. Ihr solltet für zukünftige Expeditionen vielleicht darüber nachdenken, weniger Alkoholkranke mitzunehmen. Und ich werfe so einen Blick auf Karl. Oder mehr Alkohol. Ist daran vielleicht und mal gedacht. Mehr Alkohol. Nun, wie gesagt, dies ist meine, ich glaube, vierte Expedition und bis jetzt war sie immer nur in die okkulte Zone und da ist das mit den Nachschublinien ein bisschen einfacher. Von daher habt ihr vermutlich recht. Ich werde am Ende einen Evaluationsbogen ausfüllen können und ich würde mich freuen, wenn ihr so ehrlich wie möglich Feedback gebt, auf das mein Arbeitgeber das nun sich zu Herzen nimmt. Wir dürfen die Obrigkeit bewerten. Dich als Leiter dieser Expedition. Ich bitte darum. Das ist ein sehr fortschrittliches Unternehmensdenken. Nun, unser Hauptquartier ist in der Bucht des Fortschritts, von daher müssen wir ja den Geist des Landes ein bisschen aufnehmen. Und wir haben gemerkt, ein glücklicher Abenteurer ist ein zuverlässiger Abenteurer. Mhm. Wir haben sehr, sehr viel gelernt aus dem Umgang mit, wie nennt man sie? Etwas draufgängerischen Individuen. Und sie sind nicht sehr gut, was Überleben angeht. Nein, was Unterwürfigkeit angeht. Deshalb versuchen wir immer einen recht normalen Umgangston mit den Contractern zu pflegen. Wann gedenkt ihr, in die Nekropolis vorzudringen? Nun, das sollten wir wohl heute Abend tun. Heute Abend. Ja, das war der Zeitplan. Eigentlich wollte ich morgen Abend schon wieder in den See stechen. Also ich würde mich anschließen. In wie vielen Stunden wäre das? Nun, jetzt bricht gerade die Dunkelheit ein. 2 Stunden. Dann gehe ich mich mal bereit machen. Kommt ihr mit? Ja. Ich hatte tatsächlich auch kein Problem damit, heute Abend schon loszuziehen. Oh. Wobei eine kleine Rast auch nicht schaden würde. Ach, da bin ich einiges. Aber wie seht ihr das? Ich sag mal so viel, jede Verzögerung im Zeitplan bringt Kosten mit sich und jede Kosten werden von dem Endgewinn der Expedition abgerechnet. Sprich, je mehr Zeit wir verdaddeln, desto weniger Geld bleibt für euch. Ihr werdet nämlich anteilig bezahlt. Ich bin bereit. Ich kann euch beschwitzen. Kommt mit. Ihr könnt auch gerne hier bleiben. Also ich bin dabei. Ich gehe rein auf jeden Fall. Könnt auch über das Camp wachen. Ich komme mit. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich von großem Nutzen sein werde. aber ich werde mein Bestes tun. Kalim wird ein Auge auf euch haben. Und du hörst von hinten so ein Fingerguns. Wer schließt sich denn alles an? Nur der harte Kern wird in die Necropolis vordringen. Das sind wir, das ist Kalim. Sehr gut. Und ich hoffe, eure Gefährten können derzeit gut auf Per aufpassen. Ich werde es mitteilen. Wer ist der? Das ist Kalim, das ist mein Leibwächter. Okay. Und er kommt mit in die Necropolis? Natürlich. Er wäre ja sonst nicht sein Leibwächter. Ja. Außerdem, im besten Fall müssen wir dagegen nichts kämpfen, sondern ich kann einfach nur reden und vielleicht den einen oder anderen Vertrag anbieten, weil... Nun. Seht es so, ihr seid eine Zivilisation, die seit Jahrhunderten auf dieser Insel überlebt hat und jetzt kommt jemand an und sagt... Hey, habt ihr Lust, weitere 100 Jahre auf dieser Insel zu überleben? Zeiten ändern sich. Ihr müsstet nur einen geringen Steuersatz an uns auszahlen und vielleicht die Dörfer, die wir auf dieser Insel errichten wollen, nicht des Nachts plündern und ihnen die Haut abzuziehen. Ich finde, das ist ein wunderbares Angebot. Das ist ein sehr generöses Angebot. Ich wüsste nicht, warum da irgendjemand irgendwas gegen sagen sollte. Oder nicht? Ich wusste, es gibt einen Haken. Großart. Wir bieten so viel. Und natürlich... Verschleppt ihr auch Teile der Bevölkerung zu... Nun ja, anderen Kolonien oder in eure Heimatlande und lasst sie dort für euch arbeiten. Oh nein, was sind wir, das Heilige Reich? Sounds like slavery. This is how slavery works. Gut, nun, ihr werdet doch nicht erwarten, dass wir in eine fremde Zivilisation eindringen und sie einfach um Steuerzahlung bitten können. Wo ich selbst auch nicht mal meine Steuern in Thessalien zahle. Nun, natürlich beginnt es nicht damit, aber es beginnt erstmal damit, grundlegende Verhandlungsbasis zu etablieren. Ich bin nicht bereit, eine Zivilisation zu unterjochen hier. Wir sind nicht des Unterjochens wegen hier. Wir brauchen einfach nur ein bisschen mehr Lebensraum und wollen unsere kleinen Dörfer überall im Archipel verteilen, um den Handel florieren zu lassen. Und wir können andere Zivilisationen davon profitieren lassen. Und im Endeffekt wird die Kolonie hier weiter wachsen, stetig wachsen, bis die Insel völlig bewohnt ist und die nativen Einwohner hier werden dann in so etwas wie nennt man das? Ghettos? Abgeschoben? Das ist ein ethisches Wort, ja. Ja. Für ja. Schlechte Wohnverhältnisse. Gibt es dazu ein Äquivalent in Thessalien? Es gibt Gulhafen. In Thessalia Centralis? Also sagen wir es so, es gibt immer irgendwelche Vorstädte, wo sich Leute sammeln, die nicht unbedingt den Zugang zur Zivilisation haben, wie das so die Adelsgeschlechter des Thessalischen Reiches haben. Aber grundsätzlich gibt es keine Ghettoisierung in dem Sinne. Es gibt natürlich ein paar Communities, die lieber unter sich bleiben, so zum Beispiel Zwerge in Thessalia Centralis fühlen sich immer so ein bisschen Deshalb haben die ihre eigenen Kneipen und das kleine Dorf Pinnebergi bilden ihre eigenen Clans und ziehen sich vielleicht ein bisschen zwergischer an, als sie es normalerweise tun würden und haben alle vielleicht ein bisschen größere Äxte dabei, als sie es normalerweise tun würden. Aber grundsätzlich ist dieses Prinzip nicht so weit verbreitet. Okay. Johann, wisst ihr, eure Motive und eure Bestreben in allen Ehren, aber und ich nehme mir das einfach mal raus zu sagen, findet ihr es nicht ein bisschen verwerflich, Menschen anzuheuern, die ja, ich sage mal, durch die Hölle und wieder zurückgegangen sind, um solchen Aufgaben nachzugehen? Versucht es aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Wir hier sind im Kriegsgebiet. Entweder wir holen uns die Insel oder das Heilige Reich. Wir müssen hier Protektorate errichten. Wir müssen hier für nun Freiheit und Fortschritt einstehen. Wenn hier die flammenwerfenden und sonnenanbetenden Barbaren aus dem Süden eingeritten kommen, dann hätte ich lieber hier ein kleines Kastell voller Zwerge, anstatt nun eine indigene Population, die sich nicht zu wehren weiß, gegen das heilige Feuer von Leo. Früher oder später wird der Krieg diesen Ort erreichen und dann wäre ich gerne hier, um ihn zu verteidigen. Und deshalb sind wir hier. Wenn da jetzt so menschenfressende, wilde Echsen in dieser Necropolis sich eingerichtet haben und die Chancen stehen nach letzter Nacht gut, dass das der Fall ist, muss ich sagen, habe ich nicht so viele Skrupel, da reinzugehen und sie mit Stiel und Stumpf auszubrennen, um hier einen günstigen Lebensraum für die Deeklander errichten zu können. Wenn sich dort etwas verbirgt, was es wert ist, erhalten zu werden, dann kann man weiterreden, dann kann man handeln, dann kann man, nun, Bündnisse schließen und zusammen florieren. Und dafür stehen die Deeklander. Ja. Nun, euer Wort in Ehren. Ich möchte nur davor warnen, wenn das auf das hinausläuft, was ich gesagt habe, dann sind wir zur Sklavenbefreiung wieder hier. Keine Sklaven auf unserem Gebiet. Ihr solltet vielleicht wirklich einen Termin beim Direktor machen. Er ist sehr gut darin, unsere Philosophie zu vermitteln. Vielleicht mache ich das. Nun gut. Dann würde ich sagen, packen wir unser Stuff und vielleicht sollten unser wir Per Zeug. Vielleicht sollten wir Per ja, doch mitbringen. Weiß. Irgendwie ist diese... Habt ihr diese riesige Echse gesehen mit den Federn? Ja. Ja. Mhm. So eine hat den Typen auf der anderen Expedition gefressen. Hm. Verdammt. Hättest du sie fangen können, schade. Gibt ja noch eine Nacht. Ja. Na gut. Dann nehmen wir uns 5 Minuten zum Mustern und dann treffen wir uns beim Eingang der Necropolis. Sehr gut. Yes. Alrighty. Ich würde gerne diesem Spiegel mir ordentlich angucken. Yes. Du guckst in den Spiegel. Du hältst ihn vor dich, konzentrierst dich so ein bisschen. Und du siehst, wie die Oberfläche verschwimmt. Und du siehst im Hintergrund. Da, wo jetzt Ruinen stehen, siehst du intakte Gebäude. Da, wo abgetragene, umgefallene Statuen stehen, stehen jetzt Statuen in der Blüte ihrer Zeit. Und du siehst leichten Regeln darauf herabprasseln und änderst den Winkel so ein bisschen. Und ja, du siehst die Nekropolis immer noch eingefallen so ein bisschen, aber noch nicht so lange eingefallen. Und du siehst die eine Statue... noch nicht so lange kaputt. Und eine Statue ist sogar noch super erhalten. Und ja, es scheint, als würdest du diesen Ort an irgendeinem Punkt in der Vergangenheit betrachten. Es ist der Spiegel, ne, Hege? Nein, der zeigt dir deine besten Wünsche, größten Wünsche. Ja, du wünschst dir, dass die alle noch heile sind. Nein, das wünsche ich mir nicht. So, ja, okay. Dann würde ich ihn auf jeden Fall einstecken für die Expedition. Okay. Und ich würde, Per ist das, ne? Per ja. Würde ich Bescheid sagen. Naja. Hm. Der Spiegel, ich nehme ihn mit für die Nekropolis. Der könnte uns von Nutzen sein. Ich werde alles dokumentieren, was ich darin sehe. Ja, dann müsst ihr mir kurz eine Quittung ausstellen. Natürlich. Ich habe den erhalten. Einmal bitte hier unterschreiben, dass wann du den Spiegel erhalten hast. Was haben wir heute? Den 5. Schnossnick. Welchen haben wir denn heute? Ja, es ist der 2. Tag. Es ist immer noch der Tag. Es ist noch kein Tag vergangen. Mhm. Warte, lass mich nachschauen. Hä? Vor gestern? Wir sind schon 2 Tage hier. Nein. Natürlich. Einmal geschlafen. Das ist der 1. Bial. Das ist nicht der Schnossnick. Das war der 2. Bial. Der 2. Bial. Dann einmal hier unterschreiben. 2. Bial. Einmal Nika. Hier unterschreiben. Nika. Und einmal die Adresse, wo wir dich erreichen den können, falls Namen. Du... Das ist die Andronika-Wickriss. Falls du vorhast, mit dem Spiegel abzuhauen. 0176. Du siehst ein müdes, humorloses Lächeln. Ich trage die Adresse von dem Gehöft ein. Okay. Oh, ist das nicht in... Arkadien? Mhm. Altes Familienerbstück. Gut, einmal Durchschlag für euch, einmal für mich, einmal die Quittung für euch und einmal für mich. Zack, zack. Gut. Und du hörst von hinten ein Per? Ja, ich glaube, du musst doch mitkommen. Was? Ja, die haben auch die Echse gesehen. Ich komme dann wohl mit. Yay. Kalim! Ja. Danke. Per, hast du sonst noch irgendwelche nützlichen Dinge, die man vielleicht mitnehmen könnte? Magische Waffen, magische... Ich wünschte, wir haben hier nur Schund gefunden. Diese Expedition lohnt sich hinten und vorne nicht. Sollen Akira und Karl alleine zurückbleiben? Nun, entweder sie gehen wieder aufs Schiff oder sie kommen mit. Oder sie passen hier auf das Lager auf. Vielleicht lässt du Karl lieber auf dem Schiff. Weiß nicht, ob Akira Nein, Karl braucht ein bisschen Ablenkung, kommt mit. Gut. Und dann mache ich mich daran, diesen Vogel sicher. Zu suchen. Ein Alkoholkranker ohne Alkohol. Das schafft er schon. Der seinen verstorbenen Freund nachtrauert. Der hätte schon Schlimmeres durchgestanden. Der mit deinem Vogel spricht. Ein bisschen Abenteuer, spricht. Der Junge. Mensch. Ich dachte mal, Alkohol ist ein Fallschirm und ein Rettungsboot für manch einen auf dieser Welt. Ja, aber er ist nicht da. Wir haben keinen mehr. Also, was soll er sein? Fallschirm nee, oder? Nur ja. In die und so. Die Grimness of the Lage. Läuft Johann jetzt flankiert von Kalim, der nochmal einmal jede seiner Waffen checkt, einmal wegsteckt, einmal sein Schwert proweise kreisen lässt, wegsteckt, sich nochmal die Haare bindet, sich zu euch umdreht, euch einmal zunickt. Johann jetzt auch eine Feuerwaffe an seiner linken Seite und ein kleiner Säbel an seiner rechten Seite, trägt sein Tropenhelm, trägt ein etwas verstärktes, ledernes Rüstzeug, auch mit dem Kontraktsymbol drüber und ein kleines Cape in Orange und Grau, das ihm so über die Schulter geht, hat seine normalerweise kurzen Hosen durch so ein bisschen robustere Cargohosen ausgetauscht, trägt immer noch seine schweren Stiefel so, und ist jetzt so, wollen wir? Wir wollen. Na gut. Yes, we do. Und so tretet ihr in Richtung der Nekropolis. Und was da drin passiert, das werde ich euch mal so erzählen. Denn unser kleiner Einblick in das Archipel schließt sich an dieser Stelle. Es ist ja nur ein kleiner Geschmackmacher, um euch so ein bisschen zu zeigen, was da so abgeht und euch so ein bisschen die Möglichkeiten klar zu machen, wie so das Archipel tickt. Und, Ist vielleicht was man, wenn man irgendwann, was man in einem One-Shot nochmal erzählen kann. Exakt, das ist eine Option, die ich mir dafür gerne offen halte. Und dann, Das ist voll spannend, wenn wir da geile Gegenstände finden, die wir in der Story benutzen. Und keiner weiß, wo sie herkommen. Und dann wird aber dann... Habe ich den Spiegel? Die Backstory dann dahinter halt irgendwann erzählt. Wer weiß. Ja. Ich möchte diesen Spiegel unbedingt behalten. Den hast du ja auch. Cool. Also, naja. Also ich habe halt die Quittung gegeben, ne? Dass du dich endlich wieder jung ansehen kannst. Nicht also du kannst dir halt Zerfall halt. Nein, das erzähl ich dir später. Sag ruhig. Du kannst dich halt praktisch anteilig an der Expedition auszahlen lassen. Und wenn das mit dem Spiegel sich deckt, kannst du praktisch auf deinen... Ich zahle auch drauf sonst. Exakt. Kriegen wir hin. Ach ja, du war ja was. Ja, also wie gesagt, vielleicht werden wir irgendwann nochmal erfahren, wie das Abenteuer in der Nekropolis zu Ende geht. Aber fürs Erste schließt sich der Vorhang vor dem Archipel und wir werden uns in dieser Konstellation erst wiedersehen, wenn ich die andere Gruppe durch Helwend gescheucht habe. Denn da wird nächste Woche das zweite Parallelabenteuer stattfinden. Bis in jetzt 3 Wochen. Ihr alle wieder zusammengeführt werden werdet und die letzte Legion erneut vereint auftritt und sich überlegt, wo und wann und wie sie ihr nächstes Abenteuer bestreiten wollen. Alter, erstmal einen schönen 2 Sonntage frei. Yes. Fin and Facts. Yes. Ein Fin and Facts. Yes, it's small, but it's worth it. Zum 3. Monat subscribe mit einer langen Nachricht hat Cordovan von Streitzig. Der uns Folgendes sagt. Ich fange nach der supergenialen Runde am GRT mit Brian jetzt auch mal das Leiten an. Nice. Sehr gut. Und passend zur Folge heute, ebenfalls zum 3. Monat subscribed, hat Algeus Rex. Das ist witzig, weil wir unter Wasser waren. Und wir gegen die Lage. Und in dem Schiff. Und Rex, ja. Ja, ist schon gut lustig alles. It has so many layers. It's late, it's I'm hungry and I want to go to bed. Genau, das war es heute von uns. Ja, vielen Dank, Leute. Wie gesagt, das war jetzt ein kleiner Einblick, um euch auch mal so ein bisschen zu zeigen, hey, ihr müsst jetzt nicht einfach die ganze Zeit das machen, was ich euch vorwerfe, sondern hey, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen über die Insel zu flanieren, macht ihr das halt. So, ihr hättet direkt in die Nekropolis gehen können und dann wäre der Fokus darauf gewesen. Oder ihr hättet halt gesagt, ja, nö, wir gucken uns einfach mal lieber um. Wir wollen lieber Krabbert kennen. Just for Info, wenn wir irgendwie mit dem Vogel, wenn wir dem zu dumm gekommen wären, hättet ihr uns weggeschnetzelt? Oder wäre es so intens gewesen, wo man noch vielleicht so mit viel Wunden rausgeht? Oder? Also, es fällt mir gerade sehr schwer, eure Martial Prowess einzuschätzen, weil ihr immer noch mehr Shit habt, als ich mich erinnere. Deshalb ist das mit dem Balancing gerade nicht so einfach. Aber, also, ich denke mal, der hätte euch weggemacht. Ich glaube auch. Also normale Rocks. Also vor allem, wenn es halt, wenn er halt fliegen kann, dann ist es halt immer so, er nimmt dich, er fliegt in die Höhe, schmeißt dich runter und in der Zeit steht der Rest von unten halt da und guckt dumm. Einfach also gerade gegen fliegende Gegner, die halt wirklich groß und heftig sind, muss man halt irgendwas preparen. Halt einfach immer Action halten und so weiter, kommt das in den Whispers einfach. Nein, flieg wieder nach oben. Geh weg. Aber da hätte ich jetzt zum Beispiel auch wieder zwei Dinger in der Hinterhand gehabt. Ich kann selber fliegen und ich kann meinen Greifen beschwören. Ja, so, ja, so ein normaler Rock ist ja, das ist der CR11, glaube ich. Ich weiß nicht aus dem Kopf. Also er ist kein normaler Rock mehr. Ja, aber Rock ist schon ein Brecher. Ja, wie gesagt, alles, was fliegen kann, ist halt unverhältnismäßig viel gefährlicher. Deshalb. Ja, aber sehr, also ich hätte es interessant gefunden, wenn jetzt Himmler gesagt hätte, ich greife ihn an, aber ich sah nicht die Gefahr, dass das passiert. Hättest du es jetzt da gehabt? Hättest du es jetzt da gehabt? Ja. Sichi. Don't choke me. Ist aber schön so. Ich hatte auch den T-Rex, war ja auch so, ja, okay, legen Sie sich mit dem an, legen Sie sich mit dem an. Echt, der Ex war ein T-Rex? Ha? Die Ex war ein T-Rex? Ja. Und damit, sobald sich diese Info-Fillen erschließt, ne, ist Polymorph eine ganz andere Geschichte. Was meinst du, warum ich dich hier mit den ganzen exotischen Kackviechern zuhabe? Aber du hast ihn nicht gesehen. Hast du nicht? Nee, leider nicht. Aber ich kenne ihn aus Erzählungen. Also gut, vielen Dank. Ich durfte ja nicht. Vielen Dank auch an Marty. Der, also das werde ich jetzt auch schon mal sagen, definitiv jetzt mal ein häufigerer Gast hier sein wird, weil ich einfach Random als Charakter so sehr schätze. Und Marty als Mensch ist okay. deshalb, ja, das kriegen wir bestimmt hin. Immer dasselbe. Und ja, vielen Dank an euch, dass ihr auch diese ein bisschen grusamere, ein bisschen mehr Roleplay-Sessions, die ich ja jetzt auch so ein bisschen gerade mache, so annehmt. Und it's angenehm. It's very angenehm. I think so too. Einfach so ein bisschen. Ja, und wenn ihr euch in die Bredouille begebt, dann wird es wieder die Bredouille geben. Aber es wird alles ein bisschen mehr Freiheit geben. So, würde ich mal so sagen. In diesem Sinne seid ihr natürlich auch frei, uns weiterhin bitte zuzugucken. Weil was wäre das Leben ohne Publikum? Na? Und kennen wir. So, ist halt so. Deshalb vielen Dank an alle, die heute dabei geblieben sind. Vielen Dank an alle, die nächste Woche wieder dazu gucken werden. Freut euch auf Linus, freut euch auf Julian, freut euch auf Jura Julian und freut euch auf Justus. Danke an alle, die es auch bei YouTube gucken. Also auch wenn wir es live machen. Wir appreciaten jeden Zuschauer. Wir haben die 700 geknackt. Yes! Exactly, that's why. Okay. 700 fucking Abonnenten auf YouTube, was im Vergleich zu anderen Leuten immer noch nicht so viel ist. Aber wenn man mal überlegt, dass wir mal so waren, ja, okay, ey, wir haben 50 Abonnenten auf YouTube, ja, voll nice. So, und jetzt ist halt, ja, 700 ist halt schon näher an der 1000 dran. Also allein schon 700 ist so, also, weißt du, okay, wir haben 700 Leute, die ja, halt aktiv ja, diesen Content halt sehen, ja, das ist so. Ja, es ist schon nice. Ist schon nice. Also, ich habe vorhin noch zu Leon gesagt, so, wenn ihr euch an die ersten Folgen erinnert, so, wenn dann so alle halbe Stunde die Kameras kurz ausgegangen sind wegen Standby-Modus. So, und das ist schon so. Ja, das ist schon. It's been away from there. Das ist schon. Ja, deshalb, ich freue mich, ich habe mega viele geile Storylines, auf die ich mich freue, wo ich gespannt bin, wo ihr so eure Nase reinsteckt und nicht. Also ihr habt ja schon so ein bisschen eine Idee gekriegt, was so die hinterliegenden Themen gerade sind. Slavery und LGBTQ-Exen. Exakt. Und deshalb, ja, und dann werden wir nächste Woche in Hellvent erfahren, was noch so ein paar mehr unterliegende Themen des Ganzen sind. Und dann könnt ihr so ein bisschen picken und choosen. Wo und wem und wann ihr gerne in den Arsch treten würdet. Ich musste tatsächlich bei dem Vogel an Ho-Oh denken. Fun Fact, in dem Moment, wo ich ihn beschrieben habe, habe ich es dann auch gemerkt. Wegen des Regenbogens. So, sage ich das mit dem Regenbogen jetzt noch oder sagt dann jeder und dann war ich so, fuck it, Leon. Ich habe auch nur deswegen diesen drei Vogel-Gag gebracht. Ein Pokémon. Nur deswegen habe ich diesen drei Legendary Bird. Ja, ja. Oh, ich hab's nicht. Das habe ich aber häufig, dass ich dann so mittendrin merke, oh shit, ah, was da, wo mein Einfluss war. Ah, naja. Bist du ein Arschloch? Willst du heute noch einmal richtig ordentlich? Kinder, ich nehme euch nicht mit nach Hause, wenn ihr euch jetzt nicht benimmt. So, an dieser Stelle habt eine gute Nacht, habt einen nicen Morgen, habt eine nette Woche und guckt Sonntag wieder Explorers Pack. Keep packing, stay exploring. Das ist falsch rum. Das Ding ist, es geht in allen Richtungen. Also, seid dabei. That's what he said. Seid dabei, Staffel 2. Kuckucksei. Staffel 2, Baby.